Peter Riese, Leben ohne Angst, wie man gelassen und glücklich lebt. Ein Bookstream-Hörbuch, gelesen von Jan Walter. Wenn dein Körper dir sagt, dass er sterben möchte, was antwortet dein Geist? Für meine Tochter, sie hat mir die Angst zurückgebracht. Für meinen Sohn, seiner Entwicklung möchte ich beiwohnen. Für meine Frau, sie ist die Heldin der Geschehnisse. Ich bin zum Laufen verdammt, für den Rest meines Lebens. Wenn ich damit aufhöre, werde ich sterben. Schon wieder. Geleitwort von Wolfgang Neuwirth. Ich hasse es zu laufen. Peter Riese ist am 10.10.2012 nach einem Herzstillstand aus dem Reich der Toten zurückgekehrt. Die Angst davor, wieder zu sterben, treibt ihn an. Um den neuerlichen Tod zu verhindern, beginnt der Autor zu laufen. In seinem neuen Buch beschreibt er, zum Teil in einem Dialog mit seinem dunklen Begleiter, seine Erfahrungen im Kampf gegen das Sterben. Peter Rieses Behandlungsmethode ist der Sport, genauer gesagt das Laufen. Angst wird in der Literatur sehr oft negativ dargestellt. So haben wir Angst um unseren Job, Angst zu versagen, Angst, nicht geliebt zu werden und schlussendlich Angst zu sterben. Aber es gibt auch positive Aspekte der Angst. Bei akuter Gefahr durch einen Gegner setzt die Fight-or-Flight-Reaction ein und versetzt uns in eine erhöhte Abwehr- oder Fluchtbereitschaft. Dabei wird Adrenalin ausgestoßen, das über das Nervensystem und das Blut binnen kürzester Zeit das Körpergeschehen auf die physiologischen Bedürfnisse einer Alarmreaktion umstellt. Es kommt zu einer vermehrten Ausschüttung von Hormonen, zu einer Beschleunigung von Herzfrequenz, Puls und Atmung, zu einer Zunahme des Blutdrucks und des Blutzuckerspiegels, zu einer Erhöhung der Blutgerinnungsfaktoren, einer Erweiterung der Pupillen und vielem mehr. Diese Reaktion wird als Stress bezeichnet. Dafür ist es notwendig, dem Körper zusätzliche Energie zur Verfügung zu stellen. Dadurch werden maximale Leistungen für Flucht oder Angriff ermöglicht. Dieses evolutionäre Programm hat Peter Riese eingesetzt, um zu überleben. Die Angst als Motivator zur Verbesserung der momentanen Situation. Diesen Aspekt hat Peter Riese im vorliegenden Buch sehr schön herausgearbeitet. Die Angst vor dem Sterben wird als Antrieb zum Sport, zur körperlichen Ertüchtigung gesehen. Die Angst fordert uns auf, einen Kampf aufzunehmen, wenn es notwendig ist. Ob dieser Kampf vonnöten ist, kann nur der Autor selber beurteilen. Die Angst hat ihm aber die Kraft gegeben, den Kampf aufzunehmen. Den Kampf gegen das Sterben und für das Leben. Erfrischend, wie er gegen den Hype des Endorphinausstoßes spricht. Er wurde nie von Endorphinen angetrieben, sondern von Angst. Peter Riese bringt es auf den Punkt, die Angst treibt uns an. Die Angst zuzunehmen, die Angst krank zu werden, die Angst zu sterben. Deshalb quälen wir uns und das Ergebnis ist positiv. Es verändert unser Leben und ermöglicht Verbesserungen. Wenn dieses Buch erscheint, wird Peter Riese seinen Marathon gelaufen sein und die Herausforderung bewältigt haben. Anstatt harter Arbeit, die wir früher zur Behandlung eingesetzt haben, steht heute Sport am Programm und damit konnten schon gute Erfolge in der Behandlung von Depressionen erzielt werden. Eine Krankheit muss behandelt werden und dafür gibt es Spezialisten. Aber lassen Sie Ihre Angst nicht chronisch werden. Erhalten Sie Ihre Lebensfreude zurück, denn Ängste sind gut behandelbar. Und dafür sind Sie, zumindest nach der Lektüre dieses Buches, der Spezialist. Magister Dr. Wolfgang Neuwirth, klinischer Psychologe, Gesundheitspsychologe, Neuropsychologe, Wien 2016. Vorwort. Die Herzinfarkte hatte ich noch nicht so richtig überwunden und seit ich 20 Minuten lang tot gewesen bin, wandle ich auf eine wundersame Weise durch zwei Welten. Angst und Angst sind die zwei großen Themen dieses Buches. Zeitweise sind sie kaum voneinander zu unterscheiden und haben die gleichen Symptome. Manchmal sind sie dermaßen verschieden, dass der gleiche Name verwundert. Es sind die rationalen Ängste und die scheinbar ursachenlosen Ängste. Beide quälen sie die Betroffenen mit gleichen Symptomen und zermürben sie bis hin zu der Frage, ob sich ein Weiterleben lohnt. Nach meinem Tod wandle ich auf eine wundersame Weise durch zwei Welten. Mit einem Bein schreite ich noch im Jenseits und mit dem anderen in dieser uns bekannten Welt. Im Oktober 2012 starb ich infolge zweier Herzinfarkte und wurde nach 20 Minuten wieder reanimiert. Seitdem ist nichts mehr, wie es war. Die Herzinfarkte haben mich getroffen, als wäre ich gegen eine Lokomotive gerannt. Sie brachten mein Herz zum Stillstand, 10 Sekunden später setzte mein Gehirn aus und dann schrittweise alle anderen Organe. Zu guter Letzt war ich völlig tot. Als ich aus dem Totenreich zurückkehrte, war ich mir unschlüssig, in welchem Zustand ich mich befand. In meinem Buch »Einmal sterben und zurück« habe ich meine Reise ins Jenseits und mein Befinden währenddessen detailliert beschrieben. Zu diesem Augenblick aber musste ich mich erst einmal mit einer außergewöhnlichen Diagnose auseinandersetzen. 1-2 Herzinfarkte sind nichts Besonderes, ein Herz- und Hirntod auch nicht. Seltener ist, dass jemand vom Tod wieder aufersteht. Noch seltener, dass er gar nicht hätte zurückkommen dürfen, weil er eine immer noch völlig verschlossene Herzhauptarterie hat. So war es bei mir. Ich war herztot und erhielt als Beilage eine Herzinfarkt-Endlosschleife. Lange Zeit befand ich mich in einem angstlosen Zustand. In diesem Zustand habe ich aber auch nicht gelebt. Ich befand mich nur in ihm. Danach begann die Zeit der Angst. Diese hatte ich zuerst falsch verstanden und musste das, was mir widerfuhr, sortieren. Anschließend erlebte ich eine ursachenlose Angst. Das war der schlimmste aller Zustände und ich kämpfte mich daraus wieder hervor. Von den Erfahrungen und meinen Siegen über die Angst, die ich auf eine außergewöhnliche Weise erzielte, werde ich Ihnen auf den folgenden Seiten erzählen. Ich möchte, dass auch Sie davon profitieren. Dass mir die verschlossene Herzarterie die Luft abschnürt, macht keinen richtigen Spaß und trägt gewaltig zu den mehr oder weniger schweren Angstschüben bei, die mich lange Zeit ereilten. Um die Verschlussstelle in der Arterie haben sich neue, hauchdünne Arterien gebildet, sogenannte Kollaterale. Dieses Wunder besitzt zwar schon einen Fachnamen und wird Arteriogenese genannt, macht mich aber trotzdem zu einem medizinischen Ausnahmefall. Auch die ungewöhnliche Idee, als Herzpatient einen Marathon zu laufen, entstand wegen dieser körperlichen Besonderheit. Der Zusammenhang ist fantastisch und bietet mir völlig neue Sichtweisen auf das Leben, die Gesundheit und den Tod, und ich werde sie Ihnen nicht vorenthalten. 9 Monate nach meinem Tod setzte ich mein Trainingsvorhaben, um 2016 einen Marathon laufen zu können, in die Tat um. Es war Sommer und ich entschied mich für ein leichtes, weißes Sportshirt, eines, das bei starkem Schwitzen nicht am Körper kleben würde. Die gleiche Sorgfalt legte ich bei der Auswahl der Laufschuhe, der Strümpfe, der Unterhose und der Laufhose an den Tag. Am besten wäre es, morgens zu laufen, dachte ich. Täglich 5 Kilometer hatte ich mir vorgenommen. Erstmal, ohne großartig auf die Zeit zu achten, da war ich als Untrainierter vernünftig genug. Es sind schon völlig gesunde Menschen durch Überanstrengung einfach umgekippt und haben das Zeitliche gesegnet. So schnell hintereinander wollte ich mir das nicht antun. Nach 1 Monat erst würde ich das Pensum straffer anziehen. Meiner Frau erklärte ich, was ich vor und nach dem Training an Essen zu mir nehmen durfte. Auch die Flüssigkeitszufuhr hatte ich genau berechnet. Einen Marathonlauf zu bewältigen, setzt eine professionelle Vorbereitung und ein diszipliniertes Training voraus. An meinem ersten Trainingstag schaffte ich es, bevor ich zusammenbrach, genau 100 Meter weit zu laufen. Und es war für eine längere Zeit auch mein letzter Trainingstag. Mein dunkler Begleiter hatte mich angelächelt. »Du Idiot«, hatte er gesagt. Peter Riese. Warnhinweis: Alles, was Sie in diesem Buch lesen, spiegelt ausschließlich die Ansichten und Taten des Herzpatienten und Autors Peter Riese wider. Es beinhaltet weder ärztliche Ratschläge noch sportmedizinisch nachgewiesene Erkenntnisse. Nicht alles von dem Geschriebenen soll als Anregung oder Anleitung dienen, es nachzumachen. Der Autor ist sich, aus heutiger Sicht, selbst im Unklaren, ob er es unter gleichen Bedingungen noch einmal so machen würde. Manche seiner ungewöhnlichen Handlungen können schwere körperliche Schäden zur Folge haben oder sogar einen blitzschnellen Tod herbeirufen. Der Inhalt des Buches kann somit auch in keinem Fall als Ersatz für einen Arztbesuch herhalten. Sprechen Sie bitte alles, was Sie für sich als Anregung betrachten, mit Ihrem Arzt ab und lassen Sie sich von ihm beraten. Wer meint, dass dieses Buch ein flammendes Plädoyer für den Marathonlauf oder fürs Laufen an sich ist, der irrt. Ich hasse es, zu laufen. Immer noch. Was ihnen ein sportbegeisterter Marathoni über das Laufen und die damit verbundene, weit gepriesene Glückseligkeit durch die Ausschüttung von Endorphinen erzählen kann, das haben sie womöglich schon des Öfteren gehört oder gelesen. Was ich, den diese Rennerei regelrecht anwidert, darüber zu erzählen habe, werden Sie nachfolgend lesen. Dieses Buch wird Ihnen aber auch eine Vielzahl an Zutaten liefern. Sie werden nach dem Lesen genau wissen, was sich ein Herzpatient an Bewegung zumuten sollte. Sie erfahren, wie Herzpatienten und Angsterkrankte mit Ängsten und Panikanfällen umgehen sollten und wie sie ihren Arzt mit eigenen, durchgeführten Maßnahmen unterstützen können. Vor allem erfahren Sie, wie wieder Gelassenheit in Ihr Leben einfließen kann. Ich habe mich als Proband zur Verfügung gestellt und Extreme ausgelotet, um Ihnen in diesem Buch die Auswirkungen genau beschreiben zu können. Glauben Sie mir, ich war mir für nichts zu schade. Tot gewesen? Verhalten Sie sich bitte auch so. Im Warteraum der Ärztin, die auch Sportmedizin praktizierte, war es rappelvoll. Einen Termin hätte ich erst für 3 Monate später erhalten. Am Telefon meinte die Sprechstundenhilfe, wenn es dringend wäre, sollte ich einfach kommen und darauf warten, dass sie mich einschieben. Gerade waren 4,5 Stunden vergangen, das Buch, das ich mir mitgebracht hatte, hatte ich fast bis zum Ende gelesen und der Raum war immer noch gleichmäßig mit wartenden Menschen gefüllt. Es wurden zwar ständig Patienten aufgerufen, aber es kamen auch ständig neue dazu. Jeder mit einem Termin, wie ich jedes Mal hören konnte. Nach genau 5 Stunden wurde ich, der sich hier widerrechtlich ohne einen Termin aufhielt, aufgerufen und zu der Ärztin hineingebeten. Was sie für mich tun könnte, fragte sie mich sofort nach der knappen Begrüßung, die ohne den üblichen Handschlag erfolgte. Ich hätte gerne eine sportmedizinische Untersuchung, erklärte ich ihr und überlegte beim Sprechen, ob das überhaupt das war, was ich haben wollte. Ob ich deswegen ohne Termin gekommen wäre, fragte sie mich. Was sollte ich darauf antworten? Ich dachte, dass ich diese Problematik mit ihrer Sprechstundenhilfe schon durchgegangen wäre und mir meine Strafe mit einer 5-stündigen Wartezeit bereits abgeholt hätte. Jetzt sollte ich auch noch Fragen beantworten, die nicht zu beantworten waren? Aber sie schien keine Antwort zu erwarten und ich drängte mich damit nicht auf. Wofür ich diese Untersuchung haben wolle, fragte sie mich und stöberte dabei in irgendwelchen Dokumenten, die nichts mit mir zu tun hatten. Ich erklärte ihr, dass ich den Wiener Marathon mitlaufen möchte und gerne ein sportmedizinisches Bild von meinem Gesundheitszustand hätte. Dafür würde ich einen Termin benötigen. Sie müsse einen EKG-Belastungstest machen, irgendeinen Laktattest, die Aerobe und die aerobe Schwelle ermitteln und weitere Untersuchungen anstellen, wofür sie jetzt keine Zeit hätte. Als ich ihr 2 Bogen rotes Papier mit den Ergebnissen von 2 kürzlich absolvierten EKG-Belastungstests hinlegte, stutzte sie. Sie hatte anscheinend nicht damit gerechnet, dass ich dermaßen vorbereitet war. Ob ich irgendwelche Vorerkrankungen hätte, fragte sie gedehnt. Ich zählte sie auf. 2 Herzinfarkte, einen 20-minütigen Herzstillstand, eine immer noch völlig verschlossene Hauptherzarterie, Diabetes 2, Eisenmangel und eine verdickte Leber. Sie wies mir mit ausgestrecktem Zeigefinger die Tür und erklärte mir, dass in ihrem Warteraum Patienten säßen, die auf sie warten würden. Im Nachhinein konnte ich nicht mal sagen, was ich bei ihr gewollt hatte. Eine sportmedizinische Unbedenklichkeitsbescheinigung? Niemals würde mir ein Arzt oder eine Ärztin so etwas ausstellen. Auch dann nicht, wenn ich nicht ungelegen käme. Jeder Termin wäre vorzeitig abgebrochen worden. Es war noch gar nicht so lange her, dass den Herzpatienten unbedingte Ruhe verordnet wurde. Seit einiger Zeit liegt der Schwerpunkt aber wieder auf Bewegung, sogar nach einem Herzinfarkt. Ein Marathon aber war nun doch zu viel des Guten. Schon die beiden Worte Herzpatient und Marathon in einem einzigen Satz zu verwenden, erzeugt, wie ich mehrfach beobachten konnte, bei Medizinern eine Gesichtslähmung. Zurück aus dem Reich der Toten. Am 10.10.2012, morgens früh, wurden mir in einem Wiener Krankenhaus nach einer Herzkatheteruntersuchung 2 Herzinfarkte diagnostiziert. Ein älterer und ein neuerer. Um 12.05 Uhr erlitt ich einen Herzstillstand und verstarb. Um 12.25 Uhr wurde ich wiedergeboren. Die Ärzte haben mich reanimieren können. 20 Minuten lang hatte weder mein Herz geschlagen noch mein Gehirn gedacht. Und trotzdem habe ich währenddessen gelebt. In einer anderen Welt. In einer Welt ohne Physik und ohne Zeit. Ich war dort, wo die Toten leben, und es war faszinierend schön gewesen. Ich befand mich körperlos in einem Universum und konnte mich doch wahrnehmen, besaß ein allumfassendes Wissen und war eins mit den Dimensionen. Eine grenzenlose Verbundenheit mit allem ist mir als Gefühl geblieben, ebenso wie das Gespür, die Ewigkeit berührt zu haben. Das grenzenlose Wissen ist mir wieder genommen worden, bis auf das Geschenk, das ich mitnehmen durfte, der Erkenntnis, dass der Tod nicht das Ende des Seins bedeutet, sondern die Rückkehr zu unserer Herkunft, nennen wir sie Ewigkeit. In meinem ersten Buch habe ich diese Reise beschrieben und die Überlegung angestrengt, ob jeder sie einmal erleben sollte oder man darauf verzichten kann, bis ordnungsgemäß dafür die Fahrkarte verlangt wird. Später habe ich lange darüber nachgedacht, warum ich eine so lange Zeit reanimiert wurde, und folgende Erkenntnisse haben sich mir aufgedrängt. In Krankenhäusern wird immer und überall sehr lange reanimiert. Nur in einschlägigen Filmen, aus denen ich einen Großteil meines Wissens beziehe, stellen die Ärzte ihre Bemühungen vorzeitig ein, weil das gleichmäßige Pumpen irgendwie zu wenig Unterhaltungswert für den Zuschauer bietet. Da macht sich ein aufbäumender Leichnam, dem des Effekts wegen mit einem Defibrillator sinnlose Stromschläge verpasst werden, schon wesentlich besser. Aber ich schweife ab. Möglich auch, dass im Regelfall nicht so lange reanimiert wird und dass meine Freundschaft zu dem Herzchirurgen des Krankenhauses die mich bearbeitenden Ärzte zu Höchstleistungen motiviert hatte. Wenn es das nicht war, dann haben die mich vielleicht auch einfach nur gut leiden können. Oder ich war den Ärzten ebenso egal, wie ihnen jeder andere Patient auch egal war, was für die Professionalität sehr gut ist, und sie hatten gerade ausnahmsweise nichts weiteres zu tun gehabt und wollten interessehalber mal schauen, wie lange sich so eine Leiche dagegen wehrt, zurück ins Leben animiert zu werden. Sonst wäre auch nichts Besonderes mehr mit mir anzufangen gewesen. Für eine Organspende hatte mein Alter längst das Machbarkeitsdatum überschritten. An dieser Stelle beendete ich meine Überlegungen. Fragen wollte ich vorsichtshalber auch nicht. Wer weiß, ob mich die Antwort zufriedengestellt hätte oder ob ich anschließend aus dem Grübeln gar nicht mehr herausgekommen wäre. Ohne Sauerstoff hält das Gehirn es am wenigsten von allen Organen aus. Nach 2 Minuten wird es kritisch, ab 5 Minuten reißt der Verfallsprozess ganze Stücke aus der grauen Substanz und nach 8 Minuten weiß das möglicherweise zurückkehrende Bewusstsein nicht mehr, an welcher Stelle es in der vermodernden Substanz gefahrlos andocken kann. Wie lange sich mein Gehirn während meines 20-minütigen Herzstillstandes ohne Sauerstoff hatte durchschlagen müssen, kann mir niemand so genau sagen. Auch weiß ich nicht, ob ich mich gerade in einer Parallelwelt befinde und nur der Meinung bin, dass ich ein Buch schreibe, in Wahrheit also körperlos auf irgendetwas warte und mein Bewusstsein mir währenddessen Streiche spielt. Oder ich mich schadlos aus diesem Trauma herausgewunden habe und tatsächlich gerade von Gary Moore aus meinen Notebook-Lautsprechern sein grandioses »Still got the blues« höre, während ich diese Wörter hier aneinanderreihe. Gehen wir einfach davon aus, dass es so ist und ich unter ihnen weile. Sonst kommen wir ja überhaupt nicht weiter und mein zu unkritischer Heiterkeit neigendes Bewusstsein verphilosophiert sich mal wieder in einen Bereich ohne Grenzen. Wenden wir uns kurz dem Rest meines Körpers zu. Den können wir nach meiner Reanimation locker vergessen. Selbst wenn ein Restwert hätte ermittelt werden können, niemand würde den bezahlen wollen. Allein die Bilanz meines Herzens hört sich überhaupt nicht gut an. Da hatten wir den alten Infarkt, den ich irgendwie und irgendwann ignoriert haben musste und der mir im Herzen eine Hauptarterie, die LAD, auf einer Länge von 5 Zentimetern mit Fetten und Kalkgesteinen zugemauert hat. Selbst 5 Durchbruchversuchen in den Katheterlaboren hat dieses gefährliche Mauerwerk getrotzt. Ich schätze, dass mit der gleichen Mischung auch die Steinblöcke der Pyramiden verklebt worden waren. Irgendwann in der Zeit des Zumauerns musste mir das Wunder der Arteriogenese kleine Umgehungsarterien aufgebaut haben. Was Arteriogenese bei mir bewirkt hat? Diese neu gewachsenen Äderchen arbeiten wie natürliche Bypässe und halten mich auf eine sehr fragile Weise am Leben. Bei einer Herzoperation wird dem Patienten aus einem Bein eine Vene herausoperiert. Diese Vene wird auf einer Seite am Herzen angenäht und auf der anderen Seite an der Körperhauptarterie, der Aorta. Damit wird ein Arterienverschluss im Herz überbrückt, auch Bypass genannt. Ein frischer Herzinfarkt, der meine Herzhinterwand ereilte, hatte sich anscheinend nicht damit abfinden wollen, von mir so ignoriert zu werden wie der erste, und machte auf sehr perfide Weise auf sich aufmerksam. Er tötete mich. Kein Wunder also, dass mein Bewusstsein so lange benötigt hatte, sich zu entscheiden, ob es in diesen Körper zurückkehren wollte. Sofern es tatsächlich zurückgekommen ist. Aber damit wollte ich ja nicht wieder anfangen. Woher der dunkle Begleiter kommt, der seit meiner Rückkehr aus dem Jenseits eine aufdringliche Präsenz an den Tag legt, kann ich immer noch nicht sagen. Vielleicht hat auch jeder andere Mensch solch einen dunklen Begleiter. Vielleicht war er schon immer an meiner Seite und nur durch meinen Tod entstand ein Riss in meinem Wahrnehmungsbereich, durch den ich die dunkle Fratze erkennen konnte, schemenhaft jedenfalls. Das hört sich verrückt an. Lesen Sie erstmal weiter. Zum Sterben nach Nikopolis, wie ich zum Verhältnis der Wiener wurde. Nach einem rastlosen und durchaus ereignisreichen Leben strandete ich im Jahr 2003 in Wien. Ausgerechnet in der Stadt, die berühmt für ihren Totenkult ist, lernte ich meine heutige Frau kennen, wurde meine Tochter geboren, traf ich auf meinen Freund und Partner, einen Herzchirurgen, und starb groteskerweise an einem Herzstillstand. Den Tod empfand ich in meinem Leben schon immer als gegenwärtig. Meine Familie hat sich von ihren Toten stets sehr eindringlich verabschiedet. Wir trauern beim Tod unserer Verblichenen vor der Kirche, während der Messe und bei der Beerdigung. Beim anschließenden Leichenschmaus wird besinnlich der guten Seiten der Verstorbenen gedacht und mit Wein, Bier und Schnaps ihr gelebtes Leben begossen. Und es ist auch schon passiert, im Überschwang der Trauer, dass wir mit dem schönen alten Schlager »So ein Tag, so wunderschön wie heute« die gute Erinnerung an die Verstorbenen besungen haben. Zwischen meinem unsteten Leben und den Trauerfeiern für meine Angehörigen wandelte ich selbst auf einem sehr schmalen Steg, der bisher immer verhindert hatte, dass ich meine eigene Beerdigung frühzeitig erlebte. Schon als ich auf die Welt kam, es war im Dezember 1956, wurde ich mit Stickhusten angesteckt. Meine Cousine ist etwas über ein Jahr älter als ich und sie hatte sich damals gerade mit Keuchhusten infiziert. Symptome hatte sie noch nicht gehabt, dafür aber das dringende Bedürfnis, mich, ihren gerade auf die Welt gekommenen Cousin, zu küssen und zu küssen und zu küssen. Das Bakterium Bordetella pertussis, das nur in Atemwegen gedeihen kann, freute sich über mich als neuen Wirt und begann mit seinem vernichtenden Einzug. Das Bakterium produziert ein Toxin, das über den Blutkreislauf ins Gehirn gelangt und dort Hustenanfälle auslöst. Sie sehen, schon von Beginn meines Lebens an war mein Gehirn äußeren, nicht unbedingt freundlichen Einflüssen ausgesetzt. Für Säuglinge ist dieses Bakterium nämlich besonders gefährlich. Das Toxin wirkt bei uns Winzlingen hinterhältiger als bei Erwachsenen. Die Phasen werden nicht mit warnenden Hustenanfällen eingeleitet, sondern durch akut lebensbedrohliche Atempausen. Kaum auf der Welt wurde mir also mein wohliges Säuglingsdasein mit Sauerstoffnöten verleidet. Die Atmungsaussetzer ließen mein Gesicht völlig blau anlaufen und meine Familie in einem permanenten Panikzustand verharren. Erst nach 4 Monaten trat bei mir allmählich eine Besserung ein. Es ist nicht so, dass ich mich daran erinnern könnte, aber meine Mutter hatte mit ihren Erzählungen dafür gesorgt, dass ich es nicht vergesse. Heute noch habe ich das Gefühl, mich dafür entschuldigen zu müssen. Wenn ich nur daran denke, dass meiner kleinen Tochter das Gleiche passieren könnte, würde ich aus dem Fenster springen vor lauter Angst. Und ich bin ein Mann. Liebste Mama, es muss schrecklich für dich gewesen sein. Im Alter von 5 Jahren bin ich von einem Motorrad überfahren worden. Mit quirliger Selbstständigkeit, wie sie allen Kindern eigen ist, überquerte ich, ohne um Erlaubnis zu fragen, eine große Straße. Meine Großmutter, Gott habe sie selig, wurde durch quietschendes Bremsen entsetzter Autofahrer auf mein Abenteuer aufmerksam, schrie entsetzt auf und befahl mir kreischend, den Rückweg einzuschlagen. Plötzlich in Panik geraten, rannte ich zurück und brachte ein Motorrad, eine schwere Triumph, zu Fall. Meine Milchzähne verlor ich an der Bordsteinkante und das noch rotierende Hinterrad der Maschine schälte mir das Fleisch vom Innenschenkel und hinterließ in den Wunden Schlieren des heiß gewordenen Gummis. Seitdem ist mir Blutwurst ein Gräuel. Sie erinnert mich immer noch an meinen damals verletzten, genauso aussehenden Oberschenkel, der heute narbenfrei verheilt ist. Auf eine ganz besondere Art entwickelte ich eine Neigung zu Unfällen aller Art. Im gleichen Jahr des Motorradunfalls noch, wir hielten uns in Griechenland auf, weil mein Vater dort arbeitete, fiel ich von einem hohen Baum und ein anderes Mal von einem Esel, auf den ich einfach gestiegen war. Er hatte mich tatsächlich im Galopp verloren. Irgendetwas passierte mir immer. Sprang ich im Schwimmbad mit einem Kopfsprung vom Turm, schwamm mir mit Sicherheit jemand in den Weg. Einmal brach ich mir dabei die Finger und hatte doch wieder Glück, denn bei jedem der Unfälle hätte es auch mein Genick sein können. Es schien, als ob ich vom Schicksal gewarnt werden sollte, besonders auf mein Leben aufzupassen. Aber warum schon im Alter von 6 Wochen? Als ich in mein erstes Arbeitsleben als Fernmeldeelektroniker eintrat, durchstach ich mir 2-mal die Hand und schnitt mir mit scharfem Werkzeug 3-mal die Finger bis zu den Sehnen auf. Da kommt mir direkt das Sprichwort in den Sinn, Fingerschmerzen gehen zu Herzen. Also Reihenfolgen vom Fingerschnitt bis zum Herzinfarkt kann ich anscheinend gut einhalten. Ob die ständigen Verletzungen mich vor Schlimmeren warnen wollten? Dann hat das aber nicht so richtig geklappt, denn gestorben bin ich ja trotzdem. Ob die Warnungen mit mehreren schweren Autounfällen, in die ich verwickelt wurde, noch intensiviert werden sollten, sofern überhaupt etwas sollte, weiß ich wirklich nicht, denn ich bin ja nun mal gestorben und auch die intensiven Warnungen haben nichts genützt. Was sollte darüber hinaus passieren? Mein dunkler Begleiter ist eine besondere Strafe, wofür auch immer. Seitdem ich aus dem Totenreich zurückkehrte, schleicht er sich an meine Seite. Besonders, wenn es mir sowieso nicht gut geht. In den nächsten Kapiteln werden Sie ihn kennenlernen. Und wieso bin ich in Wien gelandet? Nicht nur, dass der Tod stets neben mir herlief, nein, er schickte mich auch noch in seine Hauptstadt. Bevor ich herkam, war mir Wien als Kaffeehausmetropole ein Begriff. Sissi und Franzl, Schloss Schönbrunn, der Prater, das Riesenrad, die Heurigen, der dritte Mann und Falco. Dass der Wiener ein besonderes Verhältnis zum Tod besitzt, war mir neu, doch es passte zu mir wie der Deckel auf den Topf. Welche Stadt besitzt schon ein Beerdigungsmuseum und ein Insiderlokal, ein ehemaliges Bordell mit Namen Tanzcafé Jenseits? Natürlich die Stadt, in der ich lebe, Wien. Und in welcher Stadt wird dem Tod und dem Sterben mehr gehuldigt als hier in Wien, wo sogar regelrechte Totentouren für Touristen stattfinden? Hätte ich das mal vorher gewusst. Aber was soll's? Der Wiener liebt nun mal seine Toten und hat sie schon immer geliebt. Der Wiener Zentralfriedhof wurde vor 150 Jahren eröffnet und hält unter seiner Erde 3 Millionen Verblichene begraben. Statt seinen Zweck hervorzuheben und eine düstere Stimmung auszusenden, strahlt der Zentralfriedhof eher wie eine Eventbühne. Wien ist tatsächlich ein wenig anders. Dass der Friedhof ein regelrechtes Refugium für Wildtiere ist und dafür sogar Jagdgesellschaften einberufen werden, ist schon spannend an sich. Ebenso wie die Nachtbeerdigungen, bei denen man sich zwangsläufig die Frage stellt, ob sie die letzten Wünsche von Verblichenen sind, die möglicherweise der Grufti-Szene angehörten und deshalb einen stilvollen Abgang verlangten, oder ob boshafte Angehörige verhindern wollten, dass die entweichenden Seelen der ungeliebten Verstorbenen nach Hause finden. Aber die spannendste Idee hatten wohl im Mai 2011 die Wiener Stadtwerke. Sie haben auf dem Zentralfriedhof eine lange Nacht der Bestatter einberufen, zum Probeliegen geladen und sogar an ein Kinderprogramm gedacht. Sarg anmalen, hat es geheißen. Wien ist eben anders. Und genau hier, mitten in Wien, bin ich gelandet, gestorben und auferstanden. Ich liebe diese Stadt und kann das nur über solch groteske Geschichten erklären. Kein Wunder also, dass ich ein Fan von Liedern bin, in denen Wien besungen wird. Hervorzuheben sind Reinhard Fendrich, Haben Sie Wien schon bei Nacht gesehen, von Falco Wiener Blut und Vienna Calling und von Ultravox das für mich grenzgeniale Vienna. War ich nach meiner Ankunft noch auf der Suche nach dem besonderen Verhältnis der Wiener zum Tod, so zähle ich heute selbst als besonderes Verhältnis der Wiener. Bin ich endlich zu Hause angekommen oder ist Wien genauso wie mein Tod nur eine weitere Episode auf meinem Weg nach irgendwo? Schauen wir mal. Die Entscheidung. Es war 2013. Mit 56 Jahren stand ich, bis auf meine Shorts ausgezogen, vor dem Spiegel und betrachtete den körperlichen Totalschaden. Mit meiner geistigen Verfassung wollte ich mich ein wenig später auseinandersetzen. Da hatten wir neben den bereits erwähnten zwei Herzinfarkten, dem Herzstillstand, der zu 100% auf 5 cm Länge verschlossenen Herzhauptarterie, die LAD, dem Diabetes 2, noch die Folge der Nachwirkungen unzähliger Tabletten, eine insgesamt schwache Konstitution und, zu allem Überfluss, einen dunklen Begleiter, von dem ich weder wusste, was ich von ihm halten sollte, noch was er von mir wollte. Das war die hässliche Seite der Medaille. Vielen Dank dafür, lieber Gott. Und gleichzeitig tönte die andere Seite der Medaille, die wunderschöne. Ich hörte sie schreien, während ich meinen Körper betrachtete, meine kleine, süße Tochter. Sie war gerade erst auf die Welt gekommen, 4 Monate nach meiner zweiten Geburt. Als ich reanimiert wurde, war meine Frau im 6. Monat schwanger gewesen. Manchmal denke ich darüber nach, wie es gewesen wäre, wenn ihr und mir das Kunststück der Geburt gleichzeitig gelungen wäre. Mein kleines Baby, den Papa an der Hand und wir beide kommen gemeinsam ins Diesseits. Nur über den Geburtsweg hätten wir noch einige Überlegungen anstellen müssen. Meine Frau hätte sich sonst schön bedankt. Doch dazu kam es nicht. Ich bin 4 Monate vor meiner Tochter auf die Welt gekommen. Wiedergekommen. Meine Gedanken schweiften ab zu meiner geliebten Frau. Sie war die wahre Heldin in der Geschichte. Im 6. Monat schwanger saß sie an meinem Krankenbett und war gezwungen, mir beim Sterben zuzusehen. Im Flur des Krankenhauses musste sie eine sehr lange Zeit darauf warten, bis eine Krankenschwester ihr die erlösenden Worte sagte, dass ihr Mann sie auf der Intensivstation erwarten würde. Jetzt hörte ich, wie sie leise beruhigende Lieder sang und das Schreien meiner Kleinen in ein zeitweises Schluchzen überging. Die Töne umschlichen posierend mein gerade arg gebeuteltes Herz und setzten sich für immer darin fest. Was sollte ich sagen? Meine Gesamtbilanz, Gesundheit gegen das, was das Leben mir geschenkt hat, sah faszinierend gut aus. Wenn ich meinen schon erwachsenen Sohn dazu zählte, konnte ich mich nur noch dankbar verneigen. Beruhigt begab ich mich unter die Dusche. Vielen Dank, lieber Gott. Und schon stellte sich für mich die unangenehme Frage, wie lange ich diese positive Gesamtbilanz noch würde genießen können. Wie konnte ich mich gegen den anstehenden körperlichen und geistigen Verfall wehren? Den Verfall, den ich nach Erhalt meines Krankenberichtes schlussfolgern musste. Ich las über mein Krankheitsbild alles, was mir in die Hände fiel. Da kam ein urdeutscher Charakter durch. Meine nach Kausalität schreiende Beamtenseele. Obwohl ich niemals ein Beamter war, besaß ich trotzdem solch eine Seele, dürstete nach jedem Detail und verglich Abhandlungen aus der Konserve mit den handschriftlichen Randbemerkungen auf meinen Herzkatheter-Röntgenaufnahmen. Nach der 40. gelesenen Herzinformation aus dem Internet, geschrieben vom 40. Arzt, stellte ich fest, dass ich 40 Mal die gleichen Informationen gelesen hatte. Nirgends fand ich eine Passage, warum gerade mir das alles passiert war. Nach der Lektüre ging es mir schlechter als vorher und ich wusste zuerst gar nicht warum, denn nirgends habe ich etwas erfahren, was ich im Ansatz nicht schon wusste oder gerade durch meinen Krankheitsverlauf automatisch mitbekommen hatte. Mir hätte das, so wie ich gelebt hatte, nicht passieren dürfen. Es ging mir nämlich nicht schlechter, weil ich erkannt hatte, was ich alles verkehrt gemacht habe, mir ging es schlechter, weil ich in den letzten Jahren, also weit vor meinem Herzstillstand, gesundheitlich nichts mehr verkehrt gemacht habe. Und weil ich trotzdem so unvorbereitet und schnell gestorben war. Wenn es einem einmal mental schlechter geht, hat das sofortige Auswirkungen auf das physische Befinden. Darauf kam ich erst ein wenig später, als ich wieder einigermaßen logische Schlüsse ziehen konnte. Bei meinen sorgfältig durchgeführten Vorsorgeuntersuchungen in der Zeit vor meinem verhängnisvollen Herzstillstand wurden keine krankhaft veränderten Blutfettwerte festgestellt. Auch unter erhöhtem Blutdruck hatte ich niemals gelitten. Diabetes war gerade erst nach meinem Herzstillstand festgestellt worden, wahrscheinlich sogar gerade erst entstanden, ein relativ neues Problem also, dem ich, laut weiteren Untersuchungen, auch noch keinen Folgeschaden zu verdanken hatte. Vorher bin ich nicht auf Diabetes untersucht worden, weil keine Auffälligkeiten diesbezüglich erkennbar waren. Dem Stress hatte ich schon seit längerem den Rücken gekehrt. Mein Übergewicht von 105 Kilogramm hatte ich auf mittelgesunde 96 Kilogramm reduziert. Ich ging viel spazieren und stemmte in einem Fitnessstudio zweimal in der Woche Hanteln. Das, was ich an Alkohol getrunken hatte, war nicht erwähnenswert und das Rauchen hatte ich 8 Jahre vor meinem Tod schon aufgegeben. Warum also habe ich zu diesem Zeitpunkt einen Herzinfarkt bekommen? Warum ich gestorben bin, war schon nachvollziehbarer. Die verengte Stelle meiner Hinterwandarterie hatte sich während der Unterhaltung mit meiner Frau im Krankenzimmer mit weiteren Patienten vollständig verschlossen und schlagartig dafür gesorgt, dass mein Herz stehen bleiben musste. 10 weitere Sekunden später stellten nach meinem Herzen auch mein Großhirn, mein Kleinhirn, die Hirnrinde und mein Hirnstamm ihre Arbeit ein. Ohne Sauerstoff, Blut und Befehlszentrale wussten meine anderen Organe nicht mehr so recht, was sie machen sollten und beendeten auch ihre Arbeit. Das bedeutete, dass ich klinisch tot gewesen war. Also irgendwie sogar völlig tot. Ganz tot. Die Definition habe ich in meinem Buch »Einmal sterben und zurück« in dem Kapitel »Wie tot war ich gewesen« beschrieben. Gut, aber das erklärte noch nicht, warum ich überhaupt erst die Arterienverengung, die mir den Herzstillstand bescherte, bekommen habe. Eine Stenose, so wird solch eine Verengung genannt, geht schleichend vor sich und es heißt, sie wäre unumkehrbar. Aber ihr Verlauf kann gestoppt werden. Und zwar durch die Art zu leben, wie ich sie in den letzten Jahren vor dem Infarkt praktiziert hatte. Körperliche Beschwerden hätte ich ja noch verstanden, aber direkt sterben war schon heftig. Ein wenig übertrieben. Und schon gar nicht erklärte sich mein erster Herzinfarkt, den ich gar nicht bemerkt hatte und der mir in der Vorderwandarterie die Ader auf einer Länge von 5 Zentimetern zugekleistert hatte. Oder war es die zugekleisterte Arterie, die mir den Herzinfarkt bescherte, den ich gar nicht bemerkt hatte? Jedenfalls gehörte das zu einer Geschichte, die Jahre zuvor stattgefunden haben musste. Die Bücher, die ich darüber gelesen habe, die Artikel in den Ärztezeitschriften und die in den Internetforen konnten mir das Geschehene nicht erklären. Schlimm war, dass ich nirgendwo lesen konnte, was ich machen musste, um eine Wiederholung der Herzinfarkte zu vermeiden, wie auch eine Wiederholung meines Sterbens. Wobei sich das Sterben ja nicht völlig vermeiden lässt. Und soweit, wie ich mich erinnern konnte, war es gar nicht so schlecht gewesen. Ich habe im Jenseits wundersame Dinge erlebt, war dort eins mit allen Menschen, mit denen ich gerade eins werden wollte, so auch mit mir selbst. Die physikalischen Gesetze waren aufgehoben, die Zeit schien nicht mehr vorhanden und ich durfte einen Hauch von der Ewigkeit einatmen. Trotzdem wollte ich meinen nächsten Einzug in die Ewigkeit schön weit nach hinten geschoben haben. Je mehr Zeit verging, desto mehr hing ich wieder an meinem Leben. Ich war mir sicher, dass im ewigen Kalender des Schicksals auch der Überlebenswille eingetragen ist und einen tiefen Sinn besitzt, ebenso wie das Leben und Sterben selbst. Meiner Meinung nach war das der Grund, dass ich immer mehr von den Geschehnissen während meines Todes vergaß. Ich erinnere mich nur noch daran, wie schön es gewesen war, kann es aber nicht mehr fühlen. Heute weiß ich, wie wichtig das Vergessen ist. Würde der Tod mir immer noch fühlbar gegenwärtig sein, würde mich wahrscheinlich die Sehnsucht nach ihm nicht mehr in Frieden das Leben leben lassen. So überlagert mein festgeschriebener Überlebenswille die Schönheit des Todes. Das Vergessen ist für mich der Hinweis, dass es auf Erden noch einiges zu erledigen gibt. Und mit dem Vergessen kehrte als erstes die Angst vor dem Tod zurück, die ich schon glaubte, vergessen zu haben. Seitdem bin ich wieder hochmotiviert zu leben. Die Rückkehr der Angst und wie sie bösartig werden kann. Kurz nach meinem Herzstillstand bin ich schon wieder in einem Flugzeug geflogen und erhielt auch sofort die Quittung dafür. Der Flug dauerte 1 Stunde und hatte mir die Hölle beschert. In 10.000 Metern Höhe zerfielen die Bilder, die ich wahrnahm, in Polygonen. Wie bei einem gestörten Digitalbild beim Fernsehen. Der Flugbegleiter zerfiel auch. Auf dem Platz neben mir saß plötzlich mein dunkler Begleiter. Ich habe ihn Danny getauft. Er hatte mich lässig wartend angegrinst. Mit völlig gestörten Körperfunktionen überstand ich den Flug und fuhr mit dem Zug zurück. Angst hatte ich dabei eigenartigerweise keine verspürt. Wie schon geschrieben, mehr als sterben geht nicht und das hatte ich gerade hinter mir. Ich empfand damals nur eine starke Wehmut, weil ich vielleicht meine Tochter nicht kennenlernen würde. Die Angst hatte ich für mich abgeschafft, ihr regelrecht die Existenz genommen. Obwohl ich mehrfach in der Woche dachte, erneut sterben zu müssen, nahm ich dieses Gefühl mit einer Gelassenheit, die so nur ein Wandler zwischen den Welten in sich verspürt. Es war leicht gewesen zu sterben. Mir war ein wenig schummrig geworden, ein wenig schwindlig vielleicht noch, und schon war ich tot. Genau das bestimmte aber auch weiterhin mein Leben. Allein die Nebenwirkungen der Medikamente, die ich zu mir nehmen musste, um zu überleben, reichten aus, um mir das gleiche Gefühl wie beim Sterben zu vermitteln. Sie machten mich ein wenig schummrig und verursachten einen leichten Schwindel. Noch effizienter an Sterben erinnerten mich meine Hals- und Brustwirbel. Drei von ihnen verhielten sich ein wenig instabil und sorgten ihrerseits für Schwindel und extreme Brustschmerzen. Ihre Wirkung war dermaßen stark, dass ich unmöglich unterscheiden konnte, ob sie es waren, die ihre Späße mit mir machten, oder ob tatsächlich gerade wieder ein Herzinfarkt sein zerstörerisches Werk einleitete. Trotzdem konnte eine lange Zeit nichts davon Angst oder gar Panik in mir auslösen. Müsste ich wieder sterben, käme ich nur dahin zurück, wo es mir schon einmal so gefallen hatte, war meine innere Einstellung dazu. Das änderte sich, je mehr ich das Jenseits vergaß und mit dem neu gewonnenen Spaß, den ich mit dem Zuwachs in meiner Familie erhalten habe. Zu irgendeinem Zeitpunkt passierte es. Ich saß allein zu Hause auf meinem Sofa und mir ging es überhaupt nicht gut. Es war überhaupt nicht mehr lustig und von Gelassenheit verspürte ich, der Wandler zwischen den Welten, auch überhaupt nichts mehr. Meine Brust wurde plötzlich zusammengepresst, als läge ein Bücherschrank auf ihr. Mein linker Arm war fast bewegungsunfähig geworden und ich war mir absolut sicher, sterben zu müssen. Angst kennt jeder und hat sie schon erlebt. Im Alltag werden sie immer wieder mit Angstzuständen konfrontiert. Manche sind nur ganz kurz, eine Schrecksekunde, wenn sie zum Beispiel fast von einem Auto angefahren werden, manche etwas länger, wenn sie allein im Dunkeln sitzen und sich eine Bedrohung ausmalen, sich also in einer düsteren Stimmung auch noch ihrem geistigen Kino ausliefern. Am schlimmsten sind Angstzustände, die nicht greifbar, nicht erklärbar sind, aber dazu später. In der Regel ist die Angst eine unangenehme Begleiterin, auch wenn sie eine sinnvolle Aufgabe bekleidet. Was für eine sinnvolle Aufgabe sollte die Angst bei mir bewältigen? Nach meinem Herzstillstand mit dem Ausflug ins Jenseits war mir die Angst fremd geworden. Was soll noch passieren, hatte ich gedacht. Das, was der Mensch irrtümlich als schlimmsten aller Zustände bezeichnet, den Tod, hatte ich als eine angenehme Erfahrung erlebt. Also wovor sollte ich Angst haben? Ewig leben zu müssen, das wäre ein passenderer Angstauslöser für mich gewesen. Aber mit dem Vergessen, wie schön der Tod ist, kehrte langsam und unauffällig auch die Angst zurück, wieder von ihm geholt zu werden. Insgesamt bin ich aber gar kein ängstlicher Typ und sperre mich dagegen, dass ein Gefühl, eine körperliche Reaktion, denn mehr ist Angst nun mal nicht, mir das Leben versaut. Angst ist dafür da, mir das Leben zu retten, zu mehr nicht. Was geschah da also mit mir? Um ein Problem zu beseitigen, muss man es genau kennen. Also beschäftigte ich mich erstmal mit dem Begriff Angst und was davon auf mich zutraf. Adrenalin, Geschenk und Gift. Angst sichert dem Menschen seit Jahrtausenden das Überleben. Sie stellt für die beabsichtigte Reaktion, Gegenwehr oder Flucht die notwendigen Energien zur Verfügung. Im Körper selbst findet bei einem Angstanfall eine nicht zu kontrollierende Erregung des Nervensystems statt. Das Hormon Adrenalin wird innerhalb von Sekundenbruchteilen freigesetzt und verteilt sich im Körper. Dieser Zustand kann natürlich nicht lange aufrechterhalten bleiben. In der Natur dient er, um superschnelle Reaktionen hervorzurufen. Alle Instinkte sind dabei auf Gegenwehr oder Flucht ausgerichtet und können sofort umgesetzt werden. Deshalb hat die Natur für die Existenz der Angst gesorgt, um anschließend eine Angstreaktion auszulösen. Bleibt die explodierende Angstreaktion, Flucht oder Gegenwehr, als Folge der Angst aus, bekommt der Körper ein Problem. Er baut das Adrenalin nicht schnell genug ab. Der unangenehme Erregungszustand verbleibt zu lange und schädigt damit den Körper. Die Herzfrequenz erhöht sich, das Herz kann regelrecht stolpern und ein plötzliches Zusammenziehen der Arterien kann durch Blutungsstörungen im Herz hervorrufen, sogenannte Angina pectoris-Anfälle. Als weitere Folgen können wie bei einem Herzinfarkt Schwindel, Unwohlsein, Schmerzen im Arm, im Unterkiefer und in der Schulter auftreten. Durch Blutdruckschwankungen entstehen Konzentrationsstörungen. Die Angst, die es normalerweise gut mit uns meint, richtet sich gegen uns, wenn wir sie nicht gezielt verwenden und die Reaktion zulassen. Deswegen ist irrationale Angst extrem schädlich. Wer darunter leidet oder sich sogar in Angst- und Panikattacken hineinsteigern kann, steht nach einiger Zeit, selbst im Normalzustand, unter einer permanenten Erregung seines Nervenkostüms. Selbst nichtigste Situationen können augenblicklich bei diesen Menschen eine überschießende Energie in Form von Adrenalin bereitstellen und einen extremen Angstanfall auslösen. Wer also mit Angst nicht richtig umgehen kann, sollte sie besser nicht haben. Das hört sich schön altklug an, oder? Ich verspreche, mich zu bessern. Um mit der Angst umgehen zu können, müssen wir unterscheiden, was angebrachte Angst ist und wann sie unangebracht ist. Wenn mir beim nächtlichen Spaziergang im Park plötzlich 3 maskierte Männer mit Messern in der Hand gegenüberstehen und ich Angst bekomme, dann ist das eine völlig normale Reaktion. Es bringt mir nichts, wenn ich gelernt habe, grundsätzlich keine Angst mehr zu haben. Die 3 Männer würden mich wahrscheinlich umbringen, wenn ich sie wieder vernünftig, angstfrei angreifen würde. Besser ist es also, Angst zu haben und mit der so geschaffenen Energie vielleicht schnell wegzulaufen, wenn es noch möglich ist. Oder diese Energie für Vorsicht zu verwenden und den Aufforderungen der Räuber sofort nachkommen. Für solche Situationen wappnet uns die Angst mit der benötigten Cleverness. Und nicht nur mit Cleverness, sie erhöht den Blutdruck, zapft Blut von den Stellen im Körper ab, wo es gerade am wenigsten benötigt wird, und transportiert es dahin, wo der Bedarf höher ist. Hände und Füße werden kälter und Oberschenkel- und Oberarmmuskeln werden besser durchblutet. Organen, die nicht auf Leistung fixiert sind, wird zusätzlich Blut abgezapft. Dadurch entsteht häufig im Angstzustand ein Schwindelgefühl, das sogar mit Sehstörungen einhergeht. Durch das vermehrte Blut, das durch den Körper gejagt wird, um den erhöhten Sauerstoff- und Zuckerbedarf, die Energielieferanten, zu transportieren, kommt es zu einer stark erhöhten Herzfrequenz. Unser Körper ist jetzt für jede Reaktion gewappnet. Sollten wir die Flucht ergreifen, wird die Angst uns regelrecht Flügel verleihen. Entscheiden wir uns trotzdem für einen Angriff, werden unsere Muskeln durch die zugeführte Energie explosionsartig reagieren. Verpufft die Gefahrensituation, greift sofort der Schutzmechanismus unseres Körpers ein, fährt die Produktion des Adrenalins schnell wieder hinunter und beruhigt alle eingeleiteten Maßnahmen. Das überschüssige Adrenalin wird durch Bewegung langsam wieder abgebaut. Diese Körperreaktionen sind vorgesehene biologische Vorgänge, die das Überleben sichern und dürfen auf keinen Fall als Krankheitssymptom gewertet werden. Einer irrational auftretenden Angst, die in regelmäßigen Abständen auftritt, fehlt der vollständige Entladungsvorgang, weil er weder durch Flucht noch durch einen Angriff eingeleitet werden kann. Auch der Schutzmechanismus ist gestört, das automatische Herunterfahren funktioniert nicht und der körperschädigende Zustand, das Hormon Adrenalin, vergiftet jetzt regelrecht den Körper. Es bleibt auf eine sehr ungesunde Weise viel zu lange erhalten. Das passiert häufiger als gedacht. Viele Menschen leiden unter Ängsten. Die Ängste sind irrational, wenn sie keinen offensichtlichen äußeren Grund haben. Da eine Psychose auch eine Bedrohung ist, gibt es im weitesten Sinne keine irrationale Angst. Der einfachen Erklärung halber möchte ich das aber erstmal so stehen lassen. Wird der Angst- oder Panikzustand durch beruhigende Worte wieder heruntergefahren, verbleibt das Adrenalin im Körper. Es kann sich nicht abbauen, weil die körperliche Anstrengung ausbleibt. Ohne diese wichtige Entladung bleibt die Atmung flach und schnell und die Lungenbläschen können nicht vollständig mit Sauerstoff versorgt werden. Durch die schnelle Umverteilung der Blutmengen ist die Heiß- und Kaltwahrnehmung des Körpers gestört und der Bauchraum wenig durchblutet. Daher auch das flaue Gefühl in der Bauchgegend. Ein Angstdauerzustand kann im Extremfall sogar tödlich ausgehen. Zurück zum Sterben, zurück zur Angst. Ich habe das Kapitel mit der Angst hier eingeschoben, damit Sie erfahren, was während meines gefühlten Sterbevorgangs zusätzlich meinem Körper angetan wurde. Es ist speziell auf eine Situation bezogen, die mich unmittelbar betraf, aber Sie werden Ähnlichkeiten mit eigenen Erlebnissen feststellen. Es war fast ein Jahr her, als mich der Tod erneut ereilte und mich wieder zurückwarf. Ich lag auf dem Sofa und fühlte plötzlich Schmerz in der Brust. Dieser steigerte sich. Meine Frau war mit unserer Tochter zu Besuch bei ihrer Mutter. Erst hielt ich den Schmerz gut aus, wusste ich doch, dass er von meinem Wirbel TH2 ausgestrahlt wurde. Der verschiebt sich schon seit Jahren und reizt dabei den gleichen Nerv, der auch bei einem Herzinfarkt gereizt wird. Lästig, dachte ich noch, als mich plötzlich etwas wie ein Speer durchbohrte und an das Sofa heftete. Der Schmerz spaltete mir den Brustraum, steigerte sich bis zur Unerträglichkeit und mein Herz verkrampfte sich. Schien doch nicht der TH2 gewesen zu sein, der da verrutscht war. Bei dem Krampf musste mein Herz mit Sicherheit gleich stehen bleiben. Selbst der beste Muskel würde bei solch einer Belastung erschlaffen. Mein Telefon befand sich außerhalb meiner Reichweite. Aber selbst wenn es neben mir gelegen hätte, ich wäre nicht fähig gewesen, die Tasten zu drücken. Ich glaube, dass ich gar nicht gewusst hätte, wen ich anrufen sollte. Ein Gespräch mit der Rettung hätte ich nicht führen können. Vielleicht wäre ich auf die Idee gekommen, meine Frau anzurufen. Aber wie auch immer, das Telefon befand sich Welten von mir entfernt. Der mich durchbohrende Speer musste hohl sein, denn ich meinte zu spüren, wie mir das Blut aus diesem Speer herauslief und sich mein Körper allmählich leerte. Auch aus meinem Gehirn schien das Blut irgendwo hinzulaufen und verursachte mir einen ekelhaften Schwindel, der sich nicht beruhigte. Das war es also. Jeden Augenblick würden mir die Sinne schwinden und ich würde sterben. Mein Körper fühlte sich völlig durchnässt und kalt an. War es kalter Schweiß oder Blut? Das ist ja widerlich, dachte ich, wenn die mich hier irgendwann abholen und ich den Männern aus den Fingern flutschen würde, wenn die mich in den Tragesack legen wollten. Selbst als Leiche würde ich noch für seltsamen Ärger sorgen. Aber wahrscheinlich waren die Leute, die so etwas erledigten, gar nicht mehr zu schockieren. Meine Gedanken wanderten zu meiner Frau. Die wäre ja nun mal diejenige, die mich finden würde. Ich versuchte, meine Stellung zu verbessern. Was musste ich so für einen Anblick bieten? Ein Bein auf dem Boden, das andere auf dem Sofa. Die Arme schlaff an den Seiten und mein Kopf zurückgelehnt auf dem Rückenteil meiner Couch. Was würde als erstes geschehen? Oder besser, wie würde ich hier gleich liegen? Erschlaffe ich vollends mit aufgerissenen Augen und heraushängender Zunge, wie ich das aus Filmen kannte, oder würde schon alles an mir steif sein und sogar mein Gesicht verzerrt? Wie konnte ich das meiner Frau ersparen? Mein Baby war noch zu klein, um es zu begreifen. Meine Frau würde sie sofort aus dem Zimmer nehmen. Im Augenwinkel nahm ich einen Schatten wahr. »Hallo, Danny«, krächzte ich meinem dunklen Begleiter zu. Wie üblich erschien er mir, wenn es mir dreckig ging, und wie üblich erhielt ich keine Antwort, als ich ihn ansprach. Gleich würde der Schmerz vollkommen aufhören und Danny würde mich nach Hause begleiten. In die Ewigkeit, vor deren Tor ich schon mit erhobenem Finger gestanden hatte, um klopfend um Einlass zu bitten. In meinem Kopf war kaum noch Schwindel, nur eine Leere, die ein wenig Übelkeit verursachte. »Nach Hause?«, fragte ich mich in diesem Augenblick. »Hier war mein Zuhause, bei meiner Frau und meinem Baby.« Und plötzlich kam die Angst wieder zurück, altbekannt, unheimlich und hinterhältig. Jedes gute Gefühl im Kopf verschwand und hinterließ ein Vakuum, das sich langsam mit Unsicherheit, Verwirrtheit, Fremdheit und sogar, was ich nicht rational erklären kann, mit Leere füllte. Die Leere schrie nach Kausalität und wollte erklärt bekommen, was gerade geschah. Und die Ängste visualisierten der Leere ein schreckliches Bild des Verlassen- und Alleinseins. Alles Schöne verblasste und ich war allein. Jede Hoffnung war ausgelöscht. Schwerfällig kämpfte ich mich geistig zurück auf mein Sofa. Ich wollte nicht sterben. Wieso dachte ich, dass ich nicht sterben wollte? Habe ich vorher sterben wollen? Nein, ich hatte es mit Sicherheit nicht gewollt. Vielleicht war ich die ganze Zeit über nur paralysiert gewesen. Einmal gestorben und schon stand ich über den Dingen? War der Grund meiner bisherigen Gelassenheit nur eine unbewusste Gewissheit gewesen, dass ich mich in guten medizinischen und medikamentösen Händen befand und mir deshalb sowieso nichts passieren könne? Habe ich mich die ganze Zeit über nur in einer trügerischen Sicherheit gewähnt? Es war vielleicht gar nicht so gewesen, dass ich keine Angst mehr vor dem Sterben hatte, sondern die Angst war nur überlagert worden. Überlagert von meinem ersten Sterben, dem damit zusammenhängenden Schock, den Medikamenten und der beruhigenden ärztlichen Betreuung. Ich atmete immer schneller und hatte doch das Gefühl, keinen Sauerstoff aufzunehmen. Mir wurde schlecht. Meine Hände fühlten sich eiskalt und feucht an. Die Verkrampfung in meinem Herzen wurde heftiger. Nein, mein Herz schlug nur extrem schnell und nicht unbedingt regelmäßig. Was für ein elender Tod. Im Krankenhaus habe ich mich irgendwie eleganter verabschiedet. Mir war ein wenig schummrig geworden und schon war ich tot gewesen. Was ich jetzt erlebte, war schlimm. Wann war es endlich zu Ende? Tränen standen mir in den Augen. War es wegen der Schmerzen oder weil ich traurig war? Traurig war das falsche Wort. Ich hatte Wut und Angst, dass es so enden musste. Warum bin ich vor ein paar Monaten reanimiert worden? Nur um jetzt zu verrecken und anschließend meine Frau und mein Kind mit meinen Überresten zu erschrecken? Danny saß immer noch in dem Sessel, den ich nur aus den Augenwinkeln schemenhaft wahrnehmen konnte. Die Wut erfasste mich stärker und siegte über die Angst. Was sollte das alles? Warum habe ich ein paar Monate überlebt, nur um jetzt gehen zu müssen? Mit äußerster Willensanstrengung drehte ich meinen Kopf zur Seite. Mein imaginärer Begleiter Danny sollte mir zuerst in die Augen schauen, wenn er mich schon holen wollte. Deswegen war er ja anscheinend immer zur Stelle, wenn es bei mir ums Sterben ging. Entweder hat der Tod sich vertan, als er mich zurückgeschickt hatte, so dass er Danny damit beauftragt hatte, mich wieder einzufangen, oder Danny war selbst der Tod und trieb ein böses Spiel mit meiner Psyche. Letztendlich war es egal, ob Danny real war oder nur die Vision eines angeschlagenen Geistes. Lästig war er allemal. Vielleicht haben Sie sich selbst schon einmal gefragt, was so an Ihren Visionen dran ist und wollten tief in sich hineinblicken. Die Problematik ist, dass Ihr Gehirn nicht zwischen Realität und Vision unterscheiden kann. Das ist schlecht, wenn der kritische Faktor des Bewusstseins nur eingeschränkt arbeitet. Das ist aber unvorstellbar gut, um den Selbstheilungsprozess einzuleiten. Davon später mehr. In diesem Augenblick war es schlecht, weil der kritische Faktor eine Macke hatte. Danny saß mir im Nacken. Und ich wollte ihm in die Augen sehen. Es funktionierte leichter, als ich gedacht hatte. Mein Kopf drehte sich ohne Knirschen und Krachen. In dem Sessel halb hinter mir saß niemand. Der Schmerz in meiner Brust verstärkte sich, aber er verdrängte die Übelkeit. Ich drehte den Kopf wieder zurück und der Schmerz ließ etwas nach. Das ließ mich stutzen. Langsam schaute ich zu dem Sessel und der Schmerz in meiner Brust kehrte zurück. Sobald ich den Kopf drehte, veränderte sich die Intensität des Schmerzes. Vorsichtig versuchte ich, den ganzen Oberkörper zu drehen. Es funktionierte und der Schmerz veränderte sich mit jeder Bewegung. Das war doch kein Herzinfarkt. Schwindlig war mir immer noch, aber ich zwang mich dazu aufzustehen. Auf wackligen Beinen reckte ich meinen Körper mit hoch ausgestreckten Armen. Es knackte, als würde jemand laut mit der Zunge schnalzen. Die Schmerzen wurden geringer. Ich dehnte meinen Körper nach allen Seiten und traute mich sogar, mit durchgedrückten Knien mit den Fingerspitzen den Boden zu berühren. Mir ging es schon wieder wesentlich besser. Von Ängsten war nichts mehr zu spüren. Schmerzen hatte ich noch, aber die Übelkeit und der Schwindel waren verschwunden. Die Lähmung im linken Arm ging ebenfalls zurück. Nur ein leichtes Taubheitsgefühl blieb. Meine verdammten Wirbel hatten wieder verrückt gespielt und mir diesen bösen Tanz aufgezwungen. Nun wollte ich es genau wissen. Ich stützte mich am Tisch ab und streckte meine Beine. Jetzt wippte ich mit meinem Oberkörper zwischen meinen Armen und spürte ein gutes Gefühl zwischen meinen Schulterblättern. Für einen richtigen Liegestütz fehlte mir die Kraft, aber das Wippen brachte mir ein wenig Linderung und tat ausgesprochen gut. Was machte ich da schon wieder? 30 Jahre lang hatte ich in dem Irrglauben gelebt, dass meine Herzschmerzen ausschließlich von instabilen Brustwirbeln herrührten. Diesen Schmerzen begegnete ich erfolgreich mit Liegestützen. Trotzdem musste sich im Laufe der Zeit tatsächlich ein echter Herzinfarkt eingeschlichen haben. Wann das geschehen war, konnte kein Arzt mehr nachvollziehen, nur dass ein Herzinfarkt stattgefunden hatte. Dazu ein außergewöhnlicher, denn die verschlossene Arterie, die diesen Herzinfarkt ausgelöst hatte, öffnete sich nicht wieder, sondern verschloss sich immer. Heute schon bis auf eine Strecke von 5 Zentimetern. Hätten sich nicht die Umgehungsarterien gebildet, das vorne beschriebene Wunder der Arteriogenese, von der mir ebenfalls niemand sagen konnte, wann und wie das stattgefunden haben sollte, wäre ich schon vor Jahren völlig tot gewesen. Faszinierend ist ja auch, dass mein Herzstillstand nicht von dieser verschlossenen Arterie hergerührt hatte, wie man meinen sollte, sondern von meiner anderen Arterie. die Hauptherzarterie, von der die Herzhinterwand gespeist wird. In diesem Augenblick waren also meine beiden großen Arterien dicht und alle meine Herzfunktionen wurden schlagartig ausgebremst. Stellen Sie sich ein Auto mit einem Hochleistungsmotor vor. Während der Motor sich gerade im besten Lauf befindet, werden ihm alle Zuleitungen abgeklemmt. Benzin, Öl, Wasser. Jetzt machte ich wieder den gleichen Fehler. Ich meinte, einen Herzinfarkt zu verspüren, war dann aber überzeugt davon, dass es meine Wirbel waren, die mir dieses Ungemach verursachten, und begegnete meiner Eigendiagnose erneut mit Liegestützen. Nun wäre ich wieder in der Lage gewesen, mir einen Rettungswagen zu bestellen. Während ich zu meinem Handy griff, wusste ich bereits, dass ich nicht anrufen würde. Niemanden. Meine Frau brauchte sich gar nicht erst Sorgen zu machen und die Rettung würde ich nicht anrufen, weil, täte ich es, ich sie anschließend immer anrufen würde, wenn ich Schmerzen verspürte. Jetzt ging es um meine Lebensqualität. Das war fast das Gleiche wie mit dem Gasherd. Sie kennen das bestimmt. Sie verlassen ihre Wohnung, schließen die Tür ab, gehen zur U-Bahn und sitzen schon gemütlich. Kurz bevor die Türen sich schließen, schießt ihnen die Frage durch den Kopf, ob sie den Gasherd abgestellt haben, auf dem vor ihrem Weggehen noch das Fleisch in einem Topf köchelte. Und im gleichen Augenblick wissen sie ganz genau, wenn sie aufspringen und zurücklaufen, um ihren Gasherd zu überprüfen, werden sie von da an immer zurücklaufen und etwas überprüfen. Irgendetwas. Selbst wenn sie sich einen Schalter anschaffen, der alles Gefährliche in ihrer Wohnung mit einem Klick abschaltet, werden sie zurückkehren, nur um zu überprüfen, ob sie den Schalter tatsächlich betätigt haben. Sie werden das Vertrauen in sich selbst völlig verlieren. Das war mein Gedankengang, als ich auf die Tastatur des Handys starrte und überlegte, ob ich die Rettung rufen sollte. Angst verspürte ich natürlich auch keine mehr, denn ich war mir inzwischen wieder sicher, dass meine Wirbel sich diesen Spaß mit mir erlaubt hatten. Trotzdem hatte sich etwas verändert. Ich war gerade von meiner Gelassenheit verlassen worden. Sie war von der zurückgekehrten Angst vertrieben worden. Mit weiteren Bewegungsübungen verdrängte ich die unliebsamen Gedanken. Als meine Frau zurückkam, verschwieg ich ihr meinen Schmerzanfall und die Rückkehr der Angst. Nachdem ich ihr meine Dehnübungen, die ich auf dem Sofa weiter ausführte, mit leichten Verspannungen erklärte, verabreichte sie mir eine Rückenmassage und die Schmerzen verschwanden, bis auf einen kleinen Rest. Was ich noch nicht ahnen konnte, mit dem Schmerz des Speeres war für mich die Büchse der Pandora geöffnet worden. Aus ihr entwich eine neue Form der Bedrohung. Angst war ihr Name und sie erfüllte den Raum um mich herum mit ihren erniedrigenden Maßnahmen. Es war keine Angst vor etwas Ungewissem, es war die Angst vor dem Sterben. Und Sterben war ein mir bekannter Vorgang. Nur, mir fielen so viele Sachen ein, die ich noch erledigen wollte. Frühes Sterben hatte somit in meiner Planung keinen Platz mehr. Von diesem Augenblick an ging es mit dem Sterben erst richtig los. Und auch mit der Angst. Hatte ich in den letzten Monaten kleine Beschwerden einfach ignoriert, erzeugten sie jetzt jedes Mal ein fieses Gefühl. Nahm ich meine Diabetestabletten und hatte gerade sowieso niedrige Werte, sank mein Zuckerspiegel so tief, dass mir schlecht wurde und sich gleichzeitig ein Gefühl im Kopf breit machte, als hätte ich frühmorgens hastig zwei Gläser Champagner getrunken. Diese unangenehme Leichtigkeit hatte ich auch bei meinem Herzstillstand verspürt. Das passierte mir mindestens einmal in der Woche. Der Zustand hielt eine Stunde an oder bis ich etwas gegessen hatte. Nur wusste ich den Zustand nicht zu deuten. Erst im Nachhinein erfuhr ich, dass es tatsächlich das Essen war, das mir Linderung verschafft hatte. Nach mehreren Monaten, in denen niemand von meinem wiederkehrenden, miserablen Zustand wusste, wurde nämlich in der Diabetesambulanz festgestellt, dass mir die Tabletten zu hoch dosiert worden waren. Bis dahin lebte ich deswegen mindestens einmal in der Woche mit dem Gefühl, sterben zu müssen. Wäre ich zu einem Arzt gegangen, völlig egal, was dort festgestellt oder nicht festgestellt worden wäre, ich hätte die Ambulanz gar nicht mehr verlassen brauchen, weil ich zum Stammgast geworden wäre. Wie die Sache mit dem Gasherd. Jetzt könnte der Unbedarfte behaupten, dass man sich an das Gefühl mit der Zeit gewöhnen müsste. Das ist aber falsch. An das Gefühl, sterben zu müssen, kann man sich einfach nicht gewöhnen. Meine Erinnerung an das Sterben wurde durch eine Sache extrem verschlimmert. Es war so einfach gewesen zu sterben. Ein leicht ungutes Gefühl hatte sich meiner bemächtigt und ich konnte noch auf dem Monitor, an dem ich angeschlossen war, sehen, wie mein Puls und meine Herzfrequenz sich schnell der Nulllinie näherten und sie erreichten. Dann war ich auch schon tot. Dieses unspektakuläre Sterben, ohne Schmerzen und sich gegen den Tod aufbäumens, mag für einen, der tot bleibt, ja etwas ganz Tolles sein, aber für mich, der wieder zurückgeholt wurde, kann es nichts Schlimmeres geben. Nicht fürchterliche Schmerzen, schlimme Unfälle und sonstige dramatische Szenen erinnern mich an das Sterben, nein, es ist wesentlich subtiler und gemeiner. Mir braucht bloß ein wenig schlecht, schummrig, flau im Bauch oder schwindlig zu werden, also ein für jedermann alltägliches Unwohlsein erfassen und ich fühle mich zurückversetzt, genau in die Sekunden vor meinem Tod. Wenn es dann in meinem Körper noch zusätzlich scheppert, mit Krämpfen, Stechen und Beißen, können Sie sich vielleicht entfernt vorstellen, wie ich plötzlich in eine regelrechte Schockstarre verfalle und auf eine kleine Explosion in meinem Inneren warte, die mich endgültig auf die lange Reise schickt. Zu meinen sonstigen Unpässlichkeiten kommen die Verschiebungen meines Brustwirbels TH2, der mir ab und an tatsächlich einen Herzinfarkt simuliert, und die beiden oberen Halswirbel C1 und C2, die mir, wann immer ihnen danach ist, einen fürchterlichen Schwindel verursachen. Und dadurch, dass meine Herzhauptarterie verstopft ist, leide ich natürlich unter Durchblutungsstörungen des Herzens. Mit dieser Ansammlung sterbensähnlicher Zipperleins wurde mir ein fröhliches, unbeschwertes Leben weggenommen. Und weil der Tod das Ende meines irdischen Glücks, das Wort Papa aus dem Mund meiner kleinen Tochter bedeuten würde, bekam ich wieder Angst vor ihm. Flucht vor Sigmund Freud oder wie ich lernte, mich selbst aus der Angst zu retten. In meinen Sterbepausen machte ich mir ernsthaft Gedanken über meine Psyche. Ging das so weiter, würde ich irgendwann abgeholt werden und bekäme ein weißes Jäckchen angezogen, bei dem die Ärmel am Rücken verknotet werden. Aber auch dafür befand ich mich in der richtigen Stadt. Wien, die Heimat der Psychoanalyse und für eine lange Zeit die ihres Vaters, Sigmund Freud. Obwohl, war es nicht so, dass Freud seine Patienten mit ihren Träumen und ihrem verdrängten Trauma konfrontiert hatte, um sie damit zu heilen? Vielleicht war ich als psychiatrischer Fall in Wien doch nicht so recht aufgehoben. Ich hätte mich vor dem Gefühl, ständig sterben zu müssen, aus diesem Trauma in eine schöne Psychose hineingeflüchtet und ein Doktor der Psychologie, vielleicht ein Nachfahre von Freud, hätte mir mein Trauma links und rechts wieder um die Ohren geschlagen, vielleicht sogar mit ein wenig zünftiger Gesprächstherapie. Zurück zum Ursprung, Herr Riese. Mit dem Verdrängen kommen wir hier nicht weiter. So könnte es sich anhören. Und schon wäre ich wieder beim alten Stand. Garantiert wäre mir im gleichen Augenblick wieder schwindelig geworden, mit der schönen Psychose wäre es dann sowieso aus und die Schockstarre würde erneut einsetzen. Vielleicht käme ich anschließend gar nicht mehr dort heraus. Wenn mir der Nachfahre von Freud zu meiner Heilung noch ein paar Wundertabletten verabreicht, zur Stabilisierung des Ganzen und die Klicker mir zu meinen Sterbevisionen auch noch eine gewisse Zufriedenheit vermitteln, wäre mein Zustand perfekt. Bei Schwindel hätte ich zwar immer noch das Gefühl zu sterben, die Angst würde selbstverständlich auch einsetzen, aber insgesamt wäre ich zufrieden damit. Wer zufrieden ist, ändert nichts. Innerlich würde ich völlig abgeklärt mit meinen Zipperleins, der Angst und einer seltsamen Gelassenheit im Einklang stehen, äußerlich aber einem dahinvegetierenden Pflegefall nicht unähnlich sein. Ein Psychiater wäre dann wohl mein Hausarzt. Na, Herr Riese, haben wir wieder Angst? Ich sah mich bei dieser Frage selig lächeln und bestätigend mit dem Kopf nicken. Na sehen Sie, Frau Riese, würde der Psychiater zu meiner Frau sagen, die Medikamente schlagen an. Ihr Mann hat zwar noch Angst, aber sie macht ihm überhaupt nichts mehr aus. Schön wäre es, so geheilt zu sein. Mir war nach diesen Gedanken vollkommen klar, dass ich nicht auffällig werden durfte. Jedenfalls nicht dort, wo man mich mit meinen Ängsten konfrontieren könnte und mit einem weißen Jäckchen lauert. Die große Frage stand aber jetzt im Raum. Sollte ich mit der Angst weiterleben? Auf gar keinen Fall. Als erstes wollte ich mich selbst analysieren. Wer mein Buch Einmal sterben und zurückgelesen hat, weiß, dass ich zu schonungslosen Selbstdiagnosen neige und sehr viel von den Selbstheilungskräften des Körpers halte. Obwohl meine letzte Eigendiagnose eine gewisse Mitschuld an meinem Tod trug, wollte ich mich auch diesmal nicht professionell unterstützen lassen. Nicht psychologisch oder psychiatrisch jedenfalls. Und das hatte einen Grund, denn meine Angst vor dem Tod hatte keinen irrationalen, sondern einen realen Hintergrund und den wollte ich erstmal herausfinden. Ganz tief grub ich im Fundus meines Halbwissens. Es gibt grundsätzlich verschiedene Arten von Ängsten. Zum einen die Angst, mit der wir von Natur aus ausgestattet sind. Das ist die Angst, die uns zur Vorsicht mahnt und unser Überleben sichert. Dann haben wir noch die krankhafte Angst. Der gesunde Mensch hat ein völlig normales Verhältnis zur Angst. Wird er von Räubern überfallen, baut sich die Angst in seinem Körper auf und unterstützt ihn durch besondere Körperreaktionen bei Gegenwehr oder Flucht. Bei Angsterkrankungen wird zwischen Ängsten vor Dingen und Bereichen, sozialen Bindungen und Beziehungen und Panikstörungen unterschieden. Diese Ängste entstehen nicht durch eine offensichtliche Bedrohung, haben aber die gleichen körperlichen Reaktionen zur Folge. Das Kalt-Warm-Empfinden ist gestört, der Blutdruck steigt an, das Herz rast und die Muskeln sind auf Abwehr programmiert. Bei einer Angsterkrankung kann sich der Harndrang erhöhen und die Funktion des Schließmuskels gestört werden. Weiche Knie ist ein treffender Ausdruck für das Gefühl, das sich in den Beinen breit machen möchte. Der Betroffene bekommt feuchte Hände und verspürt Luftnot. Vor allem aber ist sein Körper mit Adrenalin überschwemmt. Im Kopf entfalten sich Kaskaden der schrecklichsten Vorstellungen, überzogener als die Wirklichkeit jemals sein könnte. Ständig überlagert die Vorstellung, was alles Ungeheure passieren könnte, den Gedankenstrom des Angsterkrankten. Er vermeidet Beziehungen, Orte und Situationen. Manche trinken viel Alkohol zur Beruhigung, manche nehmen Drogen, um sich Mut zu machen, und die meisten greifen zu Beruhigungstabletten und irgendwann zu Antidepressiva. Nicht nur die Lebensfreude wird bei Angsterkrankungen ausgelöscht, auch der Körper der Betroffenen wird durch nicht abgebautes Adrenalin vergiftet. Wie wird eine krankhafte Angst, eine Angststörung behandelt? So, wie auch Freud sie behandelt hätte? Erstmal, wie es früher praktiziert wurde, verhaltenstherapeutisch die Ängstlichen mit dem dunklen Keller konfrontieren, um ihnen in unzähligen Wiederholungen zu beweisen, dass dort keine Monster existieren? Der Beweis wird praktisch erbracht. Die Ängstlichen erkennen, ihre Angst ist irrational. Sie fürchten sich vor etwas, das gar nicht existiert. Monster. Mit der Konfrontation mit den nicht existierenden Monstern kommt schrittweise die Erkenntnis, dass der Angst jegliche Grundlage fehlt. Die Heilung von dem Symptom der Angststörung ist somit wahrscheinlich. Obwohl in der modernen Psychologie das Konfrontationsverfahren nur einen Teil der Verhaltenstherapie ausmacht, wollte ich mich dem trotzdem nicht stellen. Ich fürchtete mich nicht vor nicht existierenden Monstern, sondern vor dem Sterben und vielleicht vor Danny. Und Sterben existiert nun mal real und Danny vielleicht auch. Was würde es also bringen, mich mit dem Sterben zu konfrontieren? Und wie sollte das vonstatten gehen? Ich vermutete, als ehemaliger Herztoter mit konfuser und nicht immer nachvollziehbarer Denkweise, dass die klassische Psychiatrie und nicht nur die in Wien mich sofort mit Beruhigungsklickern in einen glücklichen Zustand versetzen würde. Nur so glücklich wollte ich gar nicht werden. Damit hatten sich für mich auch schon die Mittel der Psychiatrie und der Psychologie erschöpft. Eine Psychotherapie schien mir für mich irgendwie fehl am Platz und traumaverdrängende Pillen nicht vonnöten. Bei mir im Keller lebten tatsächlich Monster. Wie konnte mir also geholfen werden? Oder wie konnte ich mir selbst helfen? Hoffentlich lag ich mit meinen Selbstdiagnosen nicht wieder völlig daneben. Man stelle sich mal vor, irgendein Psychiater hätte mir nebenwirkungsfreie, bunte Pillen verabreicht, vielleicht nur eine pro Woche, so eine mit Depotwirkung, und ich hätte damit meine Ängste locker und völlig schmerzfrei in die Schranken weisen können. Oder noch besser, die Ängste würden nach Einnahme der Pillen gar nicht erst aufkommen, die Oberfläche nicht erreichen. Sie würden wie Angstradiergummis alles Unerwünschte weit unter meiner Epidermis wegwischen. Während ich mir gerade noch Gedanken über vielleicht völlig veraltete Methoden der Psychologie machte, die möglicherweise gar keiner mehr anwendete, hätte mir ein junger Doktor, vielleicht ein therapeutischer Molekularpsychologe mit gleichzeitigem Arztdiplom, sofern solch ein Titel überhaupt existiert, längst modische Anti-Angst-Powerpillen verabreicht und mir, dem Geheilten, zum Abschied nur noch eine kleine Abschlussrechnung geschrieben. Vergessen wir die Alternativen, denn ich habe mich für eine Selbstheilung entschieden. Und in solchen Augenblicken sollte wirklich kein Platz für Zweifel sein. Als erstes diagnostizierte ich, dass ich nicht unter einer Angststörung litt. Also, dass ich keine weitere Krankheit zu der Herzgeschichte in mir hatte. Meine Angst hatte schließlich eine reale Ursache. Ich konnte jederzeit umfallen und sterben, genauso wie im Krankenhaus, als ich einfach so von dannen schied. In meiner verstopften Arterie könnte sich die Verkalkung lösen und die Einzelteile wie mit einem Schrotgewehr abgeschossen durch meine Blutbahn jagen. Vielleicht konnte das sogar passieren, wenn ich beim Laufen nur fest genug auftrampelte. Ich traute mich gar nicht, das meinen Arzt zu fragen. Jedes Zwicken und Zwacken konnte vielleicht die Explosion meiner dünnen Umgehungsarterien, die dem Druck nicht mehr standhielten, bedeuten. Angemerkt sei genau an dieser Stelle, dass auch Ängste mit realen Auslösern zu einer Angststörung führen können. Was mir im ersten Augenblick so positiv erschien, nämlich keine Angstkrankheit zu haben, erschreckte mich plötzlich. War eine Krankheit nicht besser? Eine Krankheit ist in der Regel zu heilen. Zumindest können ihre Beschwerden gelindert werden. Wenn meine Angst aber real war, wie sollte ich das bitteschön dann heilen? Die Realität lässt sich nur sehr schwer operieren. Und lindern? Sollte ich sie salben? Naja, mit Opium lässt sich auch an der Realität etwas drehen. Was sollte ich also machen? Da Opium nun mal nicht in Frage kam, musste ich anders mit der Realität fertig werden. Mit der Realität hatte ich meine Probleme. Nach meinem Tod befürchtete ich eine Zeit lang, dass ich am Ende meiner Tage feststellen würde, dass ich völlig allein in einer Illusionsblase existiert hatte. Heute bin ich ein wenig weiter und überzeugt davon, dass die gesamte Menschheit Teil einer gemeinschaftlichen Illusion ist. Wenigstens nicht allein, oder? Als ich nach meinem Herzstillstand gestorben war, erlebte ich ein Universum mit wesentlich mehr als drei Dimensionen, deren Aufbau ich im Zustand des Todes völlig verstanden hatte. In der Umgebung dieser Dimensionen existierten für mich keine Fragen oder Probleme mehr. Alles war logisch gewesen, verständlich und harmonierte miteinander ohne erkennbare Übergänge. Die Zeit war nicht mehr vorhanden. Das hatte mich später in einen Konflikt geführt. Ich wusste ganz genau, dass ich etwas Zeitloses und Mehrdimensionales erlebt hatte, konnte das aber nach meiner Reanimation nicht mehr begreifen. Erst später, als ich einfach akzeptierte, ohne zwanghaft verstehen zu wollen, waren mir die Zustände und das Erlebte wieder vertrauter. Ich hatte die Ewigkeit sehen dürfen und alles Wissen des Universums erhalten. Das Wissen ist wieder in ein Vergessen zurückgegangen. Was ich aber hatte mitnehmen dürfen, war die wunderschöne Erkenntnis, dass mit dem Tod nichts zu Ende geht. Der Tod ist unsere Rückfahrkarte nach Hause. Das wusste ich ganz genau. Und deshalb musste ich mich doch fragen, was mich jetzt so sehr an dem kurzen Leben auf Erden festhielt. Dass ich sogar Angstattacken bekam, nur wegen eines völlig alltäglichen Sterbevorganges. Nachdem ich reanimiert worden war, hatte ich jede Angst vor dem Tod verloren. Was sollte mir also passieren, was ich nicht schon einmal erlebt hatte? Mehr als sterben ging nun mal nicht und es war nicht schrecklich, sondern schön gewesen. Diese Angstlosigkeit hatte eine geraume Weile angehalten und jetzt war die Angst plötzlich zurückgekommen. Nur weil mir ein Speer das Herz durchbohrt hatte? Oder weil ich meine Familie nicht so schnell verlassen wollte? Das mag beides zutreffen, aber sind das Gründe, Angst zu haben? Ich musste mein Angstgefühl weiter eingrenzen. Als erste stellte ich mir die Frage, ob ich tatsächlich Angst vor dem Tod bekommen hatte. Das konnte ich mit ruhigem Gewissen mit Nein beantworten. Dass der Tod irgendwann einmal eintreten wird, weiß nun mal jeder. Vielen ist das aber nicht geheuer. Sie machen sich schon Jahrzehnte vorher ins Hemd und versauen sich ihr Leben mit Schuld und Sühne, mit Wut und Zorn, mit der Angst, einen schrecklichen Tod sterben zu müssen und dass anschließend nur noch ewige Schwärze auf sie wartet. Auch haben sie Angst vor der Hölle und leben von diesem Zeitpunkt an mit einem Büßergewand. Die Hölle auf Erden also. Aber auf mich traf das definitiv nicht zu. Im Grunde meines Herzens bin ich eine Frohnatur und akzeptiere den Lauf des Lebens. Dass ich schon einmal im Jenseits war, hilft mir bei meiner Einstellung ungemein. Der ganz normale Tod gehört für mich zum Leben dazu. Dass ich aber plötzlich so empfindlich darauf reagierte und regelrechte Ängste aufbaute, sobald mich irgendwelche Unpässlichkeiten beherrschten, war schon seltsam. Vor meinem Herzstillstand hatte ich diese Ängste jedenfalls nicht gehabt. Da war mir allerdings nicht bewusst gewesen, wie schnell man das Zeitliche segnen konnte. Das war genau der Punkt. Der Auslöser des Übels, in diesem Fall meines Übels. Fast allen Herzinfarktpatienten geht das so. Hauptsächlich den Herzinfarktpatienten. Herzpatienten und ihr besonderes Verhältnis zum Tod. Wer einen schweren Motorradunfall überlebt hat, der mag möglicherweise kein Motorrad mehr besteigen oder kann das Geräusch einer vorbeirasenden Maschine nicht ertragen. Er wird sich in solchen Momenten vielleicht erneut dem Tod nahe fühlen, wie zum Zeitpunkt seines Unfalls. Das Gleiche würde er empfinden, selbst wenn er den Motorradunfall verdrängt hätte und sich an den eigentlichen Crash gar nicht mehr erinnern könnte. Er verspürt diese irrationale Angst, sobald er mit einem Motorrad konfrontiert wird. Beide Ängste haben den gleichen Ursprung, ob sie nun verdrängt werden oder noch bewusst empfunden. Beiden Ängsten können die Patienten aber mit einer Verhaltenstherapie begegnen. Im Beisein eines Psychologen können sie damit beginnen, sich auf ein Motorrad zu setzen, ohne dass der Motor gestartet wird. Beim nächsten Mal könnte jemand die Maschine schieben. Dann alles noch einmal mit laufendem Motor und irgendwann stellen die Betroffenen fest, dass nicht das Motorrad ihrem Leben fast ein Ende gesetzt hatte, sondern die Umstände und ihre frühere fatale Fahrweise. Sie werden verstehen und ihre Ängste schrittweise abbauen. Ursache und Symptome der Ängste sind wie weggewischt. Den meisten Herzpatienten geht es ein wenig anders. Sie leiden häufig unter Todesängsten und diese fühlen sich absolut real an. Der Tod ist ihnen gegenwärtig. Den Herzpatienten hat er das Herz mit kalter Hand zusammengepresst. Dem einen ein wenig fester, dem anderen weniger fest. Gleich bei allen ist, dass der Tod das Herz in der Hand gehalten hat und die Betroffenen miterlebten, wie er überlegte, es ihnen zu zerquetschen. Mit jedem vierten Menschen auf dieser Welt spielt der Tod dieses grausame Spiel und wiederum jedem vierten davon zerquetscht er das Herz sofort. Niemand kennt seine Spielregeln. Menschen mit schlimmen Krankheitsverläufen verschont er manches Mal und manchen Menschen ohne vorherige Symptome oder sonstige Erkrankungen quetscht er es so, dass Muskelfleisch und Blut durch seine knochigen Hände quellen. Herzinfarktpatienten haben nicht nur den Tod gesehen, sie haben ihm nicht nur die Hand geschüttelt, nein, der Tod ist ihnen durch den Brustkorb bis ins Allerheiligste gedrungen und hat dort seine unvorstellbare Macht demonstriert. Die überlebenden Herzinfarktpatienten wissen nicht, ob die Ärzte sie gerettet haben oder ob der Tod sich nur gerade einer wichtigeren Sache zugewandt hatte. Einem Tsunami, einer Epidemie oder einem Kriegsgebiet etwa. Vielleicht wollte er nur ein wenig später zu ihnen zurückkommen und sein zerstörerisches Werk an ihnen vollenden. Vielleicht würde er ihnen dann bei lebendigem Leib das Herz herausreißen und es aufessen, als Strafe für die gestohlene Zeit. Vor diesem Wiederkommen haben die Herzpatienten Angst, allein zu sein, hilflos ausgeliefert und als letztes in die hässliche Fratze des Sensenmannes zu blicken. Oder über die Straße gehen, seine knochige Hand auf der Schulter zu spüren und noch im Stehen zu sterben. Solch ein Blitztod ist gar nicht so selten und wir hören immer wieder davon. Wer das nachvollziehen kann, der kann sich die andauernde Angst der Herzpatienten gut vorstellen. Da ihnen der Tod ja fast schon einmal geschehen ist, wissen sie um ihre Gefährdung. Sie können die Angst ab diesem Zeitpunkt nicht mehr damit verdrängen, dass so etwas nur den anderen passiert. Die Angstzustände von Herzpatienten sind gefährlich und können zu einem erneuten Infarkt führen. Sie haben ab sofort ein ganz besonderes Verhältnis zum Tod. Sie fühlen sich ihm näher. Aber auch die Betroffenen von Angsterkrankungen sind stark gefährdet. Durch das ausgeschüttete Adrenalin erhöht sich der Erregungszustand des Körpers und das kann im schlimmsten Fall zu einem Herzinfarkt oder gar Herztod führen. Viele Menschen sagen nach einer Angstattacke, dass sie dachten, einen Herzinfarkt bekommen zu haben. Wer noch keinen Herzinfarkt hatte, der weiß nicht, wie sich einer anfühlt. Selbst bei bester Beschreibung ist er nicht nachvollziehbar. Wenn jemand sagt, ich glaube, ich bekomme einen Herzschlag, ist damit nur ein großes Erschrecken gemeint und man möchte den schlimmsten aller Zustände beschreiben. Ein Zusammenziehen der Arterien schmerzt zwar in der Brust, ist aber kein Vergleich zu einem Herzinfarkt. Trotzdem darf das nicht unterschätzt werden. Das plötzliche Zusammenziehen der Arterien kann sehr schnell einen Herzinfarkt auslösen, besonders wenn das häufiger passiert. Angst frisst. So irrte ich eine Zeit lang verängstigt durch Wien und empfand meine Situation insgesamt als sehr unbefriedigend. Meine Frau war mit einem Ehemann konfrontiert, der erstarrt schien. Überlegungen über den Tod lassen sich nun mal nicht so einfach wie ein flüchtiger Gedanke verscheuchen. Hat man sich einmal darauf eingelassen, entstehen im tiefsten Inneren Diskussionen seltsamster Art. Diskussionen, über die man in der realen Welt nicht so gerne spricht. Wird man von seiner Frau aus der irrealen Diskussion herausgerissen, dauert es immer eine ganze Weile, bis das Gehirn den Sortiervorgang mit einem beruhigenden Lächeln und einem »Alles in Ordnung, ich war nur gerade in Gedanken« abgeschlossen hat. Der geliebte Mensch lässt sich aber nicht so einfach täuschen. Zwischen in Gedanken sein und eine Zwiesprache mit dem Tod halten liegen nun mal Welten. Ich bin einer derjenigen, die mit einem Lächeln versuchen, die schwarzen Gedanken zu verscheuchen. Andere reagieren anders, manche unwirsch, manche gar zornig oder übertrieben humorvoll. Die einen möchten ihre Lieben nicht verängstigen, die anderen möchten über ihre Ängste nicht sprechen. Allen aber ist eines gleich, sie können diese Ängste keinem verständlich erklären. Niemand redet gerne über den Tod, der kommt früh genug, da muss ihn niemand noch zur Tür hereinbitten. Die Folge sind Missverständnisse und Ängste. Meine eigene Mutter sagte, als ich ein wenig wegen einer Grippe, Schnupfen und Luftnot jammerte, es war gerade 2 Monate her, dass ich einen Herzinfarkt gehabt hatte, 20 Minuten tot gewesen war, 5 Arteriendurchbruchversuche in den Katheterlabors überstanden, insgesamt 2 Liter Kontrastflüssigkeit abgebaut und so viel Radioaktivität durch Röntgenstrahlen aufgenommen hatte, dass ich normalerweise zu einer kontaminierten Zone hätte erklärt werden müssen, zu mir, dass ich mich nicht so anstellen solle, daran würde niemand sterben. Und glauben Sie mir, sie liebt mich über alles. Ich habe mich so verschluckt, dass ich fast an dem Kaffee erstickt wäre, den ich gerade bei ihr getrunken hatte. Was hätte ich ihr darauf antworten sollen? Mama, darf ich um ein wenig Pietät bitten? Ich bin gerade von den Toten auferstanden und reagiere noch ein bisschen sensibel auf dieses Thema. Abgesehen davon habe ich eine Grippe und seit wann kann davon nicht gestorben werden? Auf der Welt sterben jedes Jahr an der ganz normalen Grippe 500.000 Menschen. In Österreich 1.000 und in Deutschland 15.000. Da sprechen wir nur von der ganz normalen Grippe. Was, wenn ich mir die spanische Grippe eingefangen habe? In den Jahren 1918 bis 1920 sind daran 50 Millionen Menschen gestorben. Als ich ins Krankenhaus gegangen bin, weil ich wegen meiner Luftnot dachte, etwas an der Lunge zu haben, habe ich auch nicht damit gerechnet, dass ich sterben würde. Nun, ich habe mich lieber verschluckt. Niemand möchte Sterbestatistiken von Krankheiten hören. Weder auf einer Party noch bei der Mutter zu Hause während des Frühstücks. Und bevor er in Erklärungsnot gerät, reagiert der Herzkranke oft lieber, als wäre er gesund, auch wenn er sich fühlt, als läge er auf dem schlammigen Grund eines verlassenen Brunnens. Glauben Sie mir, jeder mit einem Bein in Gips erhält mehr Mitleid und wird besser behandelt als Herzkranke. Damit werden die Betroffenen auch noch in die peinliche Situation gedrängt, um ihr verdientes Mitleid kämpfen zu müssen. Leise schreien sie nach Anerkennung ihrer Krankheit und ihrer Pein. Doch weder die Behörden, häufig sogar die Ärzte und nicht mal ihre nächsten Verwandten und Bekannten hören die fast lautlosen Schreie. Ihnen fehlt das eingegipste Bein, die vernähte Wunde, sofern keine Bypass-Operation erfolgte, eine Augenklappe oder zumindest ein Verband. Niemand erfasst das Schreckliche. Es ist nicht die Wunde, nicht der gelegte Bypass und auch nicht der gesetzte Stent. Es ist das Herumstechen im prallen Leben. Der Katheter wird bis ins Herz geschoben und dort genau stochert der Kardiologe herum. Die Ader, um einen Bypass zu legen, wird dem Bein entnommen. Einer solchen Entnahme könnte man, zu dem, was anschließend kommt, noch gelassen entgegensehen. Im Verhältnis dazu ist für die meisten Patienten auch die Narkose oder der Operationsverlauf nicht tragisch. Schlimm ist die Vorstellung, dass ein Ende der Bypassader direkt an das Herz genäht wird. Das andere Ende kommt an die Aorta. Auch kein unwichtiges Organ, schließlich ist die Aorta die Hauptader des gesamten Körpers, aber selbst das lässt sich mental ganz gut verkraften. Kaum zu verkraften aber ist die Sache mit dem Herzen. Der gleichmäßig zuckende Muskel ist pures Leben. Das wird vom Chirurgen in die Hand genommen. Es wird vorübergehend stillgelegt. Eine Ader wird ans Herz angenäht. Anschließend wird das Herz angeschubst oder mit einem Stromschlag angeregt, seine unermüdliche Arbeit wieder aufzunehmen. Diese Vorstellung und dass dermaßen mit dem wichtigsten Organ umgegangen wird, ist die psychische Krankheit der Herzpatienten. Die Krankheit, die niemand sieht und die kaum jemand versteht, verstehen kann. Für Außenstehende hat der Patient die Operation überlebt und somit sollte doch alles wieder in Ordnung sein. So ist das nun mal mit Operationen. Spätere Komplikationen sind vernachlässigbar gering. Für Komplikationen sind unsere Ärzte und Krankenhäuser einfach zu gut. Wer also seine Herzoperation überstanden hat und anschließend Tage, vielleicht sogar Wochen vergangen sind, muss ergo alles funktionieren wie vorher. Das Gleiche muss ja wohl noch mehr für Patienten gelten, die nur einen Stent gesetzt bekommen haben. Ein Patient mit einer Angsterkrankung wird von seinem Umfeld überhaupt nicht mehr ernst genommen. Da war vorher nichts und nach seiner Behandlung ist da auch nichts, so die allgemeine Meinung am Stammtisch. Aber es ist nicht alles in Ordnung. Den Herzpatienten und ganz besonders den Patienten, die von ihren Psychologen oder Psychiatern gerade aus dem tiefen Loch der Depression oder einer Angststörung herausgeholt wurden, geht es von dem Augenblick an wie denjenigen, denen einmal das Auto angeschoben werden musste. Die Autofahrer werden anschließend ständig auf ihre Anzeigen am Armaturenbrett schauen. Ganz besonders natürlich auf die Batterieanzeige. Arbeitet die Lichtmaschine? Hoffentlich leuchtet die rote Lampe nicht wieder auf. Warum ist der Wagen eigentlich nicht angesprungen? War es überhaupt die Batterie oder war es der Anlasser gewesen? Jetzt fehlt nur noch, dass der Keilriemen reißt. Dann ist alles vorbei. Wie lange soll ich fahren, bevor ich den Motor abstelle? Was, wenn ich den Motor abstelle und er springt nicht wieder an? Am besten ist, ich fahre zu einer Tankstelle. Wenn er dort nicht sofort wieder anspringt, kann mir zumindest gleich geholfen werden. Auf keinen Fall werde ich den Motor in einer einsamen Gegend abstellen. Auch nicht dort, wo nur wenig Verkehr herrscht. Was ist, wenn ich den Motor abstelle und er springt sofort wieder an und ich bin beruhigt? Dann lasse ich den Wagen über Nacht in der Garage und morgen früh springt er wieder nicht an. Was, wenn der Wagen ab nun eine Macke hat und immer wieder mal nicht anspringt? So ganz nach Laune. Und natürlich dann, wenn sowieso keine Hilfe in der Nähe ist. Ist der Wagen überhaupt noch tragbar? Muss ich mir jetzt eine Dauerkarte für eine Werkstatt besorgen? Was ist die beste bezahlbare Werkstatt? Was ist, wenn die mich dort auch noch betrügen? Mir Reparaturen verkaufen, die ich nicht benötige? Man hört ja darüber so viel. Was macht der Wagen da für Geräusche? Wieso dampft der so weiß aus dem Auspuffrohr? Ob das Wasser ist? Vielleicht ist das die Zylinderkopfdichtung. Ich habe mal gehört, dass dann weißer Dampf aus dem Auspuff austritt. Wenn das passiert, kann ich die Kiste direkt zum Schrottplatz fahren. Da lohnt sich doch keine Reparatur mehr. In irgendeiner Form ist das mit dem Auto jedem von uns schon einmal passiert. Und das Mitleid ihrer Beifahrer war ihnen gewiss. Sogar das Mitleid derjenigen, denen sie von ihrem Autotrauma nur erzählt haben, war ihnen sicher. Vom Herztrauma eines Betroffenen oder der Psychose des Angstpatienten will aber niemand etwas hören. Allein wenn die Patienten das Thema in launiger Runde anschneiden, spüren sie das aufkommende Unbehagen und das Abgleiten des Augenkontaktes ihrer Gegenüber. Sobald sie Luft holen, um den nächsten Satz zu beginnen, wird von irgendjemandem schnell das Thema gewechselt. Dabei passiert den Betroffenen eigentlich nicht viel anderes als den Autofahrern, deren Fahrzeug angeschoben werden musste. Sie werden zwar nicht auf das Armaturenbrett eines Autos schauen, dafür aber permanent ihren Blutdruck messen, die Werte miteinander vergleichen und Angst haben, dass die Angst wiederkommt. Statt auf die Batterieanzeige achten sie auf ihre Pulswerte und auf die Klauen, die sich in ihre Seele graben und sie wieder in die Dunkelheit zerren möchten. Statt sich zu fragen, ob die Lichtmaschine arbeitet, schauen sie, ob ihr Herz ohne Rhythmusstörungen funktioniert oder sie in der Öffentlichkeit eine Tasse Kaffee trinken können, ohne Zittern und kalte Schweißausbrüche. Die rote Lampe des Autos ist beim Blutdruckmessgerät der Herzpatienten das flackernde Zeichen eines dort blinkenden Herzens und die Frage, warum ihr Herz überhaupt krank geworden war. Warum war es stehen geblieben? War überhaupt der erhöhte Blutdruck die Ursache gewesen? War es das Rauchen oder war es genetisch bedingt, dass sie jetzt eine Herzkrankheit verarbeiten mussten? Oder war es der verdammte Stress gewesen? Jetzt fehlte nur noch, dass sie eine Herzinsuffizienz bekommen oder Diabetes. Dann wäre alles vorbei. Wie lange sollen sie nun auf sich achten, in ihr Inneres hören, bevor sie sich beruhigt wieder dem Alltag überlassen können? Was, wenn sie alles lässig angehen, sich bewegen, vielleicht sogar Sport betreiben und erneut einen Herzinfarkt bekommen? Am besten wäre es, Sport in Gesellschaft zu machen. Wenn sie dabei einen Herzinfarkt oder gar einen Herzstillstand bekommen, kann ihnen zumindest sofort geholfen werden. Auf keinen Fall möchten sie sich in einer einsamen Gegend körperlich anstrengen, wo nur wenige Menschen sind. Was wäre, wenn sie Sport betrieben und es ihnen gut dabei geht, sie sich anschließend zum Schlafen hinlegen und nicht wieder aufwachen würden? Was, wenn sie eine Macke, einen bleibenden Schaden durch den Herzinfarkt bekämen und niemals wieder richtig funktionieren werden? Wäre ihr Zustand überhaupt noch tragbar? Müssten sie sich dann eine Dauerkarte für ein Krankenhaus besorgen? Wer ist der beste bezahlbare Arzt? Was, wenn sie in einem Spital übervorteilt werden, ihnen Operationen angeraten würden, die sie gar nicht benötigen? Man hört ja darüber viel. Warum wurde ihnen bei ihren Überlegungen wieder schwindlig? Wieso so schlecht? Ob etwas mit ihrem Rücken ist? Oder eine Unterzuckerung vielleicht? Oder setzt das Herz jeden Augenblick wieder aus? Das, was den Herzpatienten so beschäftigt, gilt natürlich auch für den Angstpatienten. Wo der Herzpatient aber die Öffentlichkeit sucht, möchte der Angstpatient sich vergraben und in sein Kämmerlein zurückziehen. Schlimm wird es, wenn der Herzpatient auch noch eine Angstreaktion außerhalb seines Krankheitsbildes aufbaut. Er also für seine Psyche die Öffentlichkeit benötigt, um sich im Notfall geschützt und umsorgt zu wissen, eine Angsterkrankung ihn aber dazu zwingt, sich in sich selbst zu vergraben. Da lohnt sich doch keine Reparatur mehr. Wie Sie erkennen, haben Herzpatienten und Angsterkrankte die gleichen Probleme wie Sie als Autofahrer, denen das Auto einmal angeschoben werden musste. Gut, es geht bei Ihnen um Ihr liebstes Spielzeug, das Auto, aber Sie haben trotzdem den Vorteil, sich ein neues kaufen zu können. Für Ihr Dilemma ist Ihnen auf jeden Fall eine große Zuhörerschaft gewiss. Die Herzpatienten und die Ängstlichen, die während eines geselligen Beisammenseins mit ihren Leiden und Ängsten die Stimmung versauen, möchte man am liebsten knebeln. Es geht schließlich um den Tod und um das Grauen der Angst. Mit diesen Dingen soll sich jeder mal schön selbst auseinandersetzen. Wenn jemand damit ein Problem hat, soll er einen Psychologen oder einen Priester seines Vertrauens konsultieren. Diese Einstellung des Umfelds mit dem einhergehenden Verhalten ist für Herzpatienten fatal. Sie benötigen diese Gespräche dringend. Nur wenn sie darüber reden, können sie ihr Gehirn darauf trainieren, den Herzinfarkt oder die Herzoperation in die Hirnregion für Vergangenheit abzuspeichern. Ansonsten bleiben für 95% der Herzpatienten die Geschehnisse und damit ihre Schrecken ständig präsent. Damit natürlich auch die fast greifbare Angst vor dem Sterben. Welche Chancen haben Herzpatienten jetzt noch? Über ihre Ängste können sie mit fast niemandem sprechen. Sie lernen, genauso wie Angsterkrankte es lernen mussten, dass ihre Ängste, sofern sie darüber sprechen, sie sozial ausgrenzen. Sprechen sie aber nicht darüber, verursachen diese Ängste bleibende Schäden. Die Ängste, obwohl sie der Psyche grausam zusetzen, werden von Betroffenen aus vorgenannten Gründen häufig in ihrem tiefsten Inneren eingesperrt. Den meisten fehlt die ungezwungene Rhetorik, um gewandt mit dem Thema umzugehen und darüber so zu sprechen, dass kein Unbehagen bei den Zuhörern auftritt. Manche gehen mit ihrer Herzkrankheit und den damit verbundenen Ängsten so um, dass sie betont amüsant auftreten. Sie wollen demonstrieren, wie unwichtig sie selbst die Krankheit nehmen. Möglich ist aber auch, dass sie es sich mit jedem verderben und nur noch unwirsche Antworten und Bemerkungen austeilen. Die für ihr Umfeld anstrengendsten Typen sind die melancholischen. Sie sind weder übertrieben amüsant, noch polterig oder gar bösartig. Trotzdem sind sie die schlimmsten. Mit ihrer permanent unaufdringlichen Traurigkeit zermürben sie jeden Lebensnerv in ihrem Umfeld, ihren eigenen als erstes. Keine dieser drei Möglichkeiten, der Angst zu begegnen, schien mir empfehlenswert. Weder bin ich der Typ, der mit Brachialgewalt den Pausenclown heraushängen lässt, noch könnte ich plötzlich mein Umfeld mit Gemeinheiten überschütten. Und für den melancholischen Typ bin ich einfach zu sarkastisch veranlagt. In was sollte ich flüchten? Mein Dasein wurde zeitweise von Ängsten überschattet und ich wusste, niemand würde mir helfen können. Was sollten Gespräche mit einem Arzt mir bringen? Dem Kardiologen vielleicht? Physisch war ja alles wieder in Ordnung. Der Stent sorgte für genügend Blutdurchfluss, die verstopfte Arterie wurde von Kollateralen umgangen und mein Herz, das für 20 Minuten stillgestanden hatte, schlug wieder, als wäre nichts gewesen. Den Arzt konnte ich also vergessen. Bei einem Psychologen wusste ich nicht, was ich mir aussuchen sollte. Eine Verhaltenstherapie oder doch von einem Arzt verschriebene bunte Klicker, die glücklich machen. Beides konnte mich, meiner Meinung nach, nicht einen Schritt weiterbringen. Dabei wollte ich einfach nur keine Angst mehr haben. Und das sofort. Angst, wir scheiden als Freunde. So wie es mir erging, ergeht es fast allen, die von Ängsten gebeutelt werden. Bei jedem kommt noch der jeweilig unterschiedliche Charakter hinzu und die psychische Wirkung der Angst entfaltet mehr oder weniger ihre volle Kraft. Manch sensible Menschen durchleben dabei die Hölle. Gut, sensibel bin ich nicht gerade, aber auch für mich ist Todesangst oder in Todesangst erstarrt sein kein erstrebenswerter Zustand. Eines guten Tages offenbarte sich mir die einfache Lösung. Meine Frau war mit unserer Tochter bei ihrer Schwester und hatte gerade angerufen. Sie teilte mir mit, dass die Kinder so schön miteinander spielen würden und sie deswegen etwas später zurückkomme. So genoss ich einfach mal die seltene Stille. Zwar liebte ich das heftige Schreien meiner Tochter, sobald sie einen Wunsch hatte, ebenso wie alles andere an ihr, aber Stille hatte auch etwas Schönes, sofern Danny mir dabei nicht erschien und mir die Laune verdarb. Ich aß gut zu Abend und hatte gerade mein zweites Achtel Rotwein getrunken. Es quälten mich keine Beschwerden und meine weinselige Stimmung konnte kein Verständnis für meine Ängste aufbringen. Die beste Gelegenheit also, sich mit ihnen auseinanderzusetzen. Meine erste Erkenntnis war, wenn ich Verständnis für meine Ängste aufbringe und ihrer Existenz durch Akzeptanz immer weiter Nahrung verschaffe, werde ich mir mein künftiges Leben damit versauen. Vergessen Sie bitte niemals diesen Satz. Energie folgt der Aufmerksamkeit. Lebe ich in meinen Ängsten, werden sie stärker und stärker. Ich nahm mir also vor, für meine Ängste kein Verständnis mehr aufzubringen. Damit hatte ich den Ängsten die kalte Schulter gezeigt. Was nicht hieß, dass sie nicht immer noch anwesend waren. Wenn ich Angst vor dem Keller habe, gehe ich dort nicht hinein. Muss ich aber hin und wieder in den Keller, sollte ich mich auf psychotherapeutische Weise mit dem Keller auseinandersetzen, mich mit ihm konfrontieren. Mit der Angst vor dem Tod durch einen erneuten Herzinfarkt ist das eine andere Sache. Ich kann mir nicht einfach vornehmen, dass ich, wenn ich keine Angst davor habe, einfach keinen Herzinfarkt mehr bekomme. Auch eine erneute Konfrontation mit einem Herzinfarkt wird mich psychisch nicht weiterbringen, sondern eher physisch, allerdings ins Grab. Ebenso schrecklich stelle ich mir bei Angstpatienten eine Konfrontation mit der Angst vor. Ich weiß, was die Angst im Körper anrichtet und welche Mechanismen in Gang gesetzt werden. Bei Angsterkrankten ist es ja nicht nur die Überschwemmung mit Adrenalin, sondern auch die schreckliche Panik, die jedes Aktionspotenzial dermaßen lähmt, dass eine Schockstarre einsetzen kann. In solchen Fällen sind die Auslöser ziemlich egal. Ob jemand unter Platzangst, Angst vor Tieren oder sozialen Bindungen leidet, das Ergebnis ist schrecklich. Wird diesen Angsterkrankten erklärt, dass sie mit den Auslösern konfrontiert werden, entsteht eine Angst vor der kommenden Angst. Ich stelle mir diese Situation als besonders bedrückend vor. Und genau bei diesem Gedanken stutzte ich und begann in meinem Kopf langsam alles neu zu sortieren. Selbstverständlich konnte ich mir vornehmen, keinen erneuten Herzinfarkt zu bekommen. Ich musste mich nur an die Regeln halten und ein paar Wahrscheinlichkeiten in Betracht ziehen. Außerdem musste ich nicht vom Dramatischsten ausgehen. Vielleicht, dass ich so veranlagt bin und sich plötzlich und ohne Vorwarnung alle meine Herzarterien schließen, sich mit Kalk und Blutfetten füllen und damit schlagartig mein Herz versteinern. Ja, was dann? Dann bin ich eben tot und werde auch nicht mehr zurückgeholt werden können. Das wäre, medizinisch gesehen, die größte aller anzunehmenden Katastrophen. Ein GAU. Wenn das passiert, muss ich mich eben damit abfinden. Ich würde von Danny an die Hand genommen werden und nach Hause gehen. Wir würden den Charon, den düsteren Fährmann, wieder treffen, den, der die Gestorbenen zum Eingang des Totenreiches Hades schifft. Mit Sicherheit wird er mich zuerst im Fluss Acheron mehrfach mit dem Kopf eintauchen, zur Strafe, weil ich ihm beim ersten Sterben wieder entwischt war und mich während der Überfahrt anketten. So könnten Danny und er sich in Ruhe unterhalten, während die Fähre mich über den Fluss transportiert. Ich musste nur daran denken, dass ich immer eine Münze bei mir trage. Charon will schließlich bezahlt werden und noch mehr Ärger mit ihm konnte ich nicht gebrauchen. Das würde also im schlimmsten Fall passieren. Ich würde mich vom irdischen Leben verabschieden, meine Ahnen treffen, aus der Ewigkeit heraus meine Lieben auf Erden beschützen und den Augenblick abwarten, bis wir alle wieder vereint sind. Halte ich mich aber an die Regeln, ist die Wahrscheinlichkeit, dass mein Herz verfettet und versteinert, relativ gering. Die Regeln sind die Vermeidung der 6 übelsten Todsünden, die man seinem Körper antun kann. Erstens, Rauchen. Zweitens, übermäßiger Alkoholkonsum. Drittens, falsche Ernährung. Viertens, Völlerei. Fünftens, zu wenig Bewegung. Sechstens, Stress und damit verbunden die Steigerung von Stress, die Todesangst. Zur Einhaltung der Regeln kommen selbstverständlich noch die regelmäßige Einnahme der verschriebenen Medikamente und die regelmäßigen Kontrolluntersuchungen beim Kardiologen hinzu. Die Wahrscheinlichkeit für einen weiteren Infarkt wird bei strikter Befolgung der Regeln auf ein Minimum herabgesetzt. Ich behaupte sogar, dass Herzinfarktpatienten aufgrund ihrer neu aufgezwungenen Lebensweise und ihrer regelmäßigen Kontrolluntersuchungen einer geringeren Herzinfarktgefahr ausgesetzt sind als vermeintlich gesunde. Die Kontrolluntersuchungen der Herzpatienten bei einem Kardiologen finden alle 3, 6 oder 12 Monate statt, je nach Gefährdung oder Krankheitsverlauf. Das bedeutet, dass die Kontrolluntersuchungen in einem Rhythmus stattfinden, in dem davon ausgegangen werden kann, dass sich in diesem Zeitraum aller Wahrscheinlichkeit nach die Herzadern nicht so weit verschließen können, dass ein Infarkt stattfindet. Cholesterinsenker helfen dabei, dass sich weniger Blutfette bilden, die sich an den Arterienwänden absetzen können, und Blutverdünner, damit das Blut besser fließt. Sollten zwischen den Kontrolluntersuchungen typische Herzbeschwerden auftauchen, sind das möglicherweise Wirbelverschiebungen oder Medikamentenwirkstoffe, an die sich der Organismus noch gewöhnen muss, die diese Symptome ausgelöst haben. Manchmal auch einfach nur das Resultat einer Angstspirale, in die sich Betroffene häufig hineinsteigern. In den seltensten Fällen sind die Beschwerden Vorboten eines weiteren Infarktes oder sogar ein Infarkt selbst. Bei einem schnellen Arzt- oder Klinikbesuch können die Symptome analysiert werden. Werden eine Verengung der Arterien und ein Infarkt ausgeschlossen, können die möglichen anderen, ungefährlicheren Ursachenherde untersucht werden. Wenn diese Ursachen behandelt und beseitigt werden, gibt es keine Beschwerden mehr, die einen Herzinfarktpatienten drangsalieren und in Angst versetzen können. Außer der Angst selbst, die eine Angst verursacht, sich wie eine Spirale um den Körper legt und mit Gewalt den Geist beherrscht. Diese augenscheinlich ursachenlose Angst kann aus heiterem Himmel auftreten und sogar töten. Sie kann den Herzpatienten und ebenso den Angsterkrankten ereilen. Mein drittes Achtel Rotwein hatte gerade das Glas verlassen und ich fühlte mich prächtig, meiner Erkenntnisse wegen. Und während ich die Todsünde des Trinkens praktizierte, fiel mir noch ein, wie grotesk es ist, sich mit Zellgift vollzuschütten und dabei Angst zu haben, zu sterben. Genauso, wer einen Herzinfarkt überlebt hat und trotzdem weiterhin raucht. Das ist wie Turmspringen ohne Wasser im Becken. Wenn wir Sünder dann jammern, dass wir mit unseren Ängsten nicht fertig würden und teilweise sogar unter Panikattacken leiden, ist das nur die logische Reaktion unseres gequälten Körpers. Der will mit diesen Angstattacken der Schaltzentrale im Kopf mitteilen, dass gerade der Versuch unternommen wird, ihn zu ermorden. So reagiert der Körper auch, wenn er mit den anderen Todsünden missbraucht wird, mit Pizzen, Hamburgern und sonstigem Fastfood aufgebläht, mit Zuckerbomben gesüßt, mit Alkohol geschwängert, mit Stress geladen und zu Untätigkeit vor dem Fernsehgerät verdammt. Er reagiert, wie jedes andere potenzielle Mordopfer auch, mit Angst und Panik. Während ich diese Überlegungen anstrengte, mit Misstrauen mein Weinglas betrachtete und mit einem Kopfschütteln mein Unverständnis für diejenigen zum Ausdruck brachte, die sich nicht an die Regeln hielten und dann von Ängsten sprachen, fiel mein Gedanke auf die Todsünde Untätigkeit. Mir wurde bewusst, dass ich dabei war, neben meinem dritten Achtel auch noch die schlimmste aller Todsünden zu begehen. Ich bewegte mich nicht genug. Die Spaziergänge mit meiner Frau und meiner Tochter, letztere im Kinderwagen, waren eher ein Genuss in frischer Luft, als dass ich sie als sportliche Bewegung hätte werten können. Mein Leben musste sich ändern. Dieses Verharren in einer launeraubenden Krankheit war mir unerträglich. Die ständigen Fragen, ob sich der Herzinfarkt wiederholen würde, ob ich einen weiteren Herzstillstand überleben könnte und wo der wohl stattfände und wie hoch meine Lebenserwartung jetzt noch war, füllten ein Leben, das ich so nicht mehr weiterführen wollte. Ein Leben, in dem ich auf eine Katastrophe wartete, auf jede Unpässlichkeit mit Panik reagierte und die restliche Zeit in einer grübelnden Position verharrte. Dieses Leben musste ich unbedingt ändern. Und zwar in die Richtung, dass ich mit meiner kleinen Tochter Ball spielen werde, mit ihr Fahrrad fahre, mit meinem erwachsenen Sohn Fußball spiele und mit ihm sportlich um die Wette laufe. Wobei bei letzterem schon reichte, wenn ich mitlaufe oder auch nur hinterherlaufe. Das konnte funktionieren, wenn ich mich selbst wieder fit machte. Ein Vorhaben, das ich seit meiner Entlassung aus dem Krankenhaus geplant hatte. Training für das Herz. Und das beste Cardiotraining ist Laufen. Laufen kann man auf die eine oder andere Art. Emil Zatopek, der legendäre Läufer und Weltrekordler, der die tschechoslowakische Lokomotive genannt wurde, hatte einmal gesagt, wenn du laufen willst, dann lauf eine Meile. Willst du aber ein neues Leben, dann lauf Marathon. Ich wollte ein neues Leben, nahm mir vor, tatsächlich einen Marathon zu laufen und hob das Glas auf meinen Entschluss. Das vierte Achtel Rotwein schaffte ich nicht mehr ganz. Ich nahm mir auch vor, diese Menge nicht zur Gewohnheit werden zu lassen. Die Todsünde beginnt ab dem zweiten Glas. Als ich aber das Glas zur Hälfte geleert hatte, war meine Angst verflogen. Ich lächelte ihr noch freundlich nach und verspürte Dankbarkeit. Schließlich hatte ich es der Angst zu verdanken, dass ich bald einen Marathon laufen würde. Von Danny, meinem dunklen Begleiter, war weit und breit nichts zu sehen. Vorbereitung für meine Marathonverrücktheit. Nachdem ich meiner Frau im Laufe der letzten Monate schon vermittelt hatte, dass sie, sollte ich zu Hause einen erneuten Herzstillstand bekommen, meinen Körper mit eingefrorenem Gemüse aus unserer Kühltruhe überdecken sollte, um den Zelltod zu verzögern und mich anschließend mit rhythmischen Pumpen auf meinen Brustkorb wiederzubeleben, brachte ich es kaum fertig, ihr von meinen Marathonambitionen zu erzählen. Ich fasste allen Mut zusammen und machte es trotzdem. Ihr Blick und ihr Gesichtsausdruck sprachen Bände. Überzeugen konnte ich sie letztendlich mit meiner Theorie. Ich habe ja, wie Sie schon wissen, eine völlig verschlossene Hauptarterie im Herz. Dass ich überhaupt noch lebe, habe ich neu gewachsenen Umgehungsarterien zu verdanken, sogenannten Kollateralen. Diese haben sich gebildet, während die Hauptarterie sich schrittweise verschlossen hatte und leiten jetzt mein Blut in die entsprechenden Herzregionen. Die Bildung von Kollateralen erfolgt durch ein biophysikalisches Phänomen. Gerät der Körper in Aktivität, erhöht sich der Blutschub in den Gefäßen. Weil er aber aufgrund der verstopften Ader nicht richtig abfließen kann, bilden sich neue Arterien. Soweit die Theorie. Wahrscheinlich ist alles ein wenig komplizierter und wie sich bei mir tatsächlich die Kollateralen im Herz gebildet haben, bleibt erstmal ein Rätsel. Das war aber der Hauptgrund gewesen, warum ich die geplante Bypass-Operation abgelehnt hatte. Sobald der Bypass gelegt wäre, würden sich die neuen Arterien, die Kollateralen, zwangsläufig wieder zurückbilden. Sie würden ja nicht mehr gebraucht. Passierte es, dass sich der Bypass aus irgendwelchen Gründen verschließt, hätte ich keine lebensrettenden Umgehungsarterien mehr zur Verfügung. Was dann? Obwohl ich nach meinen Krankenhausaufenthalten zur Vorsicht gemahnt worden war und dass ich Hektik und Stress vermeiden und auf keinen Fall Straßenbahnen nachlaufen sollte, um sie rechtzeitig vor dem Abfahren zu erreichen, nahm ich mir vor, einen Marathon zu laufen. Ich wollte ein neues Leben. Ich erklärte meiner Frau, dass ich mit dem Training zum Marathon die Bildung weiterer, neuer Arterien provozieren wolle. Gleichzeitig wollte ich mit dem Training auch die bestehenden Umgehungen regelrecht aufpumpen, sodass aus dünnen Kollateralen vollständig entwickelte, dicke Arterien würden. Übrigens, dass sich bei körperlicher Anstrengung durch den erhöhten Blutschub neue Kollateralen bilden, ist medizinisch nachgewiesen. Dass die Kollateralen sich aufpumpen, wird bezweifelt. Allerdings muss das bei mir tatsächlich stattgefunden haben. Mit gesundem Misstrauen meinen Selbstdiagnosen gegenüber, aber doch auch aufgeschlossen für meine Theorie, willigte sie schließlich in mein Vorhaben ein, unter der Maßgabe von ungefähr 14.000 Vorbehalten. Die meisten habe ich sofort wieder vergessen. Zusammengefasst versprach ich ihr hoch und heilig, mich zu schonen und auf mich aufzupassen. Schonen. Beim Marathon. 42,195 Kilometer sind schon in der Vorstellung unvorstellbar. In der Praxis sind es tatsächlich auch 42,195 Kilometer. Wir einigten uns darauf, dass ich beim Training immer genau in mich hineinhöre und darauf achte, wenn der Körper nicht mehr mitmacht. Für die erste Zeit verpflichtete ich mich dazu, in einem nahegelegenen Park zu laufen. Der hatte einen Umkreis von genau 900 Metern. In der Anfangszeit des Trainings wollte ich die Strecke 6-mal bewältigen. 5 Kilometer und 400 Meter. Damit sollte ich allmählich meine Kondition aufbauen können. Meine Frau wollte zur Kontrolle mit dem Kinderwagen vorweg immer in die entgegengesetzte Richtung spazieren. So kreuzten wir uns bei jeder neuen Runde innerhalb kürzester Zeit und sie wäre schnell zur Stelle, sollte ich Hilfe benötigen. Bevor ich mit dem Laufen begann, wollte ich noch einen Ernährungsplan zusammenstellen, der mich mit dem Nötigsten versorgte, während mein Körper der erhöhten Belastung ausgesetzt war. Gleichzeitig sollte er so aufgebaut sein, dass ich von meinen 96 Kilogramm auf erstmal 89 Kilogramm rutschen würde. Der Plan war schnell erstellt. Knäckebrot, Obst, viel Gemüse, Müsli und abends wenig bis keine Kohlenhydrate. Dazu viel Wasser trinken. Wie viel ich vor dem Lauftraining essen und trinken werde, würde die Erfahrung mit sich bringen. Es käme dabei auch darauf an, ob ich morgens oder abends laufe. Da ich selbstständig arbeite, konnte ich mir die Zeiten so ziemlich frei einteilen. Zwar hatte ich mir vorgenommen, im ersten Monat ohne auf die Geschwindigkeit zu achten, zu trainieren, aber trotzdem interessierte mich, wie schnell es überhaupt möglich war, einen Marathon zu laufen. Weltklasseläufer erreichen das Ziel schon nach 2 Stunden und 2 bis 20 Minuten. Das bedeutet, dass sie mit durchschnittlich 20 Stundenkilometern laufen. Und das auf der gesamten Strecke von 42,195 Kilometern. Damit ich den Marathon erfolgreich absolvieren konnte, musste ich ihn in 6 Stunden gelaufen sein. Das bedeutet, dass ich nicht ganz so schnell wie die Weltmeister laufen musste. Schauen wir mal. Für meinen ersten Trainingstag hatte ich alle Vorbereitungen abgeschlossen. Nach einem kleinen Frühstück zog ich meine Sportkleidung an und ging gut motiviert mit meiner Frau in den Park. Wie besprochen, würde sie mit dem Kinderwagen vorweg in entgegengesetzter Laufrichtung spazieren. Im Park begann ich sofort mit Dehnübungen. Meine Frau saß auf einer der Bänke und schaute mir zu. Schon an den Dehnübungen erkannte ich den Zustand meiner Muskulatur, vielleicht auch meines Skeletts, denn Muskeln konnten unmöglich diese Geräusche verursachen. Vorsichtig schaute ich mich um, ob weitere Beobachter meine Bemühungen verfolgten. Mir war klar, wie dämlich es aussehen musste. Da meine Frau einige Jahre jünger ist als ich, musste ich genau den Eindruck erwecken, den ich hier erweckte. Da saß eine hübsche junge Frau auf einer Parkbank und schaute mir zu, einem sich wild abmühenden Typen mit grauen Haaren um die Glatze, der mit ungelenken Turnübungen versuchte, eine gute Figur zu machen. Bevor noch jemand auf diese Szene aufmerksam wurde, unterbrach ich souverän die Aufwärmübungen, schlackerte noch gelassen meine Beine aus, küsste meine Frau und marschierte schnell los. Der Weg begann mit einer 50 Meter langen, leichten Steigung, die ich in normalem Gehtempo absolvierte. Es folgte eine zum Laufen ideale, ebene Strecke von 270 Metern und ich lief von da ab auch sofort los. Die ersten 10 Meter spürte ich meine angespannten Muskeln und ein gutes Gefühl durchströmte mich. Ich hätte schon früher öfter mal laufen sollen. Ein klein wenig erhöhte ich das Tempo. Nach 20 Metern reduzierte ich aber wieder auf meine Eingangsgeschwindigkeit. Ich spürte schon, wie mir der Asphalt durch die Füße über meine Knie in den Körper drang und die einzelnen Schritte mir im Kopf dröhnten. Das Atmen fiel mir schwerer. Meine Nase war dicht und ich atmete durch den Mund ein und aus. Nach 50 Metern reduzierte ich das Tempo noch ein wenig mehr, riss mich aber zusammen und lief weiter. Nach 70 Metern hechelte ich wie ein Hund, der aufgescheuchtes Wild vor sich hertrieb. Ich schaffte etwas weniger als die Hälfte der ebenen Strecke, also knapp 100 Meter. Fix und fertig ließ ich mich auf einer Parkbank nieder und versuchte mit gepresster Atmung meine brennenden Innereien mit Sauerstoff zu versorgen. Kalter Schweiß schien auf meiner Stirn festgefroren. Es war Sommer und trotzdem waren meine Beine von einer Gänsehaut überzogen. Meine Brust war seltsam eingeengt und verhinderte tiefes Atmen. Mir war schlecht und mein Sichtfeld schien verändert. Im Augenwinkel vernahm ich einen Schatten. Es war Danny. Mit vorsichtigen Bewegungen wandte ich mich ihm zu und zum ersten Mal verschwand er nicht wieder. Ich sah in seine hässliche Fratze und erschauderte über sein höhnisches Grinsen. »Du Idiot«, sagte er. Gottergeben und fast tot, wie ich mich fühlte, akzeptierte ich, jeden Augenblick von Danny mitgenommen zu werden und nahm zum Abschied noch einmal das wunderschöne Bild des Parks in mich auf. Dabei sah ich unseren Kinderwagen und meine Frau um die Kurve eilen. Sie erblickte mich sofort und winkte mir fröhlich zu. Kraftlos hob ich meine Hand. Als sie bei mir ankam, konnte ich schon wieder vernünftig atmen. Der Druck auf meiner Brust ließ immer mehr nach. Bevor sie fragen konnte, zeigte ich auf meinen Fuß und erklärte, wie ich mir schon nach wenigen Metern den Knöchel verknackst haben musste. Sie reagierte ungehalten, womit ich überhaupt nicht gerechnet hatte. Ich hätte ihr versprochen, auf mich aufzupassen, ob das, was sie mir sagt, durch ein Ohr hineinging und zum anderen wieder hinaus, ob denn nichts dazwischen wäre, was es aufhalten könnte. Erst sehr viel später wurde mir bewusst, dass ihr Unmut nur Sorge um mich war und dass sie mir kein Wort von dem verstauchten Knöchel geglaubt hatte. Meine bleiche Gesichtsfarbe muss mich verraten haben. Danny war längst wieder verschwunden und hatte mir einen Teil der alten Angst zurückgelassen. Ich humpelte neben meiner Frau nach Hause und zog in Zweifel, jemals wieder schneller zu laufen als 3 Stundenkilometer. Der Tag danach und die Existenz des Nichts. Die Zweifel verstärkten sich sogar noch. Ich hatte wieder unerträgliche Herzschmerzen und starrte auf das Handy. Meiner Frau traute ich mich gar nicht von meinen Beschwerden zu erzählen. Danny hatte recht, ich war ein Idiot, ein Vollkoffer. Jetzt hatte ich den Schaden. Wer weiß, was ich mir am Vortag kaputt gelaufen hatte. Vielleicht waren ein paar von meinen neuen Umgehungsarterien geplatzt. Vielleicht hatte sich mein Herz schon wie ein Schwamm mit Blut vollgesogen. Der Tod würde gleich seinen Spaß haben, wenn er mir mit seiner Knochenhand die Pumpe zusammendrücken mochte. Hoffentlich bekleckert er sich dabei, dachte ich sarkastisch. Der Schmerz strahlte bis in meinen linken Arm hinein und machte ihn auf eine komische Art gefühllos. Ob Danny der Tod ist? Mir war bewusst, dass Danny eine Halluzination, ein Schatten ist, der stets auftritt, wenn ich zu sterben drohte. Er machte sich aber schon bemerkbar, wenn ich nur meinte, zu sterben. Ob das der Tod auch so macht? Als ich starb, hatte der Tod sich mir nicht gezeigt, jedenfalls nicht in Form einer Gestalt oder eines Schattens. Mein Sterben war von einer unvorstellbaren Macht in die Wege geleitet worden. Eine Gegenwehr war unmöglich gewesen. Es war, als wäre mein Leben von einer gigantischen Hand beendet worden, ohne Schmerz und Drama, einfach beendet. Aber ich war nicht zerstört worden. Diese gigantische Hand hat mich nicht etwa zerquetscht, sie hat mein Bewusstsein in eine fantastische Welt verlegt. In ein Universum, das dem unseren ähnelt, oder es war vielleicht sogar unseres gewesen. Ich hatte in diesem Universum besondere Fähigkeiten. Mir war es möglich gewesen, mehr als drei Dimensionen zu begreifen. Die Zeit existierte nicht, so dass weder Vergangenheit, Gegenwart noch Zukunft vorhanden waren. Heute kann ich weder nachvollziehen noch begreifen, wie ich aus solch einem Zustand wieder zurückgeholt werden konnte. Ich hatte mich körperlos in einem absoluten Nichts, ohne Raum und Zeit befunden und war umgeben und gleichzeitig durchflutet vom Universum. Das hörte sich eher nach einem schwarzen Loch an als nach einem Todeserlebnis. Das Nichts bereitete mir am meisten Schwierigkeiten, es im Nachhinein zu verstehen. Ich habe immer wieder versucht, mir nichts vorzustellen. Ich könnte es mir einfach machen und gar nicht darüber nachdenken. Philosophen aus dem Altertum haben schon vorgeschlagen, das Nichts zu ignorieren, es zu negieren, ihm gar nicht erst durch Nachdenken eine Existenz zu verschaffen. Ich könnte mir das Nichts auch als Abwesenheit von Sein begreiflich machen, in etwa: Ein Loch ist ein Nichts mit etwas drumherum. Ein Nichts ist ein Loch ohne etwas drumherum. In der Physik wird statt Nichts das Wort Singularität benutzt, die Abwesenheit von Raum und Zeit. Für mich persönlich hat Nichts die Bedeutung von Alles und Anfang. Wenn weniger mehr ist, dann muss Nichts schließlich Alles sein. Das war ein Spaß. Ich meine natürlich, dass im Inneren eines schwarzen Loches alles dermaßen komprimiert wird, selbst Raum und Zeit, dass nichts mehr nachgewiesen werden kann und dass vor dem Anfang aller Zeiten der Raum, die Zeit und die Energie in einer einzigen komprimierten Masse, einem einzigen schwarzen Loch, auf minimalste Ausmaße erstarrt waren. Es stimmt schon, dass man schlecht sagen kann, vor dem Anfang aller Zeiten, weil ja davor gar keine Zeit existierte. Wir sollten aber bei aller vermeintlichen Klugheit nicht vergessen, dass unser Gehirn nur Dreidimensionales versteht. Um etwas Zeitloses auch nur annähernd begreiflich zu machen, müssen wir tatsächlich kleine Fehler in der Logik akzeptieren und nicht allzu genau auf die Grammatik achten. Ich bin ein wenig abgeschweift. Die Frage war, ob Danny der Tod ist. Bei Gelegenheit werde ich ihn einfach fragen. Meine Brustschmerzen waren über meine Gedankengänge hin fast völlig verschwunden. Die Angst jedoch, die ich schon für gebannt gehalten hatte, ließ mich weiter in Erstarrung auf dem Sofa sitzen. Doch jetzt musste ich wissen, ob das eine verdammte Verspannung war, die mich quälte, oder ob sich der nächste Herzinfarkt ankündigte. Langsam wendete ich den Oberkörper und spannte meine Muskeln an. Der Schmerz in der Brust kehrte zurück. Ich dehnte meinen Körper zurück und der Schmerz ließ wieder etwas nach. Das konnte unmöglich mein Herz sein. Mit einer Drehung des Körpers zog ich das Herz ja schließlich nicht in die Länge und überdehnte den Muskel schmerzhaft. Was für ein Unsinn! Hätte ich mir am Vortag einen Herzschaden gelaufen, hätte ich mit Sicherheit die Nacht nicht überstanden. Wahrscheinlich wäre ich schon beim Laufen wie ein Blitz gefällt worden. Blitz gefällt worden. Was machte ich da eigentlich für Dinge? War ich noch ganz richtig im Kopf? Würden meine Frau und Danny sich kennen, sie würden in ihrer einhelligen Meinung über mich eine Verbrüderung eingehen. Für den dunklen Begleiter war ich ein Idiot und meine Frau fand, dass sich zwischen meinen Ohren ein Hohlraum befindet, der ihre Anordnungen nicht dauerhaft aufnehmen konnte. Erst letzte Woche war ich zur Kontrolluntersuchung bei meinem Kardiologen gewesen. Das Herzecho hatte keine neuen Auffälligkeiten gezeigt und das Belastungs-EKG hatte ich mit guten Werten überstanden. Der einzige Schaden, den ich mir am Vortag gelaufen hatte, war wahrscheinlich eine Verspannung meiner Rückenmuskulatur. Prompt hatten darauf meine Wirbel reagiert und mir wieder die Nerven gereizt. Besonders der teuflische Wirbel TH2. Und der reizt nicht etwa einen Zahnnerv, was auch extrem schmerzhaft wäre, nein, er greift den gleichen Nerv an, der auch bei einem Herzinfarkt gereizt wird und ruft somit auch die gleichen üblen Symptome hervor. Mit der Erkenntnis, dass nicht mein Herz die Ursache der Schmerzattacke gewesen ist, schien sich auch die Angst wieder zurückgezogen zu haben. Wovon ich aber wirklich niemandem erzählen sollte, war der Muskelkater in den Beinen, den ich mir auf einer Strecke von nur 100 Metern eingehandelt hatte. Der Plan des Gepeinigten. Nachdem ich die Peinlichkeit meines ersten Trainingstages seelisch einigermaßen verkraftet hatte, konnte ich wieder darüber nachdenken und neue Pläne schmieden. Den Marathon wollte ich auf jeden Fall noch laufen. Nur einen ganz kleinen Moment war ich von der Idee besessen, aufzugeben. Wie aber sollte es weitergehen? Noch einmal wollte ich mir diese Blöße vor meiner Frau nicht geben. Der umgeknickte Fuß würde als Ausrede nicht mehr funktionieren. Aber wie sollte ich einen weiteren Zusammenbruch vermeiden? Ich war nur froh, dass ich für meinen ersten Trainingstag nicht auch noch Zuschauer eingeladen hatte. So in der Art: Kommt vorbei, Freunde, ich laufe erstmal 5 Kilometer, ungefähr, und anschließend können wir gemeinsam einen Grilltag einlegen und dabei etwas trinken. Das gesellige Beisammensein wäre wohl nicht ganz nach meinen Vorstellungen abgelaufen. Statt nach 5 Kilometern mit tosendem Applaus empfangen zu werden, wären die Gespräche am Grill nach meiner 100-Meter-Session peinlich berührt verstummt. Meine Freunde hätten mir abwechselnd vollstes Verständnis bekundet, meine Leistung aufgrund meiner verstopften Arterie wahrscheinlich noch in den Himmel gehoben und mich mit Tipps überhäuft. Und aus allem hätte ich das mit Gewalt unterdrückte Grinsen herausgehört. Ich hätte gewusst, dass mein erster Trainingstag für mehrere Monate, wenn nicht für immer und ewig, auf jeder Party als Auslöser für Spaß und Unterhaltung, als Stimmungsstarter hätte herhalten müssen. Wer die Geschichte dann zum ersten Mal hören würde und bei der Pointe gerade einen Schluck Bier oder Wein trank, dem würde alles durch die Nase wieder herausschießen. Wie auch immer, meine Frau jedenfalls würde schweigen. Da ich noch nie gerne gelaufen bin, ja Laufen sogar für die denkbar ungeeignetste Fortbewegungsart hielt, konnte ich auch kaum beim ersten Mal eine besondere Leistung erwarten. Abgesehen davon, dass ich keine Laufkondition besaß, wusste ich gar nicht, wie ich meinen Bewegungsapparat optimal einsetzen musste. Der mir fehlende Enthusiasmus an der ganzen Sache machte es nicht leichter, sich in diese Materie einzuarbeiten. Schon der Gedanke an sehr schnelles Gehen ermüdete mich. Laufen fand ich sogar zermürbend, wenn ich nur als Zuschauer dabei war. Jetzt könnte natürlich jeder einwenden, dass ich ja auch Fahrrad fahren könnte oder vielleicht schwimmen. Aber das würde nichts bringen, denn ich kannte mich zur Genüge. Abgesehen davon, dass Fahrradfahren oder Schwimmen mich nicht ein bisschen mehr amüsiert als das Laufen, bedeuteten diese Sportarten einen Aufwand, den ich auf die Dauer nicht durchhalten würde. Wir leben in einer Mietwohnung. Das Haus ist von allen Seiten und von jedermann zugänglich. Damit ein Fahrrad nicht gestohlen wird, muss man es mit in die Wohnung nehmen, in den Keller stellen oder es irgendwo anketten. Das mit der Wohnung würde meine Frau verhindern und mich kopfschüttelnd daran erinnern, dass ich seit meinem 50. Geburtstag kein Junggesellendasein mehr führe. Einen Keller besaßen wir nicht und somit müsste ich mit dem Hof vorlieb nehmen. Je wertvoller aber ein Fahrrad ist, desto mehr Aufwand betreiben Diebe es zu entwenden. Haben sie ein gutes Fahrrad erst einmal entdeckt, scheuen die garantiert nicht davor zurück, mit einem Bolzenschneider wiederzukommen und das Schloss einfach durchzuschneiden. Ich habe eine angeborene, klitzekleine Paranoia. Die belästigt mich eigentlich kaum und in den seltensten Fällen gehe ich ihr auf den Leim. Hätte ich aber ein Fahrrad, angekettet auf dem Hof, ich würde mir damit das Leben sehr schwer machen. Erstmal hätte ich das Fahrrad so angekettet, dass ich es von unserem Fenster aus sehen könnte. Und genau damit entstünde das Problem. Jedes Geräusch würde mich zum Fenster treiben. Ständig würde ich Ausschau nach Dieben halten und irgendwann wahrscheinlich die gesamte Mietergemeinschaft verdächtigen, es auf mein Fahrrad abgesehen zu haben. Vor jedem Training 10 Schlösser zu öffnen und anschließend zu überlegen, wohin mit den Schlössern. Kurz gesagt, Fahrradfahren wäre überhaupt nicht in Betracht gekommen, auch nicht mit einem billigen Vehikel. Ich bin wirklich nicht versnobbt, aber mit einem Fahrrad zu fahren, das selbst des Stehlens nicht wert ist, würde mein Selbstwertgefühl untergraben. Schwimmen bedeutete einen anderen, aber ebenso nervenden Aufwand. Mangels eines eigenen Pools müsste ich für mein Training ständig ein Schwimmbad aufsuchen. Ausziehen, Badehose anziehen, duschen, um dann im Slalom die planschenden oder einfach nur vor sich hintreibenden Badenden zu umschwimmen, anschließend das Chlor mit viel Duschgel abduschen, mich mit einem zu schnell feucht werdenden Handtuch abtrocknen, über die noch feuchtklamme Haut die Kleidung zerren. Also Schwimmen schied ebenfalls aus. Als Kardiosport war das Laufen für mich die beste Alternative. Und laufen musste ich, einfach um zu überleben. Meiner Theorie zufolge konnte ich nur mit einem erhöhten Blutschub weitere Umgehungsarterien im Herz bilden und nur mit exzessivem Training und dem damit verbundenen, sehr hohen Blutschub die bestehenden dünnen Kollateralen aufpumpen und verstärken, sodass sie vollwertige, dicke Arterien werden. Um die Arteriogenese anzuregen, würde es schon reichen, wenn ich in der Woche mehrfach 3 bis 5 Kilometer laufen würde. Ja, sogar 3 Stunden stramme Spaziergänge pro Woche würden dafür genügen. Das Ziel, einen Marathon zu laufen, benötigte ich aber, um mich überhaupt zu bewegen. Hätte ich mir dieses Ziel nicht gesetzt, würde ich niemals regelmäßig und diszipliniert laufen gehen. Außerdem wollte ich allen Herz- und Angstpatienten beweisen, was der Mensch fähig ist zu leisten. Es ist noch nicht lange her, da wurde den Herzerkrankten nahegelegt, sich zu schonen und sich nicht viel zu bewegen. Allmählich sind viele Mediziner anderer Meinung. Doch in den Köpfen der Betroffenen herrscht immer noch eine heftige Bewegungsangst. Mein Anliegen ist also auch, der Bewegungsangst die Existenzberechtigung abzusprechen. Wenn ein ehemals Herztoter sogar einen Marathon laufen kann, dann kann der normale Herzpatient sich zumindest einer Herzsportgruppe anschließen und sich beim Spazierengehen ein wenig anstrengen. Meine Marathonambitionen habe ich selbstverständlich nicht mit den Ärzten besprochen. Ich habe nur gesagt, dass ich das machen werde. Die Blicke, die ich erntete, können Sie sich vorstellen. Aber was sollte ich machen? Einen Arzt fragen, ob es möglich ist, dass ich nach 2 Herzinfarkten, dem Herz- und Organstillstand und mit einer verschlossenen Herzarterie einen Marathon laufen darf? Welcher Arzt würde dazu raten? Nach dem Motto, Herztod? Die beste Therapie ist 42 Kilometer laufen. Und zu diesem Zeitpunkt war ich ja erst in der Planungsphase. In der Theorie war ich schon extrem professionell. Praktisch war ich bisher nur 100 Meter weit gelaufen. Aber ich hatte ein großes Ziel. Ich wollte 42,195 Kilometer unter 6 Stunden schaffen. Das bedeutete, dass ich meine Leistung um das 420-fache steigern musste. Das auch nur, wenn ich die 100 Meter mit mindestens 7,2 Stundenkilometer gelaufen bin, was ich heute stark bezweifle. Damit sich meine Beinmuskulatur wieder an Bewegung gewöhnt, wollte ich als erstes viel spazieren gehen. Meine Frau erklärte sich bereit mitzumachen. So konnten wir dem Spazierengehen mit unserer Tochter im Kinderwagen einen sportlichen Charakter verleihen. Wir nahmen uns vor, das Spaziertempo jedes Mal zu erhöhen. Das war mein erster Trainingsplan. Das Marathonparadoxon. Gesunder Tod. Verschiedentlich wird das Ergebnis eines Marathonlaufs Marathonparadoxon genannt. Aber ob es tatsächlich ein Paradoxon ist, ziehe ich in Zweifel. Ein Paradoxon ist eine Aussage, die einen unauflösbaren Widerspruch in sich birgt. Marathonparadoxon heißt es, weil das Training für einen Marathonlauf herz- und kreislaufstärkend ist, der gesamte Marathonlauf an einem Stück aber durch die wahnsinnige Anstrengung eher dem Herzen- und Kreislaufsystem schadet. Das Training beschränkt sich auf regelmäßige Läufe zwischen 5 und 30 Kilometern, je nach Konstitution des Läufers. Die Häufigkeit konzentriert sich auf Strecken unter 20 Kilometer. Ab 30 Kilometer beginnt die Hölle. Es wird gesagt, dass bis 30 Kilometer der Körper läuft, die letzten 12,195 Kilometer werden nur noch vom Geist bewältigt. Wie Sie lesen konnten, ist das Verhältnis bei mir ein wenig anders gelagert. Mein Körper schafft 100 Meter und mein Geist, ich weiß noch nicht. Nach 30 Kilometern des Laufens beginnt im Körper der Entzündungsfaktor dramatisch anzusteigen. Er will nicht mehr und warnt mit einer erhöhten Entzündungsanfälligkeit vor weiterer Belastung. Es kann passieren, dass die Knie schmerzen, weil sich plötzlich Entzündungen gebildet haben. Ermüdungsbrüche am Schienbein sind weitere Folgen und die Risiken für kardiovaskuläre Probleme steigen um ein Vielfaches. Einfach durch Überlastung, die der Körper ablehnt. Überschätzt der Geist die Reserven des Körpers, den er mit den restlichen Kilometern geradezu vergewaltigt, kann es zu einer Katastrophe kommen. Da mein Geist im Augenblick aber überhaupt nicht mitarbeitete, musste ich mich um das Marathonparadoxon noch nicht kümmern. Wenn alles gut geht, komme ich aber später noch einmal darauf zurück. Das Training für den Marathon würde meinen Kreislauf und meinen Herzmuskel stärken. Das Blut sollte mit neuer Kraft durch meine Arterien fließen und gegen alles ankämpfen, was meinem Körper schaden könnte. Beim Training wollte ich niemals die 30 Kilometer überschreiten. So würde die Überlastung erstmal nicht eintreten. Wenn ich soweit wäre, den Marathon zu laufen, würde ich genau das machen, was auch jeder Gesunde machen muss. Ich würde auf die Signale meines Körpers hören. Sollte ich zu irgendeinem Zeitpunkt des Laufens Warnsignale erhalten, würde ich den Lauf abbrechen. Denn nirgendwo als beim Marathonlauf stimmt die Weisheit mehr, der Weg ist das Ziel. Jeder Schritt bei diesem Lauf bedeutet die Erreichung eines Ziels und genau das war mein Ziel. Ohne dabei den Ehrgeiz zu verlieren, die Schritte auf eine Strecke von 42,195 Kilometer aneinander zu reihen. Mit dem Training arbeitete ich gewaltig an meinen Selbstheilungskräften. Aber wie ich es schon in den vorigen Absätzen beschrieben habe, es reichen wenige Stunden pro Woche, um das gleiche Ziel zu erreichen. Das gilt für Herzpatienten und ganz besonders für Angsterkrankte. Ein Marathon muss nicht sein. Er ist ausschließlich aus vorgenannten Gründen für mich wichtig. Persönlich halte ich den Marathon für eine masochistische Disziplin, die mehr das Ego optimiert als die Gesundheit fördert. Ich kann nicht mehr sagen, wie häufig mir beim Laufen auf den letzten Metern vor lauter Schmerzen die Tränen gelaufen sind. Mein Paradoxon: kurze Strecken, Angststrecken. Es war natürlich absoluter Unsinn, mich mit einem Marathon-Paradoxon zu beschäftigen, was ja einen Marathonlauf voraussetzt, wenn ich noch mit dem Paradoxon zu kämpfen hatte, dass ich zwar lange gehen konnte, aber sobald ich anfing zu laufen, vor einem Kollaps stand. Genau das stellte ich bei den nachfolgenden Spaziergängen mit meiner Frau fest. Zuerst sind wir gemütlich spazieren gegangen. Dabei haben wir einfach nur darauf geachtet, so viel wie möglich in Bewegung zu sein. Im Laufe der folgenden Monate haben wir die Strecken verlängert und das Tempo erhöht. Eine kontinuierliche Leistungssteigerung war wichtig, denn ich hatte mir vorgenommen, den Vienna City Marathon 2016 mitzulaufen. 3,5 Jahre nach meinem Tod. Dabei ging es mir stets gut. Meine Muskeln waren häufig in Bewegung und ich litt niemals unter Luftnot. Zwischendurch starb ich immer wieder mal. Einmal war es besonders heftig. Ich musste stehen bleiben und mich am Kinderwagen unserer Tochter festhalten. Das Gefühl, das mich durchflutete, war unbeschreiblich. Mir wurde genauso schummrig zumute wie zum Zeitpunkt meines Todes. Ich spürte regelrecht, wie mir die Farbe aus dem Gesicht wich. Es fühlte sich so an, als spürte ich die gesamte Flüssigkeitsmenge meines Körpers und die sackte langsam von meiner Schädeldecke herab. Der Flüssigkeitsspiegel erreichte meine Stirn. Ich spürte die plötzliche Leere im oberen Schädel und den Druck über den Augen. Der Druck erreichte die Augen und die Leere kribbelte darüber. Der Flüssigkeitsspiegel drückte gegen meine Lippen, dann gegen meinen Unterkiefer und sackte immer tiefer. Die darüber entstehende Leere hatte etwas Endgültiges, sie würde ewig bleiben. Wie erstarrt stand ich neben dem Kinderwagen und traute mich nicht, mich zu bewegen. Meine Frau dachte, ich bewundere mal wieder die Pestsäule, die als wunderbares Kunstwerk die Wiener Luxusmeile Graben ziert, und beschäftigte sich mit unserer Tochter. Der Flüssigkeitsspiegel sank zu meinem Hals hinab und mein gesamter Kopf kribbelte. Ich spürte eine fiese Empfindlichkeit. Hätte mich jemand mit den Fingerspitzen am Kopf berührt, ich wäre zusammengezuckt. Es hätte nicht wehgetan, das war mir irgendwie klar, aber es wäre mir unsagbar unangenehm gewesen. Ein leichter Schwindel baute sich auf und mir wurde schlecht, so als hätte ich nichts gegessen und mein Körper machte mich auf diesen Umstand aufmerksam. Sollte ich meiner Frau sagen, dass sie einen Krankenwagen anrufen sollte? Was würde das für ein Bild abgeben, wenn ich hier auf der Wiener Nobel-Einkaufsmeile von einem Krankenwagen abgeholt würde? Hoffentlich sah das niemand, der uns kennt, dachte ich. als gebrechlicher Mann auf eine Trage gelegt und in einen Krankentransporter geschoben zu werden. Mir wurde noch mehr schlecht und der Gedanke an einen Zusammenbruch verursachte einen noch größeren Schwindel. Ich würde sterben. Den Krankenwagen würde ich gar nicht mehr erleben. Ich bat meine Frau, mich zu einer der Sitzbänke, die in regelmäßigen Abständen auf der Straße montiert waren, zu begleiten. Dort würde ich wenigstens nicht wie ein nasser Sack umfallen und meiner Familie einen würdelosen Abgang präsentieren. Wenn es auf der Bank passierte, würde ich vielleicht im Sitzen dem Tod begegnen und keinem Passanten würde es auffallen. Meiner Frau würde auf diese Weise die sonst entstehende Hysterie der Leute erspart bleiben. Ohne zu fragen, steuerte sie den Kinderwagen zu einer freien Bank und fasste mich fest am Arm. Kalter Schweiß lief mir den Nacken hinunter und die Angst hielt mich in ihren Klauen. Meine Frau schaute mich prüfend und besorgt an. Hinter ihr blickte ich in das hässliche Schattengesicht von Danny. Ich hätte ihn besser gesehen, wenn mir nicht Tränen die Sicht verschleiert hätten. Danny grinste mich hämisch an. Das vermeinte ich deutlich erkannt zu haben. Im Sitzen überkam mich das Gefühl, als hätte mich eine Flasche Champagner trunken gemacht und mir eine prickelnde Alkoholleichtigkeit verschafft, unmittelbar vor dem Erbrechen. Meiner Frau konnte ich mit gebrechlicher Stimme noch die Symptome nennen und zu meinem Erstaunen glaubte sie weder an einen Herzinfarkt noch an meinen bevorstehenden Tod. Sie schob mir rigoros ein Kaugummi in den Mund und fragte mich, ob ich mich zusammenreißen könnte und noch 100 Meter weit laufen könne. 100 Meter! Die Strecke schien mich sogar im Tod noch zu verfolgen. Sie war überzeugt davon, dass ich eine Unterzuckerung hätte und unbedingt etwas essen müsse. In 100 Metern Entfernung würde sie mir sofort fertige Pizzaschnitten und eine Cola kaufen. Dann müsste es mir besser gehen. Warum sie der Überzeugung gewesen war, dass ich nicht sterben würde und tatsächlich einfach nur Hunger hatte, konnte sie mir im Nachhinein nicht mehr sagen. Sie war einfach überzeugt davon gewesen und sie hatte damit recht gehabt. Vielleicht hatte sie sich auch nur an meine Zeiten übermäßiger Nahrungsaufnahme erinnert, die mich auf ungesunde 105 Kilogramm katapultiert hatten. Damals hatte ich entweder Hunger oder war am Essen. Nach einer Cola und 4 Pizzaschnitten, die ich fast beidhändig in mich hineingeschoben hatte, ging es mir allmählich besser. Das Prickeln auf der Kopfhaut und das Gefühl der Trunkenheit verflüchtigten sich, die Angst auch. Danny saß in einer Ecke der Pizzaschnellessstube und hielt sich den feisten Bauch vor lautlosem Lachen. Hatte ich ihn jemals zuvor schon so deutlich wahrgenommen? Gott, war der hässlich! Meinen Zustand hatte ich mit Sicherheit den verdammten Tabletten zu verdanken, denn gegessen hatte ich völlig normal und ausreichend, bevor wir den Spaziergang begonnen hatten. Vielleicht hatte ich auch aus Versehen 2 von den Dingern verschluckt. Die müssen gearbeitet haben wie Verbrennungsöfen für Zucker. Dabei benötigt der Körper nun mal eine gewisse Menge an Zucker. Besonders das Gehirn ist extrem zuckersüchtig. Aber auch jede Zelle unseres Körpers verbraucht täglich große Mengen an Energie und der Treibstoff heißt Zucker. Allein das Gehirn benötigt täglich 14 Esslöffel Zucker. Der Organismus stellt seinen Glukosebedarf aus den zugeführten Kohlenhydraten wie Brot und Kartoffeln selbst her. Deshalb sind Diäten mit kohlenhydratarmer Kost immer mit Vorsicht zu genießen. Diejenigen, die sich gerade in einer solchen ungesunden Diät befinden, klagen häufig über Kopfschmerzen, mangelnde Konzentrationsfähigkeit und sogar Verwirrtheit. Die Folgen eines unterernährten Gehirns. Und wie ich nach meinem Erlebnis vermute, können auch Tabletten, die wie Zuckervernichtungsöfen arbeiten, dem Körper einen anstehenden Tod simulieren. Kein Wunder also, dass mein Gehirn verrückt spielte. Vielleicht hatte es daran gelegen, dass mein Körper durch das regelmäßige Spazierengehen einen erhöhten Energiebedarf bekam und große Mengen an Zucker benötigte. Die zusätzlich erforderliche Zuckermenge wurde aber von den Tabletten vernichtet und so entstand eine Unterzuckerung. Möglich, oder? Komisch nur, dass meine Frau sofort die richtige Diagnose getroffen hatte, denn an solch eine Möglichkeit hätte ich überhaupt nicht gedacht. Später hatte ich gelesen, dass eine richtige Unterzuckerung sogar lebensbedrohliche Formen annehmen kann. Danny war also nicht nur einfach so auf der Bildfläche erschienen. Seit diesem Tag stecke ich mir immer ein paar Stücke Traubenzucker ein. Ich war in meinem Leben bestimmt kein Heiliger gewesen. Auch bin ich ein Befürworter von Strafe, denn die führt in der Regel zu einem sensibleren Unterscheidungssinn für Gut und Böse. Das mit dem sensiblen Unterscheidungssinn meine ich nicht etwa so wie eine amerikanische Sängerin, deren Namen ich wegen ihres schlichten Gemüts hier nicht nenne, die die erzieherische Wirkung der Todesstrafe mit den eindringlichen Worten beschrieb, dann lernen Sie es vielleicht für das nächste Mal. Ich bin eher ein Befürworter der Strafen, die ein Priester nach der Beichte verteilt. 10-mal das Vaterunser beten und 10-mal das Ave Maria. Das steigert die Anerkennung von Schuld und Sühne, tut aber nicht weh. Gut, für schwerwiegende Delikte kann auch das Gefängnis als Sensibilisierungseinrichtung dienen, um Gut und Böse besser unterscheiden zu können. Kommen wir aber auf die mir verpasste Strafe für die Summe meiner Schuld, welche auch immer, zu sprechen. Bis heute habe ich 2 Herzinfarkte verkraftet und muss mich mit Angina pectoris Anfällen, der Folge meiner verschlossenen Herzarterie, herumplagen. Ich war schon einmal 20 Minuten lang tot, habe Diabetes 2, bekomme in regelmäßigen Abständen Todesdrohungen von meinem Wirbel TH2 und erleide immer wieder sterbeähnliche Zustände durch meinen schwindelerzeugenden Wirbel C2. Zu allem Überfluss durfte ich jetzt noch von der berauschenden, ebenfalls dem Sterben ähnlichen Wirkung einer Unterzuckerung kosten. Die mit all dem verbundenen Ängste sind wahrscheinlich nur lustiges Beiwerk, um den Schabernack des Universums abzurunden. Ich war überzeugt davon, dass mein hässlicher, dunkler Begleiter Danny, der mich zu meinen Unpässlichkeiten auch noch ständig mit seiner Anwesenheit drangsaliert, auch eine besondere Form von Strafe ist. Aber wer bin ich, dass ich bestimmen kann, welche Strafe angemessen ist? Selbst wenn man nicht weiß, wofür. Vielleicht bin ich von einem Ewigkeitsgericht dazu verurteilt worden, für den Rest meines Lebens immer wieder zu sterben, in Begleitung wiederkehrender Ängste. Vielleicht bin ich auch gar nicht mehr Herr meiner Entscheidungen und hänge an imaginären Fäden, die mich wie bei einem Puppenspiel lenken, tanzen und einen Marathon laufen lassen. Zumindest 100 Meter davon. Sobald mir die Zunge hechelnd auf die Brust hängt und ich über sie meinen rasenden Herzschlag spüre, bückt Danny, mein Puppenspieler, sich zu mir herab und verhöhnt mich, stellt mir ein Bein und tritt mich in den Bauch. Ich bin mir nicht sicher, ob ich mir das vom Universum gefallen lassen sollte. Was für ein Scherz. Was sollte ich wohl dagegen ausrichten können? Ein Heiliger war ich wirklich nicht gewesen, aber von einem Unheiligen war ich doch weit entfernt. So vergib mir meine Sünden und tritt mir bitte nicht mehr in den Bauch. Es war einfach nur erbärmlich. Ich wollte ein Marathonläufer werden und mich regelrecht gesund laufen. Dazu gehörte selbstverständlich eine vernünftige Ernährungs- und sonst gesunde Lebensweise. Was aber holte mich ins Leben zurück? Eine Cola, vollgestopft mit Zucker und 4 Pizzaschnitten, von denen mir noch 2 Stunden später das Fett aus den Mundwinkeln triefte. 96 Kilogramm Lebensgewicht waren auch nicht die besten Voraussetzungen für einen Marathonhelden. Statt wie der Wind den Asphalt kaum zu berühren, stampfte ich auf wie ein Waldschrat. Elegant sah das wirklich nicht aus. Um eine gute Figur zu machen, musste ich erstmal eine gute Figur bekommen. Also her mit der Diät. Hungerplan. Gesund genießen, Energiepotenzial verbessern, Angst verlieren. Wie könnte ich eine Diät besser beschreiben als mit dem Wort Hunger? Mein Lieblingswort. Denn entweder war ich am Essen oder ich hatte Hunger. Mit meinem Partner zusammen betreibe ich eine Firma, die sich mit der Herstellung und dem Vertrieb von organspezifischen Mikronährstoffen beschäftigt. Eine gesonderte Zufuhr an Mikronährstoffen ergänzt die tägliche Nahrungsaufnahme und verhindert eine Mangelernährung. Kaum jemand schafft es, sich nach den Vorgaben von Ernährungspyramiden zu ernähren und täglich bis zu 5-mal Obst und Gemüse zu sich zu nehmen. Diese Lücke wird mit unseren Mikronährstoffen, die wir Lejuv-Produkte nennen, geschlossen. Für angegriffene Organe haben wir spezielle Nährstoffe, die den Ernährungsbedarf dieser Organe ergänzen. Auf das Lejuv-Basisprodukt konnte ich zu diesem Zeitpunkt schon zugreifen. Wenn ich ein Diätprogramm startete, würden mir wenigstens nicht die lebensnotwendigen Nährstoffe und Vitamine fehlen. Das würde mir mein angegriffener Körper wirklich nicht auch noch verzeihen. Mein Partner versicherte mir, dass die Einnahme unseres Basisproduktes für mich absolut unbedenklich wäre und keinerlei Wechselwirkungen mit den Medikamenten bestünde, die ich wegen meiner Herzsache einnehmen musste. Mit der Einnahme der Mikronährstoffe begann ich sofort. Für die Diät nahm ich mir noch ein paar Tage Zeit, um darüber nachzudenken. Erst musste ich die Parameter festlegen, bevor ich mich für eine Methode entschloss. Vielleicht sollte ich an dieser Stelle anmerken, dass ich von Diäten überhaupt nichts halte. Die meisten, die ich kannte, die eine Diät hinter sich gebracht hatten, waren nach einiger Zeit dicker als vor ihrer Diät. Ich versuche mal, das Phänomen zu erklären. Unser Körper ist ein hochentwickelter und in jeder Zelle intelligenter Bioorganismus. Unser Verstand und die Intelligenz unserer Zellen arbeiten nicht immer parallel an der gemeinsamen Sache. Um übergewichtig zu werden, müssen wir uns eine physische Krankheit zulegen, vielleicht eine Stoffwechselerkrankung, aber ein psychisches Problem tut es auch. Beides können wir mit permanenter Energiezufuhr, sprich Nahrung, kompensieren. Manchmal reicht aber auch eine reine Fresssucht, um zuzunehmen. Übergewichtig zu werden, ist für den Körper absolute Schwerstarbeit. Die überschüssige Energie kann er kaum loswerden und muss sie lagern. Die Lagerstellen sind uns zur Genüge bekannt und werden verniedlicht Problemzonen genannt, bestehen aber ausschließlich aus Fett. Der ungute Kreislauf beginnt. Die Problemzonen müssen vom Körper durch die Gegend geschleppt werden und der benötigt dafür zusätzliche Energie. Der Hunger wird größer. Vorheriges Lust- oder Frustessen entwickelt sich jetzt zu einer Notwendigkeit. Der Körper wird ab sofort seinen Grundbedarf höher berechnen als tatsächlich benötigt. Das wurde ihm ja nun mal einprogrammiert. Bei einem gesunden Normalgewicht reguliert der Körper über sein Hunger- und Durstgefühl seinen Energiebedarf. Sobald das gestört wird, entsteht eine Spirale der Gewichtszunahme. Das zusätzliche Gewicht hat einen erhöhten Energiebedarf und der Körper kämpft mit permanenten Anpassungsproblemen. Der Grundumsatz, durch die Gewichtszunahme gestört und dadurch erhöht, beansprucht jetzt den Überschuss, den sonst das Belohnungszentrum erhält, für sich. Das wiederum regt das unbefriedigte Suchtverhalten an, das jetzt den geschundenen Körper mit gewaltigem Hunger quält. Die Spirale beginnt sich zu drehen, unaufhaltsam. Beginnen Übergewichtige mit einer Diät, beginnen die wirklichen Probleme. Sie machen eine Diät und nehmen zu. Wechseln die Diät und nehmen nochmal zu. Wieso? Warum das so ist, kann relativ einfach erklärt werden. Wir haben das Problem mit der Ungeduld des Geistes, unserem Belohnungszentrum, der Intelligenz der Zellen und dem Grundumsatz des Körpers. Der kompliziert aufgebaute Vorgang der Gewichtszunahme soll jetzt wieder rückgängig gemacht werden, mit noch fataleren Folgen. Auf irgendeine harmonische Weise arbeitet das Belohnungszentrum im Gehirn mit den fettgefüllten Zellen des Körpers zusammen. Wie auch immer die Diät genannt wird, sie bedeutet Hunger. Entweder weil die Nahrungsmenge insgesamt reduziert oder weil auf Kohlenhydrate verzichtet wird oder auf Fette und Zucker. Ob nur noch Gelbes und Grünes gegessen, mit Diätgetränken dem Magen Völle vorgetäuscht wird oder ausschließlich Leitprodukte verzehrt werden, für das Belohnungszentrum und für die Fettzellen bedeutet das alles nichts anderes als Hunger. Die Hoffnung, dass beim Hungern der Körper auf die Fettzellen zurückgreift und er dadurch schlanker wird, ist erstmal trügerisch. Die Fettzellen registrieren, dass ein Angriff auf sie stattfindet und kommunizieren sofort mit dem Gehirn. Sie ergreifen die Befehlsgewalt und übernehmen die Steuerung des Körpers. Der Kriegszustand wird ausgerufen und die Funktionen des Körpers, der gesamte Stoffwechsel, werden auf ein Minimum hinuntergefahren. Um zu überleben, fahren die Fettzellen somit den Grundumsatz des Körpers herunter. Die gesamten Organe arbeiten von diesem Zeitpunkt an nur noch energiesparend langsam. Die Abnehmwilligen fühlen sich dadurch jetzt müde und kraftlos und sind der Meinung, dass es an dem Diätprogramm liegt. Zu allem Überfluss nehmen sie nicht ab, sondern meist sogar noch zu. Das kommt darauf an, wie weit der Körper seinen Grundumsatz hinuntergefahren hat. Es kann deshalb passieren, dass selbst bei einer Diät noch immer zu viel überschüssige Energie zugeführt wird. Der Misserfolg der Diät verleitet dazu, sie zu beenden, in das alte Essverhalten zurückzuverfallen und die gewohnte Gewichtszunahme geht weiter. Irgendwann folgt die nächste Diät, wahrscheinlich eine andere. Egal wie die Diät aber auch heißt, die Fresszellen reagieren genauso wie bei der ersten Diät. Kriegszustand. Diesmal mit einem zusätzlichen Erfahrungswert. Die Fettzellen kennen den ungefähren Zeitpunkt, wann wieder aufgegeben und die neue Diät abgebrochen wird. Diese Zeit werden die Fettzellen jetzt auf jeden Fall durchhalten und den Energiebedarf des Körpers auf ein Minimum herabfahren. Bevor die neue Diät überhaupt greifen könnte, muss jetzt der Zeitraum der ersten erfolglosen Diät überschritten werden und anschließend noch das Durchhaltevermögen der Fettzellen und die Standfestigkeit des Belohnungszentrums. Sie merken, worauf das hinausläuft? Es ist irrelevant, wie erfolgversprechend sich eine Diät anhört, sie wird erstmal nicht funktionieren. Natürlich greift irgendwann jede Diät und reduziert das Körpergewicht. Es ist nur eine Frage des Durchhaltevermögens. Auf Dauer aber können alle Diäten nicht funktionieren, die darauf basieren, dem Körper für eine Zeit lang bestimmte Nährstoffe zu entziehen. Führt man sie später wieder zu, reagieren die Fettzellen mit übermäßigem Wachstum. Nährstoffentzug bringt somit nur einen kurzfristigen Erfolg. Bei diesem trügerischen Erfolg geht, zu allem Überfluss, jedes Mal eine gewaltige Menge an Muskelmasse mit verloren. Wer langfristig abnehmen möchte, muss zwar seine Kalorienmengen reduzieren, sich aber trotzdem ausgewogen ernähren. Wer sich vorher einseitig ernährt hat, muss das unbedingt ändern. Der Körper benötigt Kohlenhydrate, Eiweiße, Fette und Zucker. Von allem etwas und alles zusammen nur in einer bestimmten, angemessenen und genau berechneten Menge. Auch dagegen werden sich die Fettzellen für eine bestimmte Zeit wehren. Hat der Körper es aber einmal geschafft, den Willen des Belohnungszentrums und den der Fettzellen zu brechen, wird das Abnehmen schrittweise vonstatten gehen und durch die Ernährungsumstellung und den angepassten Stoffwechsel eine dauerhafte Gewichtsreduzierung erzielt. Ein wenig Sport wird den Vorgang des Abnehmens positiv unterstützen. Zuerst auch nur bedingt, aber davon später. Ich nahm mir also vor, mich ausgewogen zu ernähren und dafür nur noch die Hälfte zu essen. Der Kampf gegen die Intelligenz meiner Fettzellen konnte beginnen. Mein Belohnungszentrum schrie gequält auf. Niemals zuvor hatte mir jemand erklären können, dass mein Essverhalten etwas mit Sucht zu tun haben könnte. Essen war für mich eine absolute Notwendigkeit. Viel essen. Nachdem ich im Jahr 2004 mit dem Rauchen aufgehört hatte, nahm ich ungefähr 16 Kilogramm zu und wog 105 Kilogramm. Um die Fotos auf meiner Hochzeit nicht allein auszufüllen, schaffte ich es, mein Gewicht auf 95 Kilogramm zu reduzieren. Seitdem pendelte ich zwischen 95 und 98 Kilogramm. Ein Gewicht, das beim Laufen Abdrücke auf dem Asphalt hinterlässt. Mein Körpergewicht fraß den gesamten Sauerstoff auf, den mein Organismus benötigte, um überhaupt zu laufen. Bedachte ich dabei noch meine verschlossene Herzarterie, war es kein Wunder, wenn mein dunkler Begleiter sich bei meinen Anstrengungen weglachte. Was musste ich wiegen, um mich einigermaßen gut fortzubewegen? Ich wusste, dass viele Läufer sich in dem Bereich zwischen 67 und 72 Kilogramm Gewicht bewegen. Schon die Vorstellung, mich auf 72 Kilogramm zu reduzieren, ließ mich gruseln. Bei meiner Körpergröße von 186 Zentimetern würde ich mich mit solch einem Gewicht hinter einem Besenstiel verstecken können. Ich sah mich schon hilflos mit großen Augen und geschwollenem Hungerbauch an einem Sesambrötchen knabbern. Würde ich dermaßen meine Nahrungszufuhr reduzieren, um auf solch ein Gewicht zu kommen, würde ich vor lauter Kraftlosigkeit nicht einen Meter mehr weit kommen. Und wenn, dann würde ich diesen Meter auf meinen Knochen laufen, denn Muskeln wären ebenfalls nicht mehr vorhanden. Außerdem hatte ich nicht das Bestreben, den Kenianer heraushängen zu lassen. Das möchte ich lieber auch weiterhin den Kenianern Dennis Kimeto und Wilson Kipsang überlassen. Dennis Kimeto hat im Jahr 2014 in Berlin die physikalische Unmöglichkeit geschafft, seinen Landsmann, der schon vorher eine physikalische Unmöglichkeit schaffte, noch um 26 Sekunden zu überflügeln und die 42,195 Kilometer in nur 2 Stunden, 2 Minuten und 57 Sekunden zu laufen. Der Motor eines Motorrollers würde dabei verglühen und Gazellen und Geparden lägen bewegungsunfähig neben der Laufstrecke mit weißen Fahnen wedelnd. Da ich niemals vorhaben werde, einer Gazelle hinterherzulaufen, so einen Hunger könnte ich gar nicht haben, brauchte ich mich nicht mit dem Gedanken zu plagen, wie ich auf 72 Kilogramm kommen sollte. Irgendwie erschienen mir 85 Kilogramm als sympathisches Gewicht. 10 Kilogramm hatte ich schon einmal geschafft abzunehmen, also dürften weitere 10 keine besondere Hürde bedeuten. Da meine Spaziergänge zwangsläufig mit Bewegung verbunden sind und ich damit in gewisser Weise meinen Stoffwechsel ankurbelte, sollte mein angestrebtes Diätprogramm eigentlich noch besser funktionieren. Eine ausgewogene Ernährung trägt ganz besonders zur Gesundung und zur Leistungssteigerung bei. Deshalb ist es wichtig, ein vernünftiges Gewicht zu erreichen und dann alles essen zu können. So viel, wie der Grundumsatz und der zusätzliche Energieverbrauch erlauben. Indem alles gegessen werden kann, mit Genuss, erhöht sich nicht nur das Energiepotenzial, sondern auch die gute Laune. Und davon können Herzpatienten und Angsterkrankte und angsterkrankte Herzpatienten gar nicht genug bekommen. Vor dem Genuss die Qual. Frühstück. 3 Scheiben Knäckebrot, belegt mit einer hauchdünnen, fast wie aufgedampft aussehenden Schicht Frischkäse, 2 Tassen Kaffee, 2 Gläser Wasser, die Tabletten für ehemalige Herztote und meine Lejuve-Mineralstoffdröhnung. Die 3 Scheiben Knäckebrot hatte ich in einer Nanosekunde verspeist. Das ist der milliardste Teil einer Sekunde. Da dauerte das mit den Tabletten sogar länger. Nach dem Frühstück verspürte ich eine grenzenlose Leere in mir. Ich fühlte mich wie ein Loch mit etwas drumherum. Wie lange dauerte es bis zum Mittagessen? Das war der einzige Gedanke, der in der Leere in mir herumsprang und nach Nahrung schrie. Und es waren seit dem Frühstück nicht mal ein paar Minuten vergangen. Ich wollte mich mit dem üblichen Tageswerk ablenken und mit meiner Arbeit beginnen. Mir fiel nur nicht ein, was ich überhaupt machen wollte. Meine Konzentrationsfähigkeit wurde von meinen Gedanken, wie ich den Nahrungsmangel ausgleichen könnte, vollständig aufgebraucht. Um das Hungergefühl zu vermeiden, trank ich in regelmäßigen Abständen fast 2 Liter Wasser. Was für ein Ersatz! Ich hatte das Gefühl, je mehr Wasser ich trank, desto schlimmer wurde mein Hunger. Trotzdem würde ich durchhalten. Nicht nur, um eine gute Figur zu machen und ein angepasstes Laufgewicht zu erreichen, sondern auch, um mein Herz-Kreislauf-System zu entlasten. Es war schon besser, mit einem moderaten Gewicht eine Herzkrankheit in den Griff zu bekommen, als seine Kraft damit zu vergeuden, überschüssige und vollkommen nutzlose Fettzellen ächzend in Bewegung zu setzen. Mittagessen. Meine Frau servierte mir mein Mittagessen und eilte sofort wieder aus dem Esszimmer. Ich schaute ihr hinterher und starrte dann auf den Teller, auf das Produkt meiner Sehnsüchte. Eine Mikroscheibe Fisch. Das ist der millionste Teil einer normalen Scheibe Fisch. 3 halbe Kartoffeln, eine Babyhand voll Brokkoli, eine Flasche Wasser, keine Soße, kein Fett. Hätte ich eine Kerze zu dem Essen angezündet, wäre das Essen allein durch die Umgebungstemperatur verdampft. Selbst wenn ich das Essen ganz langsam kauen würde, um den Genuss in die Länge zu ziehen, käme ich nicht mal auf 20 Sekunden, um alles zu verzehren. Dieser Appetithappen schaffte es nicht mal, Geruch zu entwickeln, jedenfalls keinen messbaren. Und plötzlich war der Teller leer. Ich starrte immer noch darauf. Vielleicht hatte ich zu heftig eingeatmet. Vom Verzehr hatte ich jedenfalls nichts mitbekommen. Irgendwie musste das Häppchen von allein seinen Weg in meine Verdauungsorgane geschafft haben. Mein Magen bemühte sich gar nicht erst, Säure zu produzieren, und mein Darm registrierte das Verzehrte als einen durchlaufenden Posten. Etwa, als wenn er den Kaloriengehalt einer synthetischen Vitaminbrausetablette zu verarbeiten hätte. Kraftlos erhob ich mich und brachte den völlig sauberen Teller in die Küche. Meine Frau schaute mich nicht an und ich sagte auch keinen Ton. Im Badezimmer stellte ich mich auf die Waage und fand keine Veränderung zum Vortag. Völlig am Ende fragte ich mich, was ich da überhaupt veranstaltete. Nicht nur, dass ich als Hochrisikopatient eingestuft war, was mein Leben drastisch einschränkte, und ich mich neuerdings auch noch mit Danny, dem Dunklen, und weiteren Ängsten plagen musste, nein, ich rundete das Ganze auch noch mit einer Diät ab. Wenn ich wenigstens schon 2 Kilogramm verloren hätte. Mir war bewusst, dass ich mich erst am ersten Tag der Diät befand, gut, in der ersten Hälfte des ersten Tages, und ich deswegen noch keine drastischen Veränderungen erwarten konnte, aber 2 Kilogramm wären stark motivierend gewesen. Zumindest hätten sie die 6 Schnitten Brot und die halbe Tafel Zartbitterschokolade verhindert, die ich mir zum Abendessen einverleibte. Die 2 Gläser Rotwein hätte ich wahrscheinlich dann auch nicht getrunken. Ab dem nächsten Tag stellte ich mich nicht mehr auf die Waage. Sie war schließlich der Auslöser für die Fressattacke vom Vorabend gewesen. Es dauerte 6 Monate, bis ich 92 Kilogramm erreicht hatte. Das waren immerhin 4 bis 5 Kilogramm weniger. Und währenddessen stand es um meine Laune auch nicht immer zum Besten. Natürlich schreibt sich das hier leichter, als es tatsächlich war. Viele nehmen in kurzer Zeit viel ab. Gut, dann stagniert es und geht kaum weiter. Die Folge ist Verständnislosigkeit für den eigenen Körper. Das schnelle Abnehmen ist grundsätzlich Wasser, das verloren geht. Die Fettreserven sind schon ein wenig hartnäckiger. 1 Kilogramm Körperfett besteht aus 7000 Kalorien. Bei einem 10-Kilometer-Lauf verbrennen Sie etwa 1000 Kalorien. Um 1 Kilogramm Körperfett abzubauen, müssen Sie 70 Kilometer laufen. Um 10 Kilogramm zu verlieren, rechnen Sie selbst. Das ist aber völlig leicht zu verstehen. Körperfett ist das gleiche wie, wie Butter vielleicht. Zumindest haben wir hier das gleiche spezifische Gewicht. Wenn Sie meinen, 10 Kilogramm zu viel mit sich herumzuschleppen, dann sind das 40 Päckchen Butter. Stapeln Sie einmal im Supermarkt die Butterpäckchen, bis Sie Ihr Übergewicht aufgetürmt haben. Wenn Sie keinen Ärger mit dem Personal dort bekommen, werden Sie entsetzt darüber sein, was Sie sehen. Die 6 Monate waren gespickt mit Disziplinlosigkeiten. Doch jede Schwäche wurde von mir am Folgetag gnadenlos mit endlosen Spaziergängen bestraft. Versuchen Sie mal, auch nur eine Tafel Schokolade wieder von der Taille wegzuspazieren. Die Tafel hat etwas über 500 Kalorien, also 2 Stunden Spazieren ohne Pause. Ab und zu war es nicht mit einer Tafel Schokolade getan und ich konnte am nächsten Tag Wien in Planquadraten abgehen, um das in mich hineingestopfte wieder zu kompensieren. Auf diese Weise verlor ich ein paar Kilogramm und bereitete mich gleichzeitig auf das künftige Lauftraining vor. Ich war mir nur unsicher, wann ich soweit war, weiter als 100 Meter zu laufen. Papa und die Angst. Meine Tochter lernte zu ihrem Schreien eine weitere Sprache dazu. Das Plappern. Ihr Geplapper war berauschend. Noch berauschender war dabei ihr intensiver Blick. Schaute sie mich direkt an und plapperte ihr unverständliches Zeug, wusste ich, dass sie mit mir sprach, mir etwas mitteilen wollte. Wenn ich erriet, was sie wollte, in der Regel irgendeine Dienstleistung, strahlte ihr süßes Gesicht. Verlangte ich einen Kuss für die schnelle Erledigung ihrer Wünsche, wurde das von ihr abgelehnt. Sie neigte einfach ihr Köpfchen zur Seite und ignorierte mich. Es nutzte auch kein Betteln oder ein trauriges Gesicht machen, sie blieb knüppelhart in ihrer Entscheidung. Dafür nahm sie mich in ihre Arme und küsste mich, wenn sie den Zeitpunkt gerade für richtig hielt. Wenn sie das machte, war ich ihr Sklave und verhielt mich ganz still. Heute ist es soweit, dass ein kurzer Blick von ihr genügt und ich gehorche. Aus dem Geplapper wurden verständliche Laute. Als sie zum ersten Mal Papa sagte, es hörte sich zwar ein wenig vorwurfsvoll an, so als hätte ich etwas verkehrt gemacht oder nicht schnell genug auf ihre Wünsche reagiert, durchrieselte mich ein wunderschönes Gefühl. Obwohl sie sich vehement dagegen wehrte, nahm ich sie in meine Arme und küsste ihr die Wangen und die Haare. Empört drehte sie sich zur Seite und sagte nochmal Papa. Ich wollte es mir mit ihr nicht verderben und überließ sie wieder ihrer Mutter. Mama konnte sie schon ein wenig länger sagen. Wie ich so dasaß und meine beiden Lieblinge anschaute, meldete sich mein Herz oder meine Wirbel oder die Tabletten. Mir war, als rutschten mir die Organe in die Bauchhöhle und würden beginnen, dort zu kochen. Außerdem schmerzte meine linke Schulter. Der Schmerz strahlte von der einen Seite in meinen Arm aus und auf der anderen Seite in meinen Brustkorb hinein. Ein leichter Schwindel überkam mich und ich spürte einen unangenehmen kalten Schweiß am Körper. Um meine beiden Mädchen nicht zu erschrecken, ließ ich mir nichts anmerken. Mit zusammengepressten Kiefern versuchte ich, den Lässigen zu demonstrieren. Rechts hinter mir vermeinte ich Danny zu spüren. Ihn ignorierte ich vollständig und hatte dabei das Gefühl, dass er mir etwas ins Ohr flüsterte. Das war so, als wenn einem eine Fruchtfliege im Gehörgang herumspazierte. Das starre Sitzen, die unangenehmen Schmerzen und die Angst, jeden Augenblick zu sterben, kollidierten mit einer aufgesetzten Lässigkeit. »Danke Gott für die Fruchtfliege«, dachte ich ergeben. Am liebsten hätte ich geschrien, mich umgedreht und auf Danny eingeschlagen. Ich wollte nicht sterben. Ich wollte meine Tochter aufwachsen sehen, noch 1 Million Mal das Wort Papa hören, meinetwegen mit einem vorwurfsvollen Unterton. Ich wollte mit meiner Tochter irgendwann über alles und jedes diskutieren können, sie zum Essen ausführen, um sie zum Altar zu führen, dafür fehlte mir im Augenblick die Toleranz und außerdem wollte ich daran noch gar nicht denken. Jedenfalls bewirkte das Papa meiner kleinen Tochter, dass ich plötzlich wieder hochmotiviert war zu leben, mit allen Höhen und Tiefen. Die mich ergreifende Todesangst weckte alle Lebensgeister in mir. Plötzlich war ich bereit zu kämpfen. Ich hatte vorher gedacht, dass ich gut gekämpft hätte oder gut kämpfen würde, aber ich hatte daran gedacht, wie ein uralter Mann wehmütig über seine Jugendkämpfe sann. Das Einzige, was ich gemacht hatte, war, gut durchzuhalten. Ich habe einfach alles mit mir machen lassen. In mir war die Einstellung verankert gewesen, dass sowieso alles egal wäre. Der Tod war mir völlig egal gewesen, weil ich wusste, dass er nicht existiert. Mir war die Gnade erwiesen worden, einen Blick in die Ewigkeit werfen zu dürfen, und es war wunderschön gewesen. Wovor sollte ich mich also fürchten? Egal, was mit mir anschließend veranstaltet wurde und was ich so männlich ertragen hatte, das war nichts weiter gewesen als ein lethargisches Abwarten auf den großen Knall, der mein Herz in Stücke reißen und mich nach Hause bringen würde. Vielleicht waren meine Marathonambitionen auch nichts anderes gewesen als eine Hop- oder Top-Variante. So eine unbewusste, aber hinterlistige Möglichkeit, als Held zu sterben. Nicht wirklich daran zu glauben, diese Leistung tatsächlich zu schaffen, sondern eher einen glorreichen Abgang im Auge zu haben. Noch im Laufschritt in die Ewigkeit zu scheppern und nicht so duckmäuserisch im Liegen und noch klatschnass von den Tränen der Angehörigen. Einen ersten Eindruck konnte man schließlich nur einmal vermitteln. Irgendwo hatte ich auch daran gedacht, dass ich noch eine Aufgabe zu erfüllen hätte. Die ganze Zeit über ging mir meine Tochter durch den Kopf und ich meinte, dass sie meine Aufgabe wäre. Das ist nicht richtig gewesen. Die Aufgabe, die uns gestellt wird, sind wir selbst. Wir müssen unseren inneren Frieden, unser Gleichgewicht und unsere Gelassenheit finden. Ich wollte nicht für meine Tochter da sein, ich wollte es für mich, damit ich für sie da bin. Irgendwann werde ich mich bei ihr bedanken, dass ich für sie da sein durfte. Mein Sohn ist schon erwachsen und trotzdem brauche ich auch ihn. Ganz einfach, um immer für ihn da zu sein. Bei meiner Frau habe ich den Verdacht, dass sie schon immer genau danach gelebt hat. Sie ist stets für uns da. Während ich mich fast vor Schmerzen krümmte und weiterhin versuchte, Danny in meinem Ohr zu ignorieren, begann ich damit, meiner Todesangst die Stirn zu bieten. Meine Tochter krabbelte auf mich zu und vermied es, Papa zu sagen. Aber ich hatte es im Ohr, im anderen, an dem Danny nicht herumknabberte. Mir kamen in der schmerzhaften Starre, in der ich mich befand, immer mehr Erkenntnisse. Keine Angst zu haben ist fatal. Da saß ich mit meinen Schmerzen und mit meiner Angst und ich fühlte mich lebendig wie niemals zuvor. Ich durfte nicht meine Angst unterdrücken oder sie vielleicht gar nicht haben, ich musste nur meine Angst vor der Angst besiegen. Die Angst ist der Teil von uns, der unser Überleben sichert. Aber noch mehr erkennen wir erst durch die Angst das wahre Leben. So schön, wie es in der Ewigkeit auch ist, ich möchte erst dorthin, wenn ich meine Aufgabe vollends erfüllt habe. Wenn ich meinen inneren Frieden gefunden habe. Deshalb werde ich den Marathon laufen und ich werde so viele Kilometer schaffen, wie mir psychisch und physisch möglich sind. Selbst wenn niemand mehr an der Ziellinie auf mich wartet und alle anderen schon in Partylaune den Marathontag und die erfüllten Leistungen feiern. Training, Angina und Angst. Sobald ich mir eine einigermaßen stabile Kondition beim Laufen aufgebaut habe, werde ich ein Krafttraining in mein Trainingsprogramm mit einbauen. Das alles würde mir dabei helfen, meine Angst zu kontrollieren. Ich wollte sie nicht mehr besiegen, aber ich wollte auch keine Angst mehr vor der Angst haben. Sie sollte mich schließlich warnen, wenn ich zu leichtsinnig mit mir umging. Auf gar keinen Fall wollte ich noch einmal eine unbegründete Angst bekommen. Angst davor, dass ich sterben müsste und letztendlich war mir nur wieder ein Wirbel verrutscht. Was also sollte ich tun? Ich würde mir die Ängste ohne Ursache weglaufen. Auch wenn ich mich dabei quälte und nicht wie ein hochtrainierter Läufer von Glückshormonen überschüttet wurde, setzte ich durch die Anstrengung doch ein paar von den Glücklichmachern frei. Serotonine und Dopamine erhöhen den Endorphinspiegel und die Angst würde in meinem tiefsten Inneren bekämpft. Dass meine Wirbel verrutschten, war nicht zu verhindern, auch nicht, wenn ich meine Rückenmuskulatur trainierte. Damit stabilisiere ich zwar die Muskeln, die sich neben der Wirbelsäule befinden, womit die Wirbel in gleicher Stellung gehalten werden und mich eine längere Zeit nicht mehr quälen, aber eine endgültige Lösung ist das natürlich nicht. Zwischendurch finden die Wirbel immer wieder die Lücke, sich zu verschieben und mir mit dem damit verbundenen Nervenreiz einen kleinen oder großen Herzinfarkt zu simulieren. Was sollte ich mit meinem Zuckerpegel im Blut anfangen? Der Diabetes verursachte bei mir immer wieder mal dieses Zwei-Glas-Champagner-Gefühl. Das gleiche Gefühl, das ich auch beim Sterben gehabt hatte. Den Diabetes würde ich mir weglaufen, nahm ich mir vor. Einfach weglaufen. Und die Kollateralen würde ich durch ein exzessives Lauftraining aufpumpen. Pimp up my pump. Wir schreiben den 1. März 2014 und mein Training für den Marathonlauf 2016 begann genau in diesem Monat. In dem nahegelegenen Park versuchte ich meine Sehnen und Muskeln so weit zu dehnen, dass sie ein wenig Elastizität erhielten und sich nicht wie starre Holzstücke stauchten, wenn ich mit dem Laufen begann. Die Dehnübungen hätte ich mir sparen können. Richtig wäre gewesen, wenn ich die letzten Monate zu meinen Spaziergängen viel Gymnastik in mein Programm eingepflegt hätte. Daran hatte ich aber wirklich nicht gedacht. Also was soll's, dann werden mich die knirschenden Gelenke und verkümmerten Sehnen für ihr langes Nichtstun eben bestrafen. Ich lief locker los und kam, wie sollte es auch anders sein, etwa 100 Meter weit. Mir schnürte sich plötzlich einfach die Luft ab. Nicht wie bei einer Erschöpfung der Lunge, sondern wie ein Pressdruck auf dem Brustkorb. Ein schreckliches Gefühl, extrem schmerzhaft und luftabschneidend. Sofort bremste ich meinen Lauf ab und sah mich nach einer Parkbank um. Langsam schritt ich weiter, um keinen Schaden zu verursachen. Wer weiß, was gerade wieder passiert war. Meine Frau war die Laufrunde, wie gehabt, mit dem Kinderwagen in entgegengesetzter Richtung gegangen. Was sollte ich ihr sagen? Schon wieder mit dem Fuß umgeknickt? Alter Jammerlappen. Mein dunkler Danny saß schon auf der Bank und winkte mir einladend zu. Ich ging an der Bank vorbei und spazierte einfach weiter. Mein Brustkorb brannte. Wenn ich gleich zusammenbrechen würde, dann wüsste ich zumindest, dass ich tatsächlich ein wackeliges Wrack war. Vielleicht sogar tot. Aber ich wollte weiterleben. Würde ich jetzt aufgeben, war das Sterben nicht mehr weit entfernt. Aus der Traum, meine Tochter in ein Restaurant auszuführen, wenn sie erwachsen geworden ist. Ich ging einfach weiter und horchte in mich hinein, ob die Schmerzen stärker wurden. Ging es überhaupt schmerzhafter? In leicht gekrümmter Haltung versuchte ich, meine Schnappatmung in den Griff zu bekommen. Marathon. Was war ich für ein Idiot? Kaum ein gesunder Mensch unter 30 Jahren nimmt sich vor, einen Marathon zu laufen. Und ich, alte, untrainierte, herzexplosionsgefährdete Fregatte, wollte das mal eben so erledigen? Dem Hochrisikopatienten schien während seines 20-minütigen Herzstillstandes doch ein wenig vom Gehirn abgestorben zu sein. Während ich mich so beschimpfte, sah ich in weiter Ferne meine Frau kommen. Sie schob den Kinderwagen vor sich her und winkte mir zu. Ich lief auf sie zu und wunderte mich, dass ich laufen konnte. Nach etwas über 100 Metern erreichte ich meine beiden Frauen und mein Brustkorb brannte, wie in Feuer getaucht. Als wenn ich die Luft so sortieren könnte, drückte ich meine Handflächen langsam nach unten. Dabei versuchte ich ganz vorsichtig wieder Sauerstoff aufzunehmen. Souverän marschierte ich am Kinderwagen vorbei und gab meiner Frau mit kreisendem Zeigefinger ein Zeichen für die nächste Runde. Sprechen konnte ich nicht. Die Schmerzen hielten an, aber ich hatte das Gefühl, dass sie schwächer wurden und der Eisenreif um meine Brust sich lockerte. Vielleicht bin ich 300 Meter so gegangen, vielleicht 400 Meter. Ein leichter Schmerz blieb. Trotzdem bin ich wieder losgelaufen. Wieder 100 Meter und wieder bremsten die Schmerzen mich aus. Insgesamt bin ich auf diese Weise über 4 Kilometer weit gekommen. Ein guter Start. Ich fühlte mich, wie Alexander sich gefühlt haben musste, bei einer seiner großen Eroberungen. Die nächsten Tage verbrachte ich damit, mich einzulaufen, mir irgendwie das Gefühl einzutrichtern, zu den Läufern zu gehören. Das klappte natürlich nicht so, wie ich mir das vorstellte. Meine verschlossene Arterie zwang mich weiterhin zu den Intervallläufen. Die Geschwindigkeit, die ich dabei an den Tag legte, hatte überhaupt nichts mit dem Wort Geschwindigkeit zu tun. Rentner zu überholen, die mit einem Rollator unterwegs waren, ließ mich noch nicht die vielgepriesenen Glückshormone ausstoßen. Außerdem machte ich alle Fehler, die ein Laufanfänger machen kann. Einer davon war ein üppiges Frühstück und kurz danach mit dem Laufen zu beginnen. Mein Körper fühlte sich an wie eine riesengroße dunkle Halle, wie eine Kirche, in der die Organe an ihren Blutgefäßen und Muskelenden an der Decke aufgehängt waren. Sobald ich auftrat, rollten die Organe sich ab und wie bei einem Jojo schossen sie am unteren Ende wieder nach oben und sammelten sich alle gemeinsam in meinem Hals. Beim nächsten Tritt dasselbe Spiel. Ich sprach ein Gebet, dass sie nicht einreißen und in meiner Bauchhöhle liegen blieben. Damit das nicht passierte, änderte ich meinen Laufstil und watschelte in einer Art Entengang. Anstatt aufzutreten, schlenkerte ich mit den Beinen seitwärts und versuchte, auf der Sohle abzurollen. Mal abgesehen davon, wie schrecklich das ausgesehen haben musste, es kostete Kraft und somit Zeit. Ich überlastete meine Waden, meine Schienbeine und ich machte zu kurze und anschließend zu lange Erholungspausen zwischen den Trainingseinheiten. Am meisten hatte ich mit meinen Brustschmerzen zu kämpfen. Die resultierten aus den Durchblutungsstörungen im Herzen. Durch das Laufen entsteht ein hoher Blutschub. Der möchte natürlich wieder abfließen. Da mir aber eine große Herzarterie völlig verschlossen ist, muss das Blut über die Kollateralen abwandern. Die schaffen zwar den Blutdruck, der durch meinen normalen Bewegungsrhythmus verursacht wird, aber für Leistungssport waren sie einfach noch nicht ausgereift genug. Ich redete mir ein, dass die Schmerzen etwas mit meiner Genesung zu tun hätten. Die Durchblutungsstörungen waren aber nichts anderes als Angina pectoris-Anfälle. In meiner Vorstellung bewirkte die Blutflutwelle, die nicht so schnell abfließen kann, dass sich neue Arterien in mein Herz bohrten. Gleichzeitig, dass der Überdruck die kleinen Umgehungsarterien weitete, ja sie regelrecht aufpumpte. Pimp up my pump. Ebenso gleichzeitig drängte sich natürlich der Gedanke auf, dass die Blutflutwelle meine dünnen Arterien zum Platzen bringen könnte und ich meine letzten Meter laufen, als Blutfontäne absolvieren würde. Der Überdruck, der sich dann aus den geplatzten Adern löste, würde mich wie einen Derwisch im Kreis herumwirbeln und mir dabei aus Mund, Nase und Ohren schießen. Der Park und seine Besucher würden mich nicht in guter Erinnerung behalten. Der gesunde Mensch, der gerade mit einem Lauftraining beginnt, wird zuerst unter ähnlichen Problemen leiden. Die mögen sich nicht so gewaltig auswirken, aber Überlastung bleibt nun mal Überlastung. Und selbst geübte Läufer leiden zeitweise an Selbstüberschätzung. Wie sehr muss sich dann erst der Laufneuling irren? Trotzdem wird das Lauftraining belohnt. Schon nach kurzer Zeit treten die positiven Effekte in den Vordergrund. Der Körper erhält mehr Sauerstoff und fühlt sich insgesamt viel gesünder an. Schrittweise verlieren sie an Gewicht, die Lunge wird trainiert und fühlt sich richtig gut an. Das Herz-Kreislauf-System stärkt sich und Ängste treten so weit in den Hintergrund, dass sie sich wundern, wie sehr sie ihnen früher zugesetzt hatten. Jeder Sportler hat einen eigenen Trainingsplan. Entweder hat sein Trainer ihn entwickelt oder er hat ihn sich durch jahrelange Erfahrung selbst zusammengestellt. Unerfahrene Sportler laden sich einen Trainingsplan aus dem Internet herunter oder lassen sich einen professionellen Plan von einem erfahrenen Personal Trainer erstellen. Für mich sah die Sache etwas anders aus. Es gab keine Erfahrungswerte. Weder besaß ich selbst welche, noch konnte ich auf Erfahrungen von Menschen zurückgreifen, die mit einer völlig verschlossenen Herzarterie einen Marathon gelaufen sind. Ich kannte jedenfalls niemanden. Und das bedeutete, dass ich mir Erfahrung antrainieren musste, ohne Plan. Um in meinen Körper hineinhorchen zu können und mich voll auf seine Reaktionen zu konzentrieren, verzichtete ich auf jede Art von technischen Hilfsmitteln. Also kein Pulsmessgerät, keinen Schrittzähler, nichts sonst, was an mir herummessen könnte und auch keine Musik oder andere Motivationsuntermalungen. Ich würde meine Läufe machen und mich nur auf mich konzentrieren. Ich war sporterfahren genug, um den inneren Schweinehund zu kennen. Auch wusste ich um das Phänomen des Durchhaltens, wenn der Körper schmerzte. Wenn der Körper danach schrie, dass er nicht mehr bereit ist, weitere Belastungen auszuhalten und der Geist zurückschrie, dass es noch viel weiter geht und Schmerz nichts anderes als Unsinn ist. Diese Hetznummern waren mir bekannt. Der Körper musste gequält werden, gedrillt, bis zum Äußersten gestählt, um bereit zu sein für Höchstleistungen. Auch waren mir viele Texte aus dem NLP, neurolinguistisches Programmieren, bekannt. Letztendlich auch das Motto von Henry Ford: Ganz gleich, ob Sie denken, Sie können etwas oder Sie können es nicht, Sie haben recht. Das half mir aber alles nichts. Selbstverständlich musste ich die Sache mit einem stahlharten Willen angehen, aber zwangsläufig hatte ich eine andere Belastungsgrenze als andere Menschen. Und diese Grenze ist die große Unbekannte. Ein gesunder Sportler bricht erschöpft zusammen, wenn er sich überanstrengt. Überanstrenge ich mich, dann platzt mir das Herz und ich werde tot sein, während ich noch reflexartig die letzten Meter laufe. Wie ein Hahn, dem der Kopf abgeschlagen wird und der noch minutenlang danach flattert, angetrieben von einem letzten Befehl aus der Schaltzentrale. Um meine Belastungsgrenze herauszufinden, musste ich mich an sie herantasten. Einfach mal loslaufen und schauen, wann ich nicht mehr kann, konnte tödlich enden. Mich aber niemals an die Belastungsgrenze heranzuwagen, bedeutete, dass ich niemals schneller und länger laufen durfte, als eine normale Atmung mir gestattete. Solange ich nicht außer Atem kam, solange konnte nichts passieren. Das wiederum waren schlechte Voraussetzungen, um Kondition aufzubauen. Also begann ich mit einem gesunden Mittelmaß. Ich lief, bis ich keine Luft mehr bekam. Das hört sich gewaltig an, aber ich befand mich im Streckenbereich von 50 bis 100 Metern. Danach ging ich eine Zeit lang, um mich zu erholen. Das waren manchmal mehrere hundert Meter. Ging meine Atmung wieder normal, lief ich wieder los. Mal schaffte ich nur 20 Meter, mal waren es über 100 Meter. Anschließend erholte ich mich mit einem gemächlichen, aber gleichmäßigen Gehen. Diese Intervalle versuchte ich zu verlängern, zu verkürzen, die Laufstrecken mal schneller, mal langsamer zu laufen und das Gehen ebenso zu verlangsamen und auch mal zu beschleunigen. Ein gleichmäßig langes Laufen war mir nicht möglich und ist mir nicht möglich geworden. Den Anhängern des NLPs sei versichert, dass mein Wille ungebrochen ist, auch meine Unvernunft, wie Sie hier lesen werden, aber wie ich mehrfach schmerzhaft feststellen musste, setzt im Augenblick noch die Physik meines angeschlagenen Herzens die Grenzen bei Belastungen und nicht mein unbändiger Geist und Wille. Dialog mit dem Tod. Dass mein dunkler Begleiter mich lange in Ruhe lassen würde, hatte ich nicht wirklich geglaubt. Bisher war Danny stets erschienen, wenn es mir nicht gerade gut ging. Jedes Mal hatte ich dann das Gefühl, von ihm verspottet zu werden oder dass er mich mitnehmen möchte, wohin auch immer. Irgendwann nach 4 Monaten meiner neuen Karriere als Läufer passierte es. Ich hatte den ersten Angina pectoris-Anfall des Tages überwunden und versuchte unter Schmerzen mir vorzustellen, wie der ausgebremste Blutstrom sich Kanäle in meinem Herzen bohrt. Nach 200 Metern hörten die Schmerzen auf und ich konnte wieder gut durchatmen. Langsam steigerte ich mein Tempo erneut und lief hinter einer Kurve in der Parkanlage leicht bergab. Irgendwie meinte ich zu straucheln, stürzte kopfüber und landete auf einer Rasenfläche. Kurz blieb ich mit geschlossenen Augen liegen und stemmte mich dann in eine sitzende Position hoch. Die Sonne musste plötzlich hinter Wolken verschwunden sein, denn es war fast düster. Auch die Besucher des Parks waren verschwunden. Sie schienen vor einem Unwetter geflüchtet zu sein. Mit meinem Blick dürfte etwas nicht in Ordnung gewesen sein. Alles um mich herum war in Schwarz-Weiß getaucht. Vor mir auf einem Baumstumpf saß Danny. »Was er wolle?«, fragte ich frech. Er lächelte nur und reichte mir seine Hand. Ich schaute mir seine Hand an. Es war eine völlig normale Männerhand. Ihre Glieder waren wohl geformt und wirkten äußerst kräftig. Eine Hand, der man sich anvertrauen wollte. Sie ragte aus einem dunklen, matt wirkenden Umhang hervor. Der Umhang bewegte sich, als gehöre er zum Körper von Danny. Mein Blick wanderte von der Hand zum Gesicht. Ich sah es zum ersten Mal in dieser Deutlichkeit und es war das hässlichste Gesicht, das ich jemals gesehen hatte. Es war mir aber unmöglich, mich dieser Fratze zu entziehen. Sie hatte magnetische Eigenschaften und ich fühlte mich mit einer unvorstellbaren Kraft angezogen. Mit aller Wut, die mir zur Verfügung stand, senkte ich meinen Blick auf die graue Wiese, die sich in einem Wind bewegte, den ich selbst nicht spürte. Meine Güte, dachte ich, was ist der hässlich? Nein, antwortete mir Danny, obwohl ich überzeugt davon war, gar nicht gesprochen zu haben. Ich bin nicht hässlich, sprach er weiter. Ich bin sogar schön. Wer bist du, dachte ich. Du kannst mich Danny nennen, hörte ich die Antwort. Verdammt, dachte ich, den Namen habe ich ihm doch gegeben. Jeder gibt mir einen anderen Namen, antwortete er. Du bist der Tod, dachte ich weiter. Der Tod existiert nicht, sagte er. Was passiert jetzt, wollte ich wissen und wusste nicht, ob ich es sagte oder dachte. Du kannst mich begleiten, sagte er. Wohin, wollte ich wissen. Du weißt wohin, hörte ich ihn leise sagen. Seine Stimme klang völlig normal, eine kultiviert klingende Männerstimme. Wieder reichte er mir seine Hand. Sie erschien mir größer als zuvor. Ich möchte nicht mitgehen, dachte ich, und schaute an der Hand vorbei in die graue, düstere Welt. Wo ist die Sonne geblieben, dachte ich, und die vielen Menschen? Doch. Du möchtest zurück, deswegen läufst du auch, sagte er mit ruhiger Stimme. Ich laufe, damit ich bei meiner Tochter bleiben kann, antwortete ich ihm. Er sagte nichts und ich fühlte mich genötigt, ihm das zu erklären. Ich werde mich gesund laufen und werde wie ein Adler fliegen. Das hatte sich angehört wie von einem trotzigen kleinen Kind, das selbst nicht so recht an seine Äußerung glaubte, sie aber vehement in den Raum stellte, ohne Diskussionen zu gestatten. »Wie ein Adler«, wiederholte ich mich und schaute ihm direkt in die Fratze. Es war keine Fratze mehr, die ich sah, sondern ein wunderschönes Gesicht und ich vermochte nicht zu sagen, ob es das Gesicht eines Mannes oder das einer Frau war. Und ich konnte auch nicht sagen, warum es mir so wunderschön erschien. Fast empfand ich es als eine Untat, es so intensiv anzuschauen. Es waren die Augen, von denen ich mich nicht mehr lösen konnte. Ich spürte wieder dieselbe unvorstellbare Anziehungskraft, die mich schon ergriffen hatte, als ich das erste Mal das Gesicht gesehen und es als so abgrundtief hässlich empfunden hatte. Trotzdem war es das gleiche Gesicht, nur jetzt so schön. Die Augen waren von einer Farbe, die sich nicht beschreiben lässt. Die Farbe wechselte kaum wahrnehmbar ihre Intensität, schimmerte metallisch, trotzdem warm und gewährte einen Einblick in eine andere Welt, als wir sie kennen. Es war die Welt, in der ich mich während meines Todes aufgehalten hatte, das Universum mit den vielen Dimensionen. Ich erinnerte mich, wie wohl ich mich dort gefühlt hatte. Auch die Klänge meinte ich zu hören, die Klänge, die mich unendlich glücklich gemacht hatten. Eine unbeschreibliche Sehnsucht nach dorthin erfüllte mich genau in diesem Moment. Ich fühlte mich in diese Augen hineingesogen, ebenso stark wie der Sog, den ich während meines Todes verspürt hatte. Besaß ich noch die Entscheidungsfreiheit? Wollte ich nicht tatsächlich dorthin zurück, von wo ich vor mehr als einem Jahr in meinem Krankenzimmer zurückgekommen war? Zwischen mir und diesen wunderschönen Augen, von denen ich mich nicht lösen konnte, schob sich das Bild meiner lachenden Tochter. Auch ihre Augen waren wunderschön und geheimnisvoll. Aber ihre Augen lachten und sprühten vor lauter Lebenslust. Ihre Augen zogen mich genauso an wie Dannys, nur waren sie nicht das Tor in die andere Welt, sie waren die Einladung an mich, noch eine lange Zeit bei ihr zu bleiben. »Nein, Danny«, sagte ich laut und deutlich, »ich werde nicht mit dir kommen. Meine Tochter braucht mich.« »Die Ewigkeit soll warten«, dachte ich hinzufügend. Danny schob das Bild meiner Tochter beiseite. Die Nägel seiner Hand erschienen mir plötzlich doppelt so lang. »Meine Güte«, dachte ich, »wie lange hatten wir hier gesessen?« Ich schaute hoch, konnte aber das Gesicht von Danny nicht mehr erkennen. Sein Umhang, der wieder alles von ihm verdeckte, hatte einen Schatten darüber geworfen. »Du bist kein Adler«, hörte ich ihn sagen. »Du bist ein Wrack.« »Warum bist du bei mir?«, dachte ich, »um mir Mut zu machen?« Er antwortete mir nicht. Laut sagte ich ihm, dass er mir keine Angst machen würde. »Doch«, antwortete er, »du hast Angst, aber sie ist nicht nötig.« Hatte ich Angst? Ich wusste es nicht so recht. Mir war bisher jedes Mal sehr seltsam zumute gewesen, wenn er mir erschienen war. Es war ja wohl auch nicht normal, dass ich einen Schatten neben mir herlaufen habe, der dort nicht hingehört. »Warum kommst du immer zu mir? Möchtest du mich warnen?« »Nein, ich muss dich nicht warnen. Du hast eine freie Entscheidung.« »Zählst du meine Sünden?« »Nein, die liegen auf deiner Waage.« »Passt du auf mich auf?« »Schon immer«, sagte er leise. »Ich komme nicht mit, Danny.« »Ich weiß«, antwortete er. »Kann ich helfen?«, fragte er mich. Ich blinzelte in dem Licht der Sonne. Ein junger Mann stand vor mir und schaute mich mit besorgter Miene an. »Es geht schon«, sagte ich und merkte, dass ich der Länge nach und mit dem Gesicht auf der Wiese lag. Während ich mich hochrappelte, versuchte ich zu begreifen und meinen Körper zu analysieren. Wo war Danny? Die vielen Leute waren auch wieder zurück. »Wie lange habe ich hier gelegen?«, fragte ich den jungen Mann. »Gar nicht«, sagte er. »Ich wäre gerade in diesem Augenblick gefallen, er sofort bei mir gewesen, um zu helfen, und ich sei sofort wieder aufgestanden.« Ich bedankte mich höflich und suchte mit den Augen eine Parkbank, um mich erstmal hinzusetzen und um mich zu sammeln. Körperlich ging es mir anscheinend gut. Was war das gerade mit Danny gewesen? Hatte ich geträumt? Aber der junge Mann sagte, dass ich sofort wieder aufgestanden wäre. Hatte ich eine Art Wachtraum gehabt? Mein dunkler Begleiter war bisher immer nur ein Schatten gewesen, der sich mir präsentierte, wenn ich das Gefühl hatte, sterben zu müssen. Die letzten Male schien er mir zunehmend präsenter zu werden. In meinem Wachtraum, sofern es einer gewesen war, hatte Danny sich zum ersten Mal manifestiert und mit mir gesprochen. Entweder spielte mir mein Geist oder mein Unterbewusstsein einen Streich oder ich tickte nicht mehr richtig. Dass Danny existiert als irgendetwas, darüber habe ich niemals nachdenken wollen. Er war das Gefühl, das einen überkommt, wenn man aus großer Höhe zu fallen droht, wobei mich zeitweilig dieses Gefühl schon bei Spaziergängen durch Wien und sitzend auf einem Sofa ereilt. Danny war der Schauer, der mir dabei über den Rücken jagt. Wenn mein Schauer jetzt aber schon anfängt, mit mir zu sprechen, sollte ich mich vielleicht noch einmal untersuchen lassen. Andersherum fühlte ich mich aber nicht schlechter durch Dannys zeitweilige Anwesenheit. Und doch ängstigte er mich ein wenig. Stets dachte ich, dass er mich abholen käme, dass er der Tod sei. Aber als ich 2012 gestorben war, war von Danny weit und breit nichts zu sehen gewesen. Es hatte mich kein manifestierter Tod abgeholt und irgendwo hingebracht. Danny erschien mir erst, als ich wieder unter den Lebenden weilte. Trotzdem blieb mir ein unerklärliches, unangenehmes Gefühl, wenn ich ihn bemerkte oder er wie ein Schatten um mich herum weilte. Und ob ich gerade eine Unterhaltung mit ihm geführt oder das nur geträumt hatte, weiß ich auch nicht. Es hatte sich aber sehr real angefühlt und die überirdischen Klänge, die ich gehört hatte, klangen mir immer noch im Ohr. Eigenartigerweise schien während meines Traumes keine Zeit vergangen zu sein. Plötzlich verspürte ich eine unheimliche Sehnsucht nach meiner Tochter und machte mich sofort auf den Weg nach Hause. Die Angina pectoris Hölle. Mit der Zeit und einiges an durchgestandener Quälerei schaffte ich es, große Strecken von 10, 12 Kilometern zu laufen. Einmal sah ich eine tote Mücke auf meiner Brust und dachte mir, wow, wie schnell bist du denn gelaufen? Tote Mücken kannte ich nur von meiner Windschutzscheibe, wenn ich auf einer Autobahn fuhr. In Wahrheit haperte es bei mir aber gerade mit der Geschwindigkeit, in der ich die Strecken bewältigte. Im Durchschnitt kam ich auf 6,5 Kilometer pro Stunde mit meinen Intervallläufen. Ich versuchte zwischenzeitlich auch diesen schnellen Watschelgang der Sportgeher. Die konnten schneller gehen, als die meisten Menschen laufen. Gerade übte ich am Donaukanal entlang diesen Gang und war damit nur ein wenig schneller als die Spaziergänger, die auch noch weit älter waren als ich. Ich rechnete ständig nach, mit welcher Geschwindigkeit ich laufen musste, um die 42,195 Kilometer innerhalb der vorgeschriebenen 6 Stunden zu bewältigen. Mit meinen 6,5 Stundenkilometern würde ich nicht weit kommen. Außerdem stellte sich die Frage, ob ich überhaupt diese Geschwindigkeit die gesamte Strecke über beibehalten werden könne. Es existiert nun mal die gültige mathematische Formel, dass eine Strecke geteilt durch die Zeit, in der sie bewältigt wird, die Geschwindigkeit ergibt. Die Strecke geteilt durch 6 Stunden sind genau 7,0325 Stundenkilometer. Das ist die Geschwindigkeit, die ich vom Start weg bis zum Ziel kontinuierlich durchhalten muss, um den Marathon in der vorgegebenen Zeit zu schaffen. Es handelt sich dabei um unveränderliche Größen mit einer einzigen Variable, der Geschwindigkeit. Was würde passieren, überlegte ich, während ich im Watschelgang an den Graffitis vorbeirauschte, wenn ich meine Geschwindigkeit von 6,5 Stundenkilometern nicht werde steigern können. Dann würde ich die Ziellinie erst nach 6,5 Stunden erreichen. Allerdings glaubte ich, dass dann niemand mehr dort stehen würde. Ich musste mich tatsächlich auf die Mühsal des Trainierens konzentrieren, trainieren und wieder trainieren. Und eine kleine, weitere Kalorienreduzierung musste ich in meinem Programm ebenfalls mit einflechten, damit ich im Höchst mit 88 Kilogramm laufen würde, besser noch mit 86 Kilogramm. Das, was ich bisher geschafft hatte, war einzig eine verbissene Kraftanstrengung nach der anderen. Ich hatte meinen Körper dazu gezwungen, sich zu bewegen. Mehrfach in der Woche. Es hatte mir nicht ein einziges Mal Freude bereitet. Das Einzige, das mich aufrecht gehalten hatte, war die Frage, ob ich lieber sterben wollte. Wobei sich mir zwischendurch die Frage aufgedrängt hatte, ob ich nicht gerade wegen der Lauferei sterben würde. Mir war bewusst, dass ich nicht einfach weiter so unorthodox laufen durfte und allmählich zu einem vernünftigen Plan umschwenken musste. Am Anfang hatte ich noch gedacht, dass der Plan sich von allein einrichten wird. Erstmal fand ich es wichtiger, überhaupt laufen zu können. Mit den Laufintervallen kam ich nach einiger Zeit gut zurecht und lernte meinen Körper besser kennen. Zwar ging ich immer noch bis an die Grenze, aber ich vermied die extrem schmerzhaften Angina pectoris Anfälle. Ich lief zwar bis kurz davor, weil ich diese Störung der Durchblutung erreichen wollte, um durch den hohen Schub neue Blutbahnen im Herz aufzubauen und die schon vorhandenen zarten Kollateralen aufzupumpen, aber ich wollte es auch nicht so weit ausreizen, dass mir der Überdruck die Kanäle platzen ließ. Eine Zeit lang war es eine regelrechte Gratwanderung, auf die ich mich da einließ. Später spürte ich den sich aufbauenden Angina pectoris Anfall durch ein leichtes Herzstolpern. Am Anfang empfand ich das heftig und erschreckend. Es ist immer noch erschreckend, auch wenn es sich nur als eine kleine Rhythmusstörung bemerkbar macht. Sobald ich das verspüre, reduziere ich sofort die Geschwindigkeit von 6,5 Stundenkilometern auf 3,5 Stundenkilometer. Allmählich ist es soweit, dass ich den Anfall schon spüre, wenn er sich in der Magengrube bemerkbar macht. Es ist, als bohre sich eine Faust in den Magen und drückt sich immer stärker hinein. Dieser Druck klettert am Brustbein hoch und breitet sich um den Brustkorb aus. Von da ab dauert es nicht mehr lange und der Druck knallt mit Kraft auf das Herz. Genau das habe ich gelernt zu vermeiden. Ich lasse den Anflug des Drucks noch zu, allein um von der Wirkung zu profitieren, nehme aber dann die Geschwindigkeit langsam zurück und gehe so lange, bis ich keine Beschwerden mehr spüre. Anschließend laufe ich wieder los. Die Gehpausen sind abhängig von meiner Tagesform und wie stark ich den Druck aufs Herz zugelassen habe. Das hört sich schlimm an und ich erwische mich beim Schreiben dabei, wie ich über mich selbst den Kopf schüttle, aber auf eine seltsame Weise geht es mir gut dabei und nach Abschluss eines Laufes fühle ich mich richtig gut. Wenn ich den Marathon laufen wollte, musste ich meine zeitweiligen Geschwindigkeitsreduzierungen in die Durchschnittsgeschwindigkeit, die ich erreichen musste, mit einrechnen. Oder ich wäre dann so weit, dass ich keine Durchblutungsstörung mehr habe, was ja letztendlich der eigentliche Sinn und Zweck meines Trainings ist. Zu diesem Zeitpunkt, ich trainierte seit 9 Monaten, war ich so weit, dass ich mehrere Kilometer in einer schnellen Laufgangart an einem Stück absolvieren konnte. Es war mir immer noch unmöglich, an einem Stück durchzulaufen und ich bezweifelte, dass ich das irgendwann schaffen würde. Jetzt könnte ich trotzig darauf hin trainieren und mich dazu zwingen, oder ich passte meinen Laufstil lieber meinen physischen Möglichkeiten an. Selbst Emil Satopek, der den Intervalllauf revolutioniert hatte, änderte ständig seinen Laufstil und versuchte, ihn zu optimieren. Trotz seines schwergängigen Laufstils, dem er seinen Spitznamen Tschechische Lokomotive verdankte, gewann er unzählige Goldmedaillen. Ihm war jede Strecke recht, Hauptsache es war ein Langlauf. 1952 holte er in Helsinki die Goldmedaille im Marathonlauf, nebenher noch die Goldmedaillen über 5000 und 10.000 Meter. Sein Trainingsprogramm untermalte er zwischenzeitlich mit außergewöhnlichen Ideen. Manchmal hatte er sogar in Militärstiefeln trainiert. Das war wohl auf sein Zitat, »Mach's dir im Training schwer, dann wird es im Wettkampf leichter« zurückzuführen. Der Name Emil Satopek sollte aber nirgendwo aufgeschrieben werden, ohne dass auch seine anderen Leistungen erwähnt werden. Er hat 18-mal die Weltrekorde der 5 bis 20 Kilometer Distanzen verbessert und blieb in 38 Rennen über 10 Kilometer unbesiegt. Außerdem war er der erste Mensch, der die 20 Kilometer Distanz innerhalb einer Stunde lief. Seine größte Leistung aber war seine bedingungslose Integrität. Mit seinen Laufleistungen war er ein Held für die Bevölkerung der Tschechoslowakei und für die damalige Regierung, der er als Militärangehöriger diente. Er war ein wertvolles Aushängeschild, das alle Privilegien genoss. Trotzdem unterschrieb er 1968, mitten im Prager Frühling, das Manifest der 2000 Worte. Das Manifest war eine heftige Kritik an der Regierung und eine unbedingte Aufforderung, die Reformpolitik weiterzuführen. Es offenbarte die Irrtümer des Sozialismus und wurde von der damaligen Regierungspartei, der KPC, als Misstrauenserklärung betrachtet. Emil Satopek verlor daraufhin alle seine Auszeichnungen, wurde aus der Armee ausgeschlossen und musste im Uranbergbau seinen Lebensunterhalt bestreiten. Ähnlich ging es im Jahr 1967 dem Boxer Cassius Clay alias Muhammad Ali, der seinen Weltmeistertitel aberkannt bekam, weil er sich öffentlich gegen den Vietnamkrieg aussprach, seine Einberufung verweigerte und heftig für die Emanzipationsbewegung der Schwarzen eintrat. Er sagte, dass er sich nicht vereinnahmen ließe, ein freier Mann sei und damit freie Entscheidungen treffen könne. Seinen Namen Cassius Clay legte er ab, weil er ihn als Sklavennamen betrachtete und wählte den Namen Muhammad Ali, mit dem er sich fortan ansprechen ließ. Das hing auch damit zusammen, dass er sich zum Islam bekannt hatte. Es sind Menschen wie Emil Satopek, Muhammad Ali und noch viele weitere, die unsere Welt verbessern, wenn auch jeder nur ein kleines Stückchen. Es sind die Menschen, die sich nicht verbiegen lassen und die für ihre und anderer Ideale kämpfen, ja sogar so weit gehen, dass sie ihre Ideen für eine bessere Welt durchkämpfen, selbst auf eigenen Schaden hin. Selbst wenn die Veränderung nur wenige Augenblicke in der gesamten Zeitgeschichte der Menschheit ausmacht. Ein Marathon beginnt auch mit dem ersten Schritt. Aber ich bin abgeschweift mit den Weltmeistern. Kommen wir wieder zu mir. Nach all den quälenden Monaten meines Lauftrainings hasste ich das Laufen immer noch. Nicht ein einziges Mal haben mir irgendwelche großartig ausgeschütteten Endorphine dabei das Leben versüßt und mich in die viel gepriesene Ekstase gehoben. Nicht ein einziges Mal habe ich auf meinem Sofa oder an meinem Schreibtisch gesessen und mich auf das anschließende Lauftraining an der frischen Luft gefreut. Ich habe wie festgenagelt gesessen und mich zunehmend versteift, je näher der Zeitpunkt nahte, an dem ich laufen wollte. Mir fielen unzählige Ausreden ein, um nicht zu laufen, das war faszinierend. Bei der Anzahl von Einfällen an Ausreden würde ich in einer Werbeagentur den Fließbandpreis für die Produktion von Ideen erhalten. Ich wollte nicht laufen. Der Gedanke an die ersten 2 Kilometer war einfach unerträglich und machte mir das Herz schwer. Beim Laufen und nach 2 Kilometern Anlaufphase ging es mir ein wenig besser, aber nur, weil ich mich dann in eine Art geistigen Abschaltmodus versetzt hatte. Eine stoische Fortbewegung, die keinerlei Freude zuließ. Mir taten die Schienbeine weh, der Rücken schmerzte, die Oberschenkel brannten und meine Brust befand sich in einem sich permanent wiederholenden Beklemmungszustand. Was war es, was mich antrieb? Irgendwann bin ich auf die Antwort gestoßen. Ich wurde von Angst angetrieben. Es war nicht der harte Mann in mir, sondern der Ängstliche, der mich auf die Laufbahn zwang und mich trotz meines Hasses auf diese Sportart aus dem Sessel hiefte, mich meine Sportsachen anziehen ließ und mich bei jedem fiesen Wetter durch den Park jagte. Es war der ängstliche Mann in mir, der sich freiwillig dem Spott von 12-jährigen fußballspielenden Rabauken aussetzte, die ihn fragten, warum er denn so langsam liefe. Der ängstliche Mann in mir hielt das alles aus.